Unsere Demokratie in ihrem Lauf hält weder Docks noch Schnösel auf. Der Kampf um Köpfe und Herzen macht auch nicht halt vor Scherzen. Ja, Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja. Ein Reim, ich mag Reime. Guten Abend. Guten Abend. Ja, da sind wir wieder. Ja. Drei. Sunday, Sunday. Ja, ich heiße euch willkommen. Schönen guten Abend, hallo. Am Welttag der Zugvögel. Ja, heute ist nicht nur Muttertag, sondern Zugvögel gibt es auch. Und ja, es ist nicht ein sehr spektakulärer Tag. Es ist wieder mal ein Tag, wo es sehr wenige Feiertage gibt. Und Zugvögel, glaube ich, muss ich nicht viel zu sagen. Ne? Manche zieht es nach Mallorca, ne? Andere zieht es woanders hin. Aber wir bleiben euch treu. Auch wenn Mars ein bisschen im Urlaub gerade ist, schönen Gruß an dieser Stelle, dann sei es ihm natürlich gegönnt. Batterien aufladen ist notwendig. Hm. Ja. Meeresrauschen beruhigt. Oh ja. Das auf jeden Fall. Ja, und die Batterien aufgeladen sind auch bei den Robotern. Hier haben wir einen kleinen Einstieg in das Thema Gendered Robots and Persuasion. Also hier geht es nicht um gegenderte, ne? Hier geht es wirklich nur um weiblich und männlich gelesene Roboter. Und da wurden einige Versuche gemacht im Gastronomiebereich. Und zwar geht es nicht nur darum, wie die Leute sich fühlen, wenn die Roboter sie bedient haben, sondern die Roboter machen teilweise auch Menüvorschläge und sagen, ach, das ist heute besonders frisch oder das würde vielleicht zu dem passen, was sie gerade bestellt haben, wie es Kellner ja manchmal machen. Und da hat man einfach mal geguckt, wie das Aussehen, die Stimme, die Farbeigenschaften, die Größe, der Niedlichkeit, der Augen und sowas, was das für einen Einfluss auf die Überzeugungskraft der Roboter hat. Und man hat festgestellt, eine Niedlichkeit von Robotern macht quasi gar nichts aus, ob der Roboter jetzt aussieht wie ein Zulon oder ob der Roboter aussieht wie ein kleines Kind mit riesigen Augen und könnt euch das vorstellen, was ja niedlich scheinen soll. Da gibt es gar keine Unterschiede, ja, also keine statistischen Ausreißer. Und bei weiblich gelesenen Robotern, also die zum Beispiel rosa Farbakzente haben oder eine weibliche Roboterstimme haben, gibt es auch keinen großen Unterschied. Aber wenn der Roboter männlich gelesen ist, dann gibt es da auf jeden Fall eine sehr starke Korrelation, dass die Empfehlungen der Roboter bis zu ein Drittel häufiger von den Leuten akzeptiert werden. Es macht da auch keinen Unterschied, ob das Männer oder Frauen sind, die Menschen in dem Fall. Generell Roboter mit einer männlichen Attitüde haben eine höhere Überzeugungskraft. Wird hier aus diesen Experimenten raus extrapoliert. Und ja, es gibt natürlich gesellschaftliche Trends, dass Männer autoritativer sind und dass denen mehr Expertise zugeschrieben wird und. Mag sein, vielleicht wird das auch auf Roboter übertragen. In dem Fall ist es auf jeden Fall so. Und dann hat man versucht, genderneutrale Roboter zu benutzen, aber das hat einfach nicht wirklich funktioniert. Da hat man halt die Leute gefragt, werden die Roboter jetzt eher männlich oder weiblich gelesen? Wenn man einen genderneutralen Roboter hat, wird er eher männlich gelesen. Ja. So viel. Ja, vielleicht hängt das mit der Häufigkeit zusammen, wie man so Leute dann in so einer Situation erlebt. Also keine Ahnung, vom Arzt oder so. Ja, wenn das häufig männlich ist, wenn die häufig männlich sind, dann übernimmt man das vielleicht auch in seiner Vorstellung. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Das kann gut sein. Also, ich weiß es nicht. Wenn mir der Roboter ein extra Menü empfiehlt, dann glaube ich nicht, dass er das aufgrund von seiner Persönlichkeit macht, sondern weil der Chef einprogrammiert hat, das muss weg. Das kann natürlich auch sein. Das muss weg, ja. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Grund. Der Fisch ist morgen nicht mehr frisch, der muss weg. Genau. This fucking fish is fucking raw. Ich empfehle Ihnen die bunte Tüte. Genau, ich empfehle Ihnen die Tüte. Oh ja. Ja. Mhm. Leute haben alle Angst vor dem männlichen Roboter, deswegen nimmst du die Empfehlung an. Okay, ich nehme den Wein, schlag mich nicht. Er ist toxisch männlich, bestimmt. Mhm. Zieht er sich seinen Robotergürtel aus und. Ja, aber wie gesagt, interessant fand ich auch, dass, ich sag mal, neutrale Roboter immer als männlich gelesen werden. Vielleicht ist das auch irgendwie unterschwellig, dass man Technik direkt mit männlichen irgendwie assoziiert. Oder das ist der Terminator-Effekt. Ne, wenn Arnold Schwarzenegger weiblich gewesen wäre, vielleicht würden wir anders drüber denken. Ja. Ja, aber ich sag mal so, wenn es da um Sprache geht, also im Endeffekt wird ja alles, was irgendwie jetzt mehr Abstufung hat oder so, als weiblich ja dann auch wahrgenommen, oder nicht? Tja, eckiger und kantiger oder rund, würde ich eher sagen. Aber ja. Also die Sachen, die den Leuten gesagt wurden, da wurde auch die gleiche Wortwahl genommen. Also da wurde jetzt nicht drauf geachtet, dass der männliche Roboter eine etwas autoritative Sprachweise hat und die Frauen eher einfühlsam sind. Nee, das, was gesagt wurde, ist gleich. Nur halt die Stimme wurde verändert. Mal hoch, mal tief. Oder mal halt das mit dem, ja, einfach Roboter, wer sind die Roboter? Ne? Ja, irgendwie verarscht, dass das männlich und weiblich sein soll. Na Ja, gut. ja. Digitale Kompetenz in Bremen. Ja, in Bremen. Bremen hat ja einen Hafen. Und da gab es ein Problemchen im Hafen, weil verschiedene organisierte Kriminalitätsgangs versucht haben, halt sich dort breit zu machen. Und im Sommer 2022 wurde das anonyme Hinweismeldesystem geschaffen, weil Beschäftigte am zweitgrößten deutschen Seehafen von Kriminellen mit massivem Druck zur Zusammenarbeit gezwungen würden. So, also quasi ein Portal, wo Betroffene sich melden können. Und das wurde geschaffen. Ne, das Problem war so groß, dass sie tatsächlich so ein extra Meldesystem dafür geschaffen haben, weil sie es mit normalen polizeilichen Methoden einfach nicht mehr hinbekommen haben. Aber ja, offenbar war niemand auf die Idee gekommen, das Meldeportal nach der Live-Schaltung nochmal darauf zu überprüfen, ob die Meldungen auch bei den Behörden ankommen. Ja, also da haben die Profis einfach, ne, letztlich hat ein nicht gesetzter Haken in der Zugriffsrechteverteilung des Programms dafür gesorgt, dass niemand Zugriff auf die Meldungen hatte. Die zuständigen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft konnten dies aber selbst nicht feststellen, weil die haben ja keine Meldungen bekommen. Ja. Und ja, das ist einfach mal wieder super. Das Ganze ist im Endeffekt rausgekommen im Rahmen von einem Gerichtsprozess, wo halt einer eine Meldung gemacht hat, ein Angeklagter eine Meldung gemacht hat. Er hat gesagt, so ja, ich wurde dazu gezwungen. Ich habe ja auch sogar dieses Meldeportal genutzt. Ne? So, also was habe ich hier falsch gemacht? Und im Rahmen dieser Überprüfung ist es erst rausgekommen. Es gab 55 Anfragen von diversen Zeitungen an das zuständiger Bremer Behörde und ja. Ja, wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld da in dieses Programm gesteckt wurde, ne, aber alleine, dass da halt mehrere Personen anscheinend auch wirklich persönlich drunter gelitten haben, ja, ist natürlich tragisch. Und natürlich ein bisschen bedenklich. Ja, also, ne? So, was geht denn da ab im Bremerhaven, hä? Ja, Also nicht im Bremerhaven, Erfolgskontrolle oder in so, Abnahme per Augen, per Daumenmaß oder so. Ach ja. Ja, weil Beschäftigte am zweitgrößten deutschen Seehafen von Kriminellen mit massivem Druck zur Zusammenarbeit gezwungen würden. Naja, Haben die was auch Mafiosi gesagt, melde es doch der Hand. Oder wie? immer. Ja. Also wenn es Hass und Hetze gewesen wäre, kein Problem. Da laufen die Systeme direkt, zack, ab zu Sodan, direkt zum Gericht, super effizient. Organisierte Kriminalität im Hafenbereich ist halt ein kleineres Problem, ne? Für unsere Demokratie. Ja, in Bremen. Ja, und die elektronische Patientenakte. Kann der Staat auf die elektronische Patientenakte zugreifen? Kurz gesagt, ja, wir haben ein Interview mit einer Regelung, mit einem Fachanwalt zu dieser Regelung. Und ja, im Endeffekt ist es so, früher, es gab wo diese elektronische Patientenakte ursprünglich vorgeschlagen wurde, gab es ein Ende-zu-Ende verschlüsseltes System, was eingeführt werden sollte, was auch nur mit der elektronischen Gesundheitskarte der Patienten genutzt werden kann. Und die elektronische Gesundheitskarte, die darf von der Polizei nicht eingezogen und genutzt werden. Die hat einen rechtlichen Sonderstatus und dadurch war quasi der Zugriff nur für die Patienten möglich oder mit Einwilligung der Patienten. Ne? Datenschutz, Patientenschutz, ärztliche Schweigepflicht und diese ganzen Sachen spielen eine Rolle. Und jetzt ist es allerdings so, dass der Zugriff doch auch ohne EGK möglich ist. Es bestehen zwar weiterhin Sicherheitsmaßnahmen, doch die vertrauenswürdige Ausführungsumgebung ist nicht so ganz sicher wie von der Gematik, das ist die Firma, die das Ganze macht, behauptet. Ein Zugriff wäre aufwendig, ist aber nicht ausgeschlossen, also ne, durch Behörden natürlich auch. Ermittlungsbehörden könnten per Beschlagnahmeanordnung Krankenkassen oder IT-Dienstleister zur Kooperation zwingen. Trotz verteilter Verschlüsselung wäre ein Zugriff möglich, wenn mehrere Anbieter dadurch zur Zusammenarbeit verpflichtet werden. Ja, und es könnte beispielsweise, es könnte eine richterliche Anordnung geben, dass ein Beamter sich als Arzt ausgeben darf gegenüber dem System und dann hätte er Zugriff auf die Sachen. Also ein Nicht-Arzt. Ja, also das ist schon rechtlich sehr unklar. Die Gesetzesbegründung sieht EPA-Betreiber als mitwirkende Personen der Ärzte und damit als geschützt. Unabhängige Juristen zweifeln daran, da Ärzte und Ärztinnen keinen Einfluss auf die Betreiberwahl haben. Einige argumentieren, ein Beschlagnahmeverbot lasse sich verfassungsrechtlich ableiten, aber gesichert ist das nicht. Daher bleibt die Forderung nach einer expliziten gesetzlichen Regelung. Also wir haben ja eine rechtliche Grauzone, weil es sind Patientendaten, aber weil das halt in dieser Zentralsache, in dieser zentralen Datenbank gespeichert wird, auf die halt Dienstleister Zugriff haben, gilt das halt nicht mehr als unter der ärztlichen Schweigepflicht. Ja. Kann ein Arzt sein Berufsgeheimnis jetzt noch garantieren? Nur bedingt. In der Praxis oder bei einem selbstbeauftragten IT-Dienstleister bleibt die Schweigepflicht gewahrt. Doch sobald Daten in die elektronische Patientenakte wandern, ist ein Zugriff nicht sicher ausgeschlossen. Aber ehrlich gesagt, ändert sich doch überhaupt nichts. Wenn die Daten bei der Krankenkasse beschlagnahmen, dann kommt der Staat an die Daten. Wenn es nicht macht, dann kommt er auch nicht an die Daten. Jetzt weiß ich nicht mehr, was sich das ja. Ändert sich doch nicht durch die EPA. Ja, bis jetzt dürfen sie das nicht. Das ist ja der Punkt. Bis jetzt dürfen sie das nicht. Die Patientenakten, die gehören den Ärzten und den Patienten und die haben nur jeweils Zugriff darauf. Hm. Und das ist ja rechtlich, da gibt es rechtliche Klarheit, aber für dieses neue zentrale Datenbanksystem, worauf Dienstleister Zugriff haben, in einer vertrauenswürdigen Arbeitsumgebung, wie es heißt, das ist einfach eine rechtliche Grauzone. Und das heißt im Endeffekt, im Zweifelsfall kann das strafrechtlich genutzt werden oder vielleicht gibt es ja auch andere Begründungen. Vielleicht irgendwie in Bewerbungsprozessen oder sonst irgendwas. Datenleaks sind nicht ausgeschlossen. Ganz sicher ist die ganze Angelegenheit sowieso nicht. Da haben wir öfter schon drüber geredet. Das ist ja bei sehr vielen IT-Systemen vom Bund so. Und ja, elektronische Patientenakte. Kann man widersprechen. Ne? Sollte man vielleicht machen. Sollte man sich vielleicht überlegen. Wenn das überhaupt ich weiß, dass Sie wegen diesen Problemen auf jeden Fall schon ziemlich lange an der Verwirklichung rumkaspern. Und diese Probleme, die da jetzt beschrieben sind, das war von Anfang an so. Ja, wie gesagt, ursprüngliche Bedenken wurden ja ausgeschlossen durch beispielsweise das, was ich erklärt habe mit der Gesundheitskarte, weil die Gesundheitskarte halt noch, die fällt auch noch unter die alte rechtliche Regelung. Deswegen kommt da keiner dran, die darf nicht beschlagnahmt werden, weil Gesundheitsdaten einfach tabu sind, normalerweise. Und da gibt es jetzt halt eine kleine Hintertür. Es sei denn, wir haben gerade Pandemie, wa? Ja, da gab es ja auch Notverordnungen, um bestimmte Sachen aufzuweichen. Ja, genau. Ach ja, hier, keine UdSSR-Flaggen am sowjetischen Ehrenmal zum Tag der Befreiung. Und nicht irgendwie, weil Kommunismus doof ist oder weil, ja, was ist da in der Sowjetunion passiert an Unrechtsmäßigkeiten. Nee, im Endeffekt... Das Zeigen von sowjetischer Flaggen ist untersagt. Ziel des Verbots sei es, ein würdiges Gedenken zu ermöglichen und Störungen des öffentlichen Friedens zu vermeiden. Warum? Der sowjetischen Flagge komme angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine symbolische Bedeutung zu, die geeignet sei, Gewaltbereitschaft zu vermitteln. Im Kontext könnte die Flagge als Sympathiebekundung für den von Russland geführten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg verstanden werden. Haben die Richter so entschieden. Deswegen, das wiederum könne einen einschüchternden und suggestiv militanten Eindruck hervorrufen, wenn mehrere Leute so eine Flagge hätten. Das, ne? Auch zahlreiche kleinere Gruppierungen könnten den Effekt eines Fahnenmeeres hervorrufen. Ja, also, sowjetische Flagge darf man nicht zeigen wegen Putin, nicht wegen Kommunismus oder sonst irgendwas. Und ganz viele Fahnen können den Effekt eines Fahnenmeers hervorrufen, das wiederum könnte einen einschüchternden und suggestiv militanten Eindruck hervorrufen. Könnt ihr euch an irgendwelche anderen Demonstrationen so wie auf den Pro-Palästina-Demos so? Erinnern, wo Flaggen gezeigt werden? Nein. Ja, wieder Spaß mit Flaggen, Fun with Flags, ne? Ja, also fand ich einfach nur lustig, weil ja, sowjetisches Ehrenmal, keine sowjetischen Flaggen, nicht wegen den Verbrechen des Kommunismus, sondern wegen Putin. Alles klar. Ja. Ne, wenn jetzt Russland-Flaggen gewesen wäre, okay, aber nein, die sind sogar tatsächlich nicht verboten. Anscheinend. Nur halt diese mit den diese Kriegsinsignien und so. Ja. Mhm. Naja. Ja, also sind ja. die dann da mit den Russlandflaggen gewesen? Ich habe es jetzt nicht mehr geguckt. Wie gesagt, ich fand es einfach nur interessant. Wenn wir schon bei nationalen Themen sind. Bevor wir aber zu diesem speziellen Thema kommen, wir haben ja jetzt nichts zu der Märzwahl. Deswegen sollten wir vielleicht darüber jetzt erstmal reden, weil das sind jetzt hier Auswirkungen von unserer neuen Regierung. Vielleicht erstmal, wie sie zustande gekommen ist. Da hat keiner was eingereicht, ich auch nicht. Ich habe es mir auch nicht angeguckt dieses Mal, wo ich mir eigentlich ziemlich viel Bundestag immer anschaue, aber letzte Woche, das war mir irgendwie alles zu blöd. Was wolltest du da auch groß gucken, wenn die 4,5 Stunden Pause machen oder so? Ja, also, das ist auch wieder wahr, ja. Wenigstens diese ganzen Geschäftsordnungsreden und so, das wäre ja sicherlich auch nochmal irgendwie interessant gewesen, eventuell, aber ich habe es nicht über mich gebracht. Also ja, Herr Merz hat es ja jetzt geschafft, als erster Kanzlerkandidat nicht gewählt zu werden im ersten Anlauf im Bundestag. Das hat es ja so noch nicht gegeben. Genau, zweite Wahl. Genau. Ja, ich glaube, meinte, dass er über Brand auch so gewesen ist, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich weiß nee, das war nicht so. Der B-wahre Kanzler. Ja. Ja, aber wirklich. Und ja, dann haben sie sich im Endeffekt mit den Linken darauf geeinigt, dass man noch einen zweiten Wahlgang am gleichen Tag dann abhält, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Meinst du, das ist eine Einigung? Haben die sich nicht vielleicht bestochen oder so? Weiß man natürlich nicht. Gekauft Stimmen. Naja, ich meine, wenn die AfD jetzt mal mitgestimmt hätte für den Kanzler, dann wäre das nochmal witzig geworden. Aber so eigentlich ist halt am Ende auch dann rausgekommen, was wir erwartet haben. Und ich habe gelernt, Demokratie ist, wenn man zweimal wählen darf. Ne? Also, wenn die zweimal wählen dürfen, wir nicht natürlich. Naja, also das ist jetzt ein Skandal ist wegen diesem zweiten Wahlgang. Nein, es ist einfach so, wie das System ist. Ne? Schlimmer wäre es gewesen, wenn der zweite Wahlgang auch rausgefallen wäre. Dann hätte Rot-Rot-Grün Kanzler wählen können, rein theoretisch. Ne? Und, ja, es zeigt aber halt, wie schwach die Position von Herrn Merz jetzt ist. Das stimmt. Er hängt an 13 Personen. Mhm. 13 Leute, ne? Und die 13 Leute, die entweder ist es so gewesen, dass die gesagt haben, okay, wir geben dir mal einen Schuss von Bug, damit du uns wieder ein bisschen mit einbeziehst, parteiintern, weil die CDU ja auch ein bisschen parteipolitisch den Kurs verändert hat seit der Wahl, sage ich mal ganz vorsichtig, und aber wirklich Substanzielles ist damit nicht bei rumgekommen. Da wurde natürlich gesagt, ah ja, jetzt könnte die AfD mit 50 Leuten den wählen und dann wäre die Brandmauer so kaputt. Jetzt ist der Unvereinbarkeitsverschluss mit der Linkspartei ist aufgehoben worden. Ja, er ist nicht aufgehoben worden, es gibt ihn weiterhin, habe ich ja gesagt. Ne? Was die Brandmauer zur AfD ist, ist der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken eigentlich. Da deswegen ja, nur, dass es jedem halt egal ist und niemand sich darüber aufregt. Also im Endeffekt können sie den ja brechen, so viel sie wollen, und hinterher immer noch behaupten, dass sie ihn hätten. Sie hätten sich angeblich geeinigt, dass das für Geschäftsführung, Geschäftsordnungspunkte nicht gilt oder so. Das ist natürlich auch eine dumme Ausrede. Ja, das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung, wie es so schön heißt. Ja. Ah ja, und einige von den Ministerialen, die jetzt eingesetzt worden sind, haben ja auch wieder für Missmut gesorgt von gewissen Vereinigungen, weil ne, der Dobrindt hat jetzt einen mündlichen Beschluss zurückgenommen, den es angeblich gar nicht gegeben hätte seit 10 Jahren. Anscheinend hat es ihn doch gegeben. Aber natürlich, ob das jetzt einfach nur ein Signal ist, das keine wirklichen Konsequenzen haben wird, de facto für die Vollzugsbehörden, sondern nur ein parteipolitisches Signal nach innen ist, bleibt abzuwarten. Ja, plötzlich ist den Leuten ja aufgefallen, dass unsere Gesetze das ja doch alles hergeben, was wir die ganze Zeit sagen, was passieren muss und wo es heißt, nee, das ging ja alles nicht, weil es wäre ja unredlich und so. Ja, und die SPD schmeißt mal wieder ein paar unbekannte Frauen Passus, in den Ring. Diesen Passus, dass halt den Leuten, die aus sicheren Drittstaaten einreisen, die Einreise zu verwehren ist. Da steht ja im Gesetz drin. Ja, außer besonders vulnerable Gruppen. Und dann gibt es ja noch den schönen Passus, den ich finde. Leute, vulnerable Gruppen können zwar nach Deutschland einreisen, aber nur unter der Annahme der fiktiven Nicht-Einreise. Also die gelten dann nicht als eingereist, halten sich aber in Deutschland auf. Was jetzt diese fiktive Nicht-Einreise für, also das heißt, die dürfen dann keinen Asylantrag stellen, so interpretiere ich das Ganze, aber das ist auch wieder so eine rechtliche Kiste, die halt jetzt doch wie gesagt, es muss jetzt erstmal gezeigt werden, was hat das denn vor Ort für die Vollzugsbehörden tatsächlich für Auswirkungen. Das wird sich erstmal zeigen. Weil das ändert sich ja auch nicht wirklich von einem Tag auf den anderen. Da müssen ja, ne, braucht ja einen gewissen Vorlauf von der Organisation. Deswegen bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Und es wurde viel darüber gesagt, oh, die umgebenden Länder, die beschweren sich darüber, weil dann ja die Leute für die Flüchtlinge und Asylanträge zuständig wären, also in Italien, in Österreich, in Polen und in den ganzen anderen Ländern, die an uns angrenzen. Und ja, das ist eigentlich der ursprüngliche Gedanke des Dublin-Systems ja gewesen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die das so großartig stört. Aber natürlich wurde das sehr stark kritisiert. Und die nationale Notlage beim Thema Migration. Zumindest in dem Punkt versuchen sie wohl ein bisschen die Linie dann entsprechend zu ändern. Ob das in irgendwelchen anderen Punkten gelingt, wird man mal sehen. Aber hier hat jetzt der Merz wohl als europäische Maßnahme sozusagen die nationale Notlage bezüglich Migration ausgerufen. Und ich erinnere mich, das haben ja auch andere Staaten schon gemacht. Ich meine, die Holländer und Belgier haben es irgendwie gemacht und sind damit eben zumindest zeitweise dann aus Schengen rausgekommen oder so. Das ist, glaube ich, mehr so ein Trick sozusagen, weil eine Notlage kann ich da wirklich noch nicht erkennen, beziehungsweise es hat sich ja jetzt nicht von heute auf morgen etwas groß geändert oder so, dass man da eine Notlage jetzt definieren könnte. Die machen das eben, ja, um sich auch nach außen rechtfertigen zu können, glaube ich, das gehört dann dazu. Ne? Wie gesagt, wie hier bei den Holländern. Auf jeden Fall sind wir momentan in einer nationalen Notlage. Dann kam aber auch dazu, dass einige Leute, dass irgendjemand das, der Dobrindt, glaube ich, hat dem widersprochen oder so. Und dann hat der Merz aber doch irgendwie gesagt, doch, ich habe das gemacht. Ich weiß nicht genau. Also das war etwas undurchsichtig, aber ich glaube, so, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das jetzt der Stand der Dinge. Ja. Ja, und jetzt treten sie ja dann ab. Die neue Regierung ist gebildet, die alten Leute müssen gehen. Und unter anderem hier auch die Jennifer Morgan. Das war ja diese Amerikanerin, US-Amerikanerin, der mal einen extra deutschen Pass in die Hand gedrückt hat. Und die war, glaube ich, mal Greenpeace-Vorsitzende, wenn ich mich richtig erinnere. Und die man hier zu Sonderbeauftragten gegen Klimawandel ernannt hat, im Außenministerium angesiedelt. Und die sich jetzt hier auf Englisch nochmal von ihren deutschen Landsleuten, wie der Herr Kissler hier schreibt, verabschiedet hat. Ja. Also das war schon wirklich eine Posse, das kann man echt nicht. Also, die ist ja eigentlich lange nicht mehr irgendwie im Gedächtnis der Leute irgendwie aufgetreten oder so. Dann hat er da halt irgendwie ihr Ding gemacht. Aber alleine die Tatsache, dass wir solche Spielchen überhaupt spielen mit so Leuten, ist eigentlich sowas von wild. Also, muss man eigentlich häufiger mal drauf. Ja, das war eine ganz komische Idee von Baerbock, ne? Aber ja, also, die hatten ja eigentlich so viele Ideen. Ich meine, hat die denn noch was geleistet oder so? Ja, die ist halt durch die Weltgegend gefahren und hat den Leuten was vom Klimawandel erzählt, stellvertretend für ihre Landsleute, ihre Deutschen. Kerosin raushauen, ne? Na, wir haben wieder ein schönes. Ja, ja. Dem hat keiner gesagt, dass Pause ist. Ist ja das Meme, ne? Sind das Ton sein oder so? Ich höre nichts. Ah, okay, ja, sorry. Ich muss das dann hier noch umswitchen. Switch. Kannst du nachspielen? Hä, wer ist das? Hä, wo sitzt der? Welche Fraktion ist der? Ist der? Ja, das müsste AfD sein. Vertretung sein jetzt. Da hat jemand seinen Rucksack dabei. Das ist interessant. Verpflegung für eine Nacht ist das, würde ich jetzt sagen. Ja, aber auch die Möglichkeit, da direkt im Plenarsaal zu übernachten, wäre jetzt mein Eindruck, weil so groß wie das Paket ist, was er da auf dem Rücken hat. Da würde ich jetzt mal mich über einen Hinweis freuen, um wen es sich da handelt und wie er so viel Gepäck da im Plenarsaal bekommen hat. Jetzt kommen wir. Ich kenne ihn gar nicht. Ja, Chat, wisst ihr, um wen es sich handelt? Ja, also wenn ihr uns länger zuschaut, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass es sich dabei um Timon Senius, dem ehemaligen Vorsitzenden der Grünen Jugend, handelt, der ja ziemlich bekannt geworden ist. Der Psycho-Dead, der hat es erraten. der auch dadurch auch bekannt geworden ist, dass er sich damals in Hannover, wo er gewohnt hat und wo er jetzt auch kandidiert hat, in der Bahnhofstraße beim Apple Store irgendwelche Apple-Produkte gekauft hat und dann sich der Ulf Forscher darüber lustig gemacht hat mit Champagner-Sozialismus und Apple und so. Und der Zenius dann meinte, ja, wenn ich das so stresse, dann kaufe ich mir gleich noch mehr Apple-Kram, was jetzt nicht so der, ja, nicht so der Ohn war, wie der Zenius wahrscheinlich meint, dass es das gewesen ist. Wie hat er das geschafft, in den Bundestag zu kommen? Ist er echt Abgeordneter, ja? Ja, der ist jetzt ja mein gewählter Abgeordneter jetzt. Ja. Das ist schon krass. Erstmal, jetzt versuchen wir mal, die Fraktion zuzuordnen. Das sieht mir schwer nach... Den rechts? Nee, ja. Das müsste die... Was haben wir denn hier? Rechts haben wir die... Wenn die Perspektive stimmt, hätten wir rechts den Block, wäre AfD-Fraktion, dann müsste das die Unionsfraktion sein. Die Grünen, höre ich hier gerade. Ja. Bundesvertretungen sein jetzt. Da ja, das bei den Grünen, dass das der Kommentator nicht weiß, dass der den Zenius nicht kennt, das wundert mich ja doch schon. Ja, das ist ja eigentlich dieser Kommentator, den sie da bei Phoenix immer haben. Der auch eigentlich an diesen ersten Tagen ganz gerne die Leute so ein bisschen befragt. Da gab es ja auch mal dieses vor zwei Perioden, als der Amthor da das erste Mal aufgetreten ist, wo dieser Kommentator ihn dann so gefragt hat, so ja, jetzt sind sie ja hier schon so jung und dies und jenes und so. Und dann so meinte, sind sie ein kleiner Streber? Und dann Philipp Amthor so, so komisch irgendwie lacht. Das, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Ja, der Amthor, der verkörpert ja das Meme, der jüngste Rentner Deutschlands, ja. Aber ja, hier, ne? Ich meine, wollte gerade sagen, ich meine, man hat ja vorhin gesehen, wie er da rumsaß. Typisches CDU-Outfit, das kommt schon eher einem CDU-Outfit näher. So, aber ja, er hat die Mama vielleicht angerufen und hat gesagt: Ach, was machst du? Was machst du da? Ja, wie man sieht, hat sich Herr Zenius jetzt ein bisschen rausgeputzt. Vielleicht hat ihm jemand gesagt, dass es nicht so gut kommt. Weiß ich nicht. Tja, und was im Buchtag war, war diese riesige Antifa-Flagge, die er geschwenkt hatte, ne? Das war ja auch so eine Sache. Ja, ich habe ihn auch im Wahlkampf habe ich ihn ja auch erlebt in Hannover, wie er so schön dicke Backen gemacht hat. Da habe ich ja auch von erzählt. Ist ja so ein Sonderstream gewesen. Unsere Demokratie in Hannover hieß das, glaube ich, oder so. Ja. Könnt ihr euch nochmal anhören, wenn es euch interessiert. Und die Jette Nizat, die hat auch was erfahren über einen Abgeordneten im Bundestag. Ich habe irgendwie eine Frage und das ist, warum so Gysi so ein Hype hat hier gerade und ich check nicht, ob Leute sich so mit ihm beschäftigt haben und es trotzdem cool finden oder sich nicht mit ihm beschäftigt haben, aber so sein Vater war ja einfach Minister in der DDR, also der Bruder hat wirklich in der DDR bestes Leben gelebt so und dann kam Tonbänder raus und er hat es immer bestritten und dann kam Tonbänder raus, wie er seine Mandanten an die Stasi verraten hat zum Beispiel und an die SED verraten hat, so dass die in den Knast gewandert sind und so in, er wird immer gelobt als so der Anwalt in der DDR, aber er ist überhaupt gar nicht der Anwalt in der DDR, der hat einfach tief in der Scheiße mit drin gesteckt so und er geht immer wieder dagegen vor, dass man ihn zum Beispiel als IM betitelt, also als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, aber so Akten und auch der Bundestag so haben herausgefunden, dass man davon schon ausgehen kann und dass man schon diesen Schluss ziehen kann. Und das heißt, er hat einfach Menschen an eine Diktatur verraten und er hat einem System gedient. Und also so mehr darf man nicht sagen, weil sonst werde ich vielleicht auch verklagt. Aber so, ist he an Icon? Und so, verstehe mich nicht falsch. Ich finde auch geil, wenn es in Deutschland eine starke linke Partei gibt und so. Heidi Reichneck, ich check komplett, warum sie eine Queen ist. Aber warum so DJ Gysi-Songs trenden und so Hoffnung in ihn gesteckt wird. Und also verstehe ich nicht, weil er pariert, solange er vom System profitiert. So, wie gesagt, sein Vater war Minister in der DDR. So, er hat von dem ganzen Bums profitiert, dass er überhaupt Jurist werden durfte. Ist einfach nur quasi der Staatsmacht zu verdanken, die sein Vater hatte. Der ist kein Aufsteiger oder so. Und ich finde es schon seltsam, dass wir quasi jetzt einen Typen so feiern, genau, der eigentlich... Genau, eigentlich sein ganzes Leben lang politische Menschen verraten hat, wenn es ihm nicht für seine eigenen Verdienste geholfen hat. Und so, ist es wirklich, was wir hier auf TikTok feiern wollen? Doch nicht auf TikTok. Hat sie das Prinzip des Kommunismus entdeckt? Wow. Ja, scheinbar schon, ja. Ja, echt, das sind alle Sozialisten, Kadersozialisten, hätte ich fast gesagt, ja. Die sind alle gleich drauf, da brauchst du nicht zu unterscheiden. Ja, eben. Jo. Das ist doppelte Ding, von wegen, ja, das sind Leute, die haben Leuten geschadet, ja, sag bloß. Ja. Wie lange ist der Gysi jetzt im Bundestag? Ist jetzt der Dienstälteste, deswegen durfte er ja das auch eröffnen, weil das haben sie ja geändert, dass jetzt der älteste Abgeordnete da das macht und nicht mehr der in Lebensjahren Älteste. Das war ja der Trick, damit das nicht Herr Gauland nachher noch machen muss, darf, wie auch immer. Tja, ja, und sich darüber aufzuregen, die Zeiten sind ein bisschen, also das haben wir schon gemacht eigentlich, ne? Ich meine, die Sachen, die sie da aufzählt, die schrecken normale Personen ab, aber gerade im Spektrum von Totalitären, sei es im rechten oder linken Spektrum, ziehen solche Leute ja auch andere Leute an, weil die das attraktiv finden, ja. Weil die sagen, ja, das ist ein starker Mann, so setzt man seinen Willen durch und die finden das gar nicht schlecht, sondern gut. Muss, ne? Ist ja auch so. Und ich meine, der Gysi ist halt, ist schon ein sehr seltsamer Politiker und wenn man sich halt damit beschäftigt, was er zur Zeit der DDR gemacht hat, ist es halt sehr unappetitlich. Ich meine, ein Anwalt in der DDR, das ist schon fast ein Widerspruch in sich, ne, weil eine richtige Rechtsvertretung gegenüber dem Staat hatte man nicht. Ja, eben, und sie beschwert sich jetzt darüber, dass die Leute sich nicht vernünftig verteidigen können, das ist dieselbe Person hier, erinnert euch noch an die Gelbhaar-Affäre, wo sie irgendwie meinte, man muss ja Betroffenen glauben und lauter so Dinge. Das ist ja auch einfach nur eure Politik sieht das vor, dass da den Leuten die Macht gegeben zu sein hat. Und dann haben sich halt die Leute da nicht zu verteidigen. Dann läuft das halt nicht. Weil das schadet ja dann der Gruppe insgesamt. Und das ist genau die gleiche Überlegung wie in der DDR da auch. Da wird die ganze Gesellschaft mit Schaden hier, wenn diese gesellschaftsschädlichen Leute hier irgendwie ungeschoren davonkommen und so. Das fand ich schon sehr lustig. Und ich habe auch erst mal eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was sie mit Bruder meinte. Ich dachte so, was war das Bruder von Gysi? Habe ich überhaupt nicht so gehört. Aber sie meinte natürlich, der Bruder, also das ist ihr Kosename dann für den. Ja. Und Queen Heidi Reicheneck finde ich auch geil. Ja, genau. Die sozialistische Königin, ja. Pferdemädchen, das habe ich eine gesagt heute. Ja, das war die von Apollo, ne? Finde ich echt witzig. Moment, ihr seid schon wieder auf dem falschen... Irgendwie bin ich doppelt gewesen gerade. Hallo, 1, 2, 3. Ja, ihr seid wieder auf dem falschen Output hier gelandet. Jetzt müsst ihr wieder gehen. Sag nochmal was. 1, 2, 3, check, check. Ja, okay. Ja, das passiert jetzt irgendwie jedes Mal einmal bei unseren Streams. Ja, keine Ahnung. Jetzt höre ich mich auch nicht mehr selber, ist schon mal gut. Okay, B. Ja, das war eben so, weil er quasi auf dem gleichen Output von dem Rechner dann drauf war, wo er ja auch die Sachen ausgespielt kriegt. Und dann passt das halt nicht. Ach so, ja. Und irgendwie schaltet er da jetzt immer eine halbe Stunde drin im Stream immer drauf um. Warum auch immer. Ja, toll. So, die Jette, die macht doch nur eine Karriere bei der Grünen, oder? Ja, die ist ja jetzt quasi Timons Nachfolgerin. Sind aber ein paar Leute, ey. Mann. Ja, da haben wir die Heidi. Da haben wir die Heidi, die Queen. Mal, was Queen Heidi uns sagt. Es nimmt einen schon wieder so ein bisschen mit. Es ist mega toll, euch zu sehen. Aber okay, ich habe ja einen Auftrag. Ne? Also, liebe Genossinnen, die Linke ist zurück. Ihr habt das geschafft. Wir haben das geschafft, woran fast niemand mehr geglaubt hat. Wir sind mit einer starken Fraktion im Bundestag. Wir haben über 112.000 Mitglieder und wir verändern dieses Land zum Besseren. Jeden Tag, Schritt für Schritt. Niemals allein, immer gemeinsam. Nur solidarisch. Und auch wenn ich wiederhole, was Jan gesagt hat, ich will euch einfach nur Danke sagen. Jeder und jedem Einzelnen von euch. Und ich bitte euch, nehmt das mit in eure Kreisverbände, in eure Basisgruppen, überall dahin, wo ihr gerade unterwegs seid. Danke, dass ihr alle nie aufgegeben habt. Danke für jedes Plakat, jeden Infostand, jede Sprechstunde, jedes kommunale Mandat, jeden Stammtisch. All das. Ja, bedankt euch im Endeffekt bei Friedrich Merz, ne? Also dafür, dass er die negative Mobilisierung gestartet hat. Also... Und ihr seid jetzt diejenigen, so freut. Ihr seid die Alternative für die Leute, die ein Problem, die immer noch auf diesem, die es immer noch nicht gecheckt haben mit der Intersektionalität, was Israel angeht. Und da immer noch meinen, dass die edlen Wilden da die Opfer sind. Und ihr seid die Alternative für die Leute, die unsere Grenzen offen halten wollen, vollkommen egal, was passiert. Jenen hier ansiedeln wollen, vollkommen egal wen. Für die Leute seid ihr die Alternative. Herzlichen Glückwunsch. Ja, applaudiert euch selbst. Ihr seid so toll. Ja, das ist ja das typische paternalistische Muster, was die Linke halt haben. Ne? Wir wissen es besser. Und dann noch kurz, dass sie sich über 100.000 so freut. Ich meine, das ist doch ein Rückschritt. Die Partei hatte mal 2,26 Millionen Mitglieder. Also 1989 natürlich, aber. Und es ist der direkte Rechtsnachfolger der SED. Mhm. Das, was sie organisiert hat, das hat den Unterschied gemacht. Das hat dafür gesorgt, dass wir jetzt da stehen, wo wir sind. Und das ist einfach richtig, richtig geil. Und wir verlieren vielleicht zusammen. Aber jetzt mal von den Wahlen gibt es mehr, ne? Wir verlieren zusammen, ja, aber wir gewinnen auch zusammen. Und es ist so ein verdammt gutes Gefühl, endlich mal wieder gewonnen zu haben. Ja, von den Wahlergebnissen haben sie sich tatsächlich wieder berappelt sozusagen. Also die waren ja früher auch immer schon bei 8 oder 10%. Jetzt hatten sie nur, glaube ich, bei der letzten Wahl und bei dieser neuerlichen hätten, hat man ja auch eigentlich mit weniger gerechnet. Ja, bei der Wahl davor haben sie sich ein bisschen, waren sie recht klein. Und jetzt haben sie sich wieder auf den Normalstand eigentlich sich gearbeitet. So ein toller Erfolg ist das nur auch wieder nicht. Und wir haben es in den Bundestag geschafft. Also warum sollten wir es dieses Jahr nicht schaffen, in Nordrhein-Westfalen das beste Kommunalwahlergebnis aller Zeiten zu erzielen? Warum sollten wir das Gleiche nicht nächstes Jahr in Bayern, Hessen und Niedersachsen schaffen? Weil die Leute nicht alle bescheuert sind. Warum sollten wir es nicht schaffen, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zum ersten Mal eine Landtagsfraktion zu haben? Ja, die guten, linke Politik. Warum sind wir nicht erfolgreicher? Das sollte doch gehen, dass wir erfolgreicher sind. Die Hoffnung organisieren. Ja, für die Menschen. Warum sollten wir es nicht schaffen, in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zur alten Stärke zurückzukehren? Und natürlich. Und natürlich, wir haben es gleich, aber ihr merkt, nächstes Jahr gibt es verdammt viel Arbeit für uns alle. Wir haben es bei der Bundestagswahl geschafft, ja, in Berlin die stärkste Kraft zu sein. Warum sollte das bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus nicht wieder klappen? Der erste linke Bürgermeister für Berlin, das ist doch mal ein Ziel. Ich dachte, Berlin ist seit 30 Jahren links regiert. Ja, aber nicht von der Linkspartei wahrscheinlich. Das seien nur so Pseudolinke, ne? Die SPD. Nur mit dabei, ja. Genau. Und neumodische Grüne. CDUler meine ich. Der auch ziemlich links. Und ich werde ja jetzt immer gefragt, Frau Reicheneck, wie hat die Linke das denn geschafft? Naja, durch euch. Weil wir gemeinsam kämpfen, weil wir nicht nur reden, sondern vor allen Dingen auch zuhören und konkret helfen. Konkret helfen, ja. Das hat man gemerkt. Weil wir auch zuhören und konkret helfen. Beim Mieten-Thema zum Beispiel. Weil wir die Versprechen, die wir geben, auch halten. Das ist in der Politik schon was Besonderes. Und ja. Das haben schon viele behauptet, ey. Ehrlich. Ja, das Versprechen, dass es immer so weitergeht, weil man ja endlos verteilen kann und es geht ja nur ums Verteilen und das Geld anderer Leute geht uns nie aus. Und wir sagen es immer noch weiterhin und wir sagen auch immer noch weiterhin, dass unsere gesetzliche Rente weitergeben muss und das ja einfach läuft und da ja gar keine Probleme bestehen und nichts. Die Hoffnung organisieren. Und wenn das alles implodiert, dann machen wir es einfach illegal, sich darüber zu beschweren. Das geht schon. Das haben wir ja schon mal gemacht. Also. Weil wir nicht käuflich sind. Weil wir kompromisslos für das kämpfen, woran wir alle glauben. Eine soziale und solidarische Gesellschaft. Egal, wie stark der Gegenwind ist. Und egal, was in der Realität vor sich geht. Ja. Stark der Gegenwind ist ja, weil es nur um Macht geht. Ne? Es gibt nur Macht. Es gibt nicht Dinge, die gehen, Dinge, die nicht gehen. Zwänge der Realität, nee, es gibt nur Macht. Mehr gibt's nicht. Und er wird immer stärker. Denn letztes Jahr, da haben sie noch gehöhnt und sich gefeiert, weil die Linke am Boden lag. Aber jetzt haben sie Angst. Ja, das war ja auch ganz super, ne? Eure Teilnahme an dem letzten Bundestag, die war ja auch überhaupt nicht zwielichtig mit Berlin und der Wahl da und so, was ihr da abgezogen habt. Nee, alles komplett demokratisch und prima. Ja, und die Partei war ja nicht vor ein paar Jahren total am Ende wegen Kinderpornografie, Sexskandalen, verschiedenen anderen Veruntreuungen und so, ne? Nee, war gar nicht. War gar nicht so. Haben alle schon wieder vergessen. Kinderkram war da auch? Ja, also es standen Vorwürfe im Raum, aber der Prozess läuft wohl noch, deswegen ist es noch nicht geklärt. Aber es sind viele Parteimitglieder auch ausgetreten zu dem Zeitpunkt. Und ja, einige Skandelchen. Ne? Und Putin-Nähe. Ne? Sexkram weiß ich schon, da war ja auch die Vorsitzende da irgendwie mit involviert. Also nicht, dass sie daran teilgenommen hat, aber dass ihr das irgendwie bekannt gewesen sein soll. Und sie da aber nichts gemacht hat oder so. Mhm. Das war diese Geschichte. Ja, genau, 60 Betroffene, Sexismusproblem, parteiintern. Ja. Aber an Kinderkram kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja, es wurde, wie gesagt, es wurde einem vorgeworfen und daraufhin sind verschiedene ausgetreten, aber ist halt noch nicht. Ne? Okay. In Thüringen, Moment. Diese ganzen Superreichen, diese ganzen Macker, diese Rechten, diese Wirtschaftsbosse und die Springerpresse. Die wir haben das Jahr 2025, ey. Und diese Leute sind immer noch nicht hinaus über ihre Springerpresse. Ja. Ja, die flüstert den Leuten das alles ein, das Böse, ne? Wenn wir die nicht hätten, dann wären wir schon lange weiter, oder wie? Meine Fresse, ey. Noch wie einfach das wieder geht, so, ne? Wenn du dich über ARD und ZDF aufregst, demokratiegefährdend, hoch 300. Verfassungsschutz, hör hin, ne? Aber hier irgendwie über die Medien, ja, geht schon. Dann schauen wir doch mal, was sie über uns schreiben. Die Linke will den Kapitalismus abschaffen. Also das muss jemand... Hey Leute, das muss jemand von euch gesagt haben, ich würde sowas niemals tun. Wenn aber mal ernsthaft, ja, wir wollen ein Wirtschaftssystem abschaffen, in dem die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Ach, Sozialismus wollt ihr abschaffen? Oh Mann, ey. In dem Rentner Pfandflaschen sammeln und Kinder hungrig in der Schule sitzen. Kinder hungrig in der Schule sitzen. Ja, mit Mangel dann, oder wie? Aber das schafft das dann ab, oder was? Klimawandel, Kampf, oder? Wie soll das gehen? In dem Arbeitslose schikaniert und immer mehr Menschen ausgebeutet werden. Ein System. In dem Arbeitslose schikaniert werden, ja. Aber arbeitende Leute, die können ruhig schikaniert werden, ne? Die haben ja die ganze Macht und sind sehr stark und weiß ich nicht. Und enteignet werden können die Leute auch, weil Eigentum ist ja die Wurzel allen Bösen, steht ja in unseren schlauen Büchern drin. Der hat ja nichts mit Menschenwürde oder so zu tun. Und es ist ja auch nicht so, dass sich die Leute um ihre eigenen Sachen am besten kümmern. Auch wenn ihr immer wieder das Gegenteil behauptet. In dem Menschen viel zu früh ihre Liebsten verlieren, weil die Krankenhäuser profitorientiert arbeiten müssen. In dem ja, genau. Genau. Das hat alles zu tun mit Medizin. Deswegen ist ja auch in den christlichen Krankenhäusern stirbt niemand, ne? Weil die nicht profitorientiert arbeiten müssen. Oder wie? Inklusion sich leider nicht rentiert und Menschen deswegen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ja, ein solches System wollen wir abschaffen, denn egal was konservativ aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, ja. Für diesen ganzen Luxuskram haben wir dann bald kein Geld mehr, wegen euren Policies. Herzlichen Glückwunsch. Und wegen der Bürokratie, die immer draufgesattelt wird. Ja, das auch. Und wie sind Krankenhäuser finanziert? Warum haben sie so wenig Geld? Liegt auch alles an, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, sozialdemokratischer Politik. Neoliberale oder Rechte behaupten, ein solches Wirtschaftssystem hat mit Demokratie nichts, aber auch rein gar nichts zu tun. Hat mit Demokratie nichts zu tun, ja. Ja, in der Wirtschaft, hat mit Mehrheiten nichts zu tun, ne? Geht's nicht danach, was nachgefragt wird und so, ne, von den Leuten und was nicht? Ja. Kein bisschen, nee. Da wird nicht mit den Füßen abgestimmt, immer wieder und wieder. hat mit Demokratie und Mehrheiten und was die Leute brauchen und so, hat das überhaupt nichts zu tun. Und das ist auch nicht so gut geeignet, um diese ganzen Sachen, die die Leute brauchen und nicht nur die Starken, sondern auch die Schwachen, um denen das zu geben. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, ne? Kein bisschen. Hat was mit Freiheit zu tun. Und wenn es radikal ist zu fordern, dass alle Menschen das bekommen, was sie zum Leben brauchen, wenn es radikal ist zu fordern, dass Rechte und Freiheiten für alle gelten und niemand ausgegrenzt und angefeindet wird, ja, dann sind wir radikal. Dann dass niemand ausgegrenzt an, ja, niemand, der bei euch als Mensch zählt, ne? Also der nicht 100% auf eurer Linie ist. Weil alle anderen Leute, das ist ja egal. Die kann man ja anfeinden. Die sind ja der Feind, also. Dann muss man radikal sein in diesen Zeiten. Man kann auch radikal menschlich sein. Da steht da drauf, Feminists fighting fascism. Ja, ne. Ja, genau. Hauptsache kämpfen. Und es ist doch so, diejenigen, die entgegen jeder Faktenlage immer wieder in den Talkshows erklären, der größte Feind der Kassiererin sei der Nachbar, der Bürgergeld bekommt. Ja, Fakten und Talkshows, ne, der Heidi. Da kann man sicherlich einiges zu sagen, was mir jetzt alles nicht einfällt, weil ich so Migräne habe. Die gefährden die Demokratie. Diejenigen. Die gefährden die Demokratie. Es geht nicht, Heidi. Du kannst nicht eine Mehrheit von Leuten haben, die nehmen, und eine Minderheit von Leuten, die geben. Auch wenn ihr immer wieder denkt, dass es so ist, weil die Leute alle super reich sind. Diejenigen, die Hass und Hetze gegen Geflüchtete, Arbeitslose, gegen queere Menschen schüren, um von ihren eigenen dreckigen Machenschaften abzulenken. Die dreckigen Machenschaften. Ja, passiert ja eher nicht, ne? Dreckige ob ihren Berufsgruppen, Machenschaften. Werden meistens Berufsgruppen gegeneinander ausgespielt, aber nicht Nachbarn. Ja, wenn ich ja an dreckige Machenschaften denke, dann fallen mir so Sachen ein wie Clan-Kriminalität, Heidi. Ja, das ist was anderes. Was ist das eigentlich mit sozialem Gefüge und so und Leuten, die sich falsch verhalten und dann das ganze soziale Gefüge da kaputt machen? Zu ihrem eigenen Vorteil. Hast du da was zu sagen, Heidi? Ist das irgendwie. Das ist Bereicherung. Das ist bunt. Das ist Bereicherung. Moralisch falsch. Die gefährden die Demokratie. Und diejenigen. Ja, das ist diese Bukharin hier, Definition von Demokratie. Ne, hatten wir vor ein paar Wochen hier. Demokratie ist halt das, was diese Superschlauen da irgendwie deren uns in deren Welt bewegt. Das ist Demokratie. Ja, wenn wirklich so die Demokratie nicht funktionieren würde, dann hätten wir uns das doch schon mal merken müssen, ne? Wenn das wirklich hinderlich ist für die Demokratie, das vielleicht in den letzten 50 Jahren mal merken müssen oder so. Das war es also ja wahrscheinlich mal, Mann. Weil doch diese ganzen Leute, die haben wir ja alle nur nicht mitbekommen, weil die ja ausgegrenzt waren. Die kommen ja erst jetzt zum Vorschein. Und deswegen sind wir ja alle hier wie alten weißen Männer, sind ja jetzt deswegen auch so angefressen. Weil wir das jetzt erst merken, dass die ja schon immer da waren und halt nur keinen Platz hatten und kein Stück vom Kuchen abbekommen haben. Ja, wir sind, ja genau. Die Menschen gegeneinander ausspielen wollen, immer und immer wieder, die Mehrheit ausbeuten. Menschen gegeneinander ausspielen, ja, da seid ihr dagegen. Immer was Böses unterstellen, ne? Immer was Böses unterstellen. Da seid ihr ganz strikt dagegen, die Menschen gegeneinander auszuspielen, ja, das liegt euch gar nicht. Die Leute dazu mobilisieren für eure Revolutionswünsche. An einem dran rumzuwackeln und zu sagen, hier, das ist doch falsch, schmeiß es um, mach es weg. Das ist doch schlecht. Ja, mach es weg. Braucht man doch alles nicht. Revolution wäre doch viel, viel besser. Irgendwelche Utopien, die wir in unserem Hirn haben, die wären doch viel schöner. Da wäre doch alles gerechter und so. Ja gut, erst nachdem wir den neuen Menschen haben, den wir dann mit Zwang und Gewalt und allem dahin wursteln müssen, aber es hat uns ja der Hegel gesagt, dass es alles geht, auch wenn das alles widersprüchlich ist. Es muss so sein, weil sonst würde das ja nicht funktionieren, der Zaubertrick. Damit sie selber ihren perversen Reichtum immer weiter vergrößern können. Die gefährden die Demokratie. Aber eins ist doch Fakt, in dieser Gesellschaft... Ja, perverser Reichtum, aber... Ja, im Endeffekt sich nicht beteiligen an nichts, aber trotzdem Geld überwiesen kriegen, obwohl man eigentlich fähig wäre, da ist nichts pervers dran. Ne? Das ist alles vollkommen normal. Ja, ich weiß auch nicht, wen sie meint jetzt, außer vielleicht irgendwelchen jüdischen Bankern oder so. Das ist doch so ein anderen Leuten ihr Hab und Gut wegnehmen, um in die Utopie zu kommen, ist auch alles nicht pervers. Auch alles vollkommen normal und vernünftig und muss so sein. Und ist gut, ne? Ja, die ganzen anderen Sozialisten ja schon vorgemacht. Teilen fast alle Menschen ein gemeinsames Schicksal. Dass diese Menschen sich den Arsch aufreißen und nicht im Ansatz das bekommen, was sie für ein gutes Leben brauchen. Ja, ja, Brutto und Netto ist schon krass, der Unterschied. Ja, ja, den meinst du ja nicht. Und deswegen sage ich nochmal ganz deutlich, wir lassen uns nicht spalten. Uns eint mehr, als uns trennt. Wir haben... Ja, wir lassen uns nicht spalten, wir spalten hier. Da sind wir dafür zuständig. Die Kraft, etwas zu verändern, indem wir die Eigentums- und... Etwas, ja. Wir verändern etwas. Habt ihr auch Lust, etwas zu verändern? Etwas. Ein bisschen die Basis. Die Verteilungsfrage stellen, und zwar gemeinsam. Und stellen die Verteilungsfrage. Man wird doch wohl noch fragen dürfen, hallo? Genau das. Ja, und ich beantworte die Verteilungsfrage. Ihr wollt haben und die anderen sollen geben. Das ist die Antwort auf die Verteilungsfrage. Und genau das ist es, was denen allen Angst macht. Das fürchten die in den Chefetagen der Republik. Da sitzen nämlich die Menschen, die... In den Chefetagen, ja, bei den Superreichen, in den Chefetagen. Ja, die Gewerkschafter, die da in den Vorständen und Aufsichtsräten sitzen, die fürchten sich, ne? Ja, die wissen gar nicht, was das ist, wenn sie von Reich reden oder nicht, ne? So. Genau wissen, dass wir hier nicht aufzuhalten sind, wenn wir uns zusammenschließen. Also lasst uns genau das tun und die verdammt nochmal das Hörchen lernen. Leute sollen Angst haben, ja. Super, ne? Also ich weiß ganz genau, warum wir da mit denen kein Problem haben. Oder zumindest nicht wirklich. Höchstens mal ein Lippenbekenntnis ablegen, dass das vielleicht nicht so ideal ist oder so, was sie so von sich geben. Aber eigentlich sind sie ja die Guten und für Gerechtigkeit und so. Aber andere Leute, ne, das ist ganz schlimm, die schaffen ein schlechtes gesellschaftliches Klima. So. Ja, es würde sehr gut passen, wenn jetzt irgendwas kommt, wir werden sie jagen oder so. Irgendwie, das würde in die Rhetorik reinpassen. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass Friedrich Merz vor der Wahl gesagt hat, links ist vorbei. Also der Mann hat ja in seinem Leben ziemlich oft falsch gelegen. Ich meine, der dachte auch, er wird im ersten Anlauf Kanzler. Aber bei Weitem der größte Irrtum war, zu denken, links sei vorbei. Denn links ist nicht vorbei. Links ist die Zukunft. Ach Heidi. Was viel realistischer ist, ist, dass ihr den ganzen Laden komplett destabilisiert und dann eure Freunde, die Islamisten, ankommen und euch wegfegen, so wie das im Iran passiert ist. Oder halt eben die Rechtsextremen ankommen. Und die Leute dann sagen ja so, jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren, die haben uns hier so ruiniert. Das war jetzt das Gegenteil davon, nehmen das vermeintliche Gegenteil davon. Und dann werdet ihr euch auch umgucken, genauso wie das in Weimar damals passiert ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sowas passiert, wenn man staatliche Strukturen aufbrechen und verändern will mit revolutionären Methoden und das auch offen ausspricht. Ne? Seltsam. Und ja. Der Geisterjäger-Sticker bei ihm war ja auch gut. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Superreicher hier, der gerade verboten wird. Alter weißer Geist. Und ja, das zeigen unsere Umfragewerte, das zeigt aber vor allem auch dieser unsägliche Koalitionsvertrag der Ignoranz und der sozialen Kälte. Und das zeigen. Ja, so sieht das aus, wenn Friedrich Merz sich von der SPD alles diktieren lässt. Unerträgliche soziale Kälte. Ganz bestimmt. vor allen Dingen unsere tagtäglichen Gespräche, die wir immer wieder führen. Denn all das macht deutlich, es braucht wenigstens eine Partei, die kompromisslos an der Seite derer steht, die Tag für Tag darum kämpfen, über die Runden zu kommen, die sich ihre Miete kaum noch leisten können oder für viel zu wenig Geld für harte Arbeit bekommen oder nach einem harten Arbeitsleben kaum Rente haben. Eine ja, das hat man in der DDR gemerkt, wie wunderbar das funktioniert hat mit den Renten. Na, die DDR-Bürger haben ja alle unendlich viel Rente im Vergleich zu den westlichen Leuten. Und gemessen ja, und an dem, was sie geleistet haben und so, ne? Weil ihr so ein tolles System hattet. So ein gerechtes. Die Linke will auch, glaube ich, die gesetzliche Wahl behalten. Ja, klar. Ja. Wir plädieren oder für das aktuelle System. Was wollen sie denn da, groß ändern? Einfach mehr Geld wahrscheinlich, ne? Nicht mit steigender Kinder- und Altersarmut einfach abfindet. Die sagt, ein gutes Leben für alle ist möglich. Davon sind wir überzeugt. Und es braucht eine Partei. Ja, gutes Leben für alle ist möglich. Mit Überfluss, Heidi. Da ist das möglich. Da kriegen wir alle satt. Da sitzen auch die ärmsten der Leute dann im tiefsten Winter in einer warmen Wohnung mit einem vollen Magen. Im Überfluss. Aber nicht im Mangel. Da geht das nicht. Partei, die kompromisslos gegen die Militarisierung und die grenzenlose Aufrüstung steht. Die Krankenhäuser sollen auf Kriegstüchtigkeit getrimmt werden. Es gibt Bundeswehr-Werbeveranstaltungen in Schulen und Hochschulen. Der Wiedereinstieg in die Wehrpflicht wird gerade vorbereitet. Und ganz plötzlich können Liberale und Konservative die über Jahre nahezu heilige Schuldenbremse aussetzen, aber eben nur für Aufrüstung. Und das machen wir nicht mit. Ja, das ist einer der wenigen Punkte, wo die konsequent mal nicht total auf dem falschen Dampfer sind, aber finde ich gar nicht. Auch mehr Rhetorik, als dass wirklich aktiv da gegen vorgegangen wird. Ich glaube, da also ist mit mehr. Mit Schulden braucht man es jetzt nicht gerade machen, aber genau. Dieses Ding von wegen ist doch egal, wir müssen es doch nicht verteidigen oder so, es hat doch keine Auswirkungen. Uns will ja keiner was Böses halt oder so. Außer natürlich der Ami oder so. Und wie immer war es im Wahlkampf nahezu kein Thema, aber es braucht eine Partei, die sich kompromisslos um Familien kümmert, und zwar um alle Familien. Eine Partei, die nicht zwischen richtigen und falschen Familien unterscheidet. Eine Partei, die junge Menschen nicht mit den ganzen Krisen allein lässt, sondern sie unterstützt und stärkt. Die Heidi, erzähl mal, was hältst du eigentlich von Vaterschaft? Du kümmerst dich doch so kompromisslos um alle Familien. Dann bist du doch bestimmt der Meinung, dass das total wichtig ist, oder? Die bestmögliche Bildung für alle und zwar kostenfrei ermöglichen will. Und das ist doch wirklich das Mindeste. Und es braucht. Kostenfrei, ja. Es kostet alles nichts mehr, ne? Aber die Leute verdienen alle genug, die haben alle genug. Aber nichts kostet irgendwas. Ist das nicht schön? Eine Partei, die kompromisslos feministisch ist, die für gleiche Bezahlung und faire Verteilung von Pflege- und Sorgearbeit einsteht und die ganz klar sagt: 218 abschaffen! Ja, die das ganz klar sagt, genau, und nicht argumentiert, was jetzt wie, warum, welche Teile, brauchen wir irgendwelche Lösungen, haben wir irgendwelche Lösungen, wo sieht man das an, wie viel darf man noch, wann darf man nicht mehr, ne, bis immer, ne, war ja in der DDR auch so, von daher, ist es ja scheißegal. Alter Schwede, ja. Die Linke, abschaffen. Das Traurigste an der Sache ist natürlich, dass sie das im liberalen Lager und so genau die gleiche Rhetorik schon haben. Ne? Einfach, du nennst einfach den Namen vom Paragraphen und rufst Feminismus und das ist dann eine politische Position in Deutschland. Ne? Das reicht schon. Mehr Ausführungen sind nicht nötig. Nicht so deep. In der DDR war übrigens der Schwangerschaftsabbruch auch nicht komplett legal. Also innerhalb von 12 Wochen durfte die Schwangerschaft abgebrochen werden. Aber auch nicht komplett legal. Also, keine Ahnung. Okay, die haben es selber nicht gemacht, aber jetzt fordern sie es hier. Ja, ich meine, das werden sie sich dann später überlegen. Wenn das für ihre Gesellschaft gut ist, dass sie mehr Kinder haben, dann wird es schon die Pflicht jeden Bürgers sein, da ordentlich welche rauszuquetschen. Also ich habe das jetzt gerade auch nachgeguckt. Ich habe mich nur gefragt, weil eigentlich, ich meine, die DDR war ja auch ein nationalistisch, patriotisch geprägter Staat. Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass es da auch zur Stärkung des sozialistischen Volkskörpers verboten gewesen wäre, irgendwie Schwangerschaften abzubrechen. Aber anscheinend, nee. Ja. Hm. Ja, also ich meinte mich ja auch zu erinnern, dass das ganz schön gang und gäbe da war. Ja, die hatten ja einen Ruf, ein bisschen freizügiger zu sein gegenüber den verklemmten Wessis, huh? Vielleicht deswegen. Die auch die Gesundheit von Frauen und queeren Menschen ernst nimmt, für die Endometriose und Lipödem keine Fremdwörter sind. Lipödem ist kein Fremdwort. Ja, da haben wir es wieder. Ne? Und da wundern sich die Leute, warum ich mir denke, wenn ich so eine Scheiße lese, dass es eine linke Position ist. Ne? Aber das ist halt leider so. Dieses einfach nur Aufzählen von irgendwelchen angeblichen Missständen und einfach behaupten, dass man mit Macht das einfach beheben kann, diesen Missstand einfach aufheben kann. Und dass das niemand auf Zettel hat und dass wir deswegen ja Macht brauchen, um das einfach zu ändern oder so. Das ist halt leider, das kommt genau aus diesem Playbook von diesen Leuten. Sorry. Es wird einfach missbraucht dafür, diese ganzen Narrative da drum, dass das ja angeblich alles ignoriert werden würde oder so. Das ist vollkommener Bullshit. Natürlich wird das nicht ignoriert. Ja, das sind so die Argumente der Altparteienkoalition. Das ist gar nicht unbedingt so originär links oder so. Das sind eher die Frauen mit ihrer großen Koalition über alle. Also, es hätte jetzt auch von der SPD. Ja, aber das ist halt ein Einfallstor von genau diesen Leuten. Ja, ja. Diese Positionen, diese Feminismuskram ist ein Einfallstor für diese linken Gerechtigkeitslogiken. Und das ist ja gerade das Ding. Also, dass sie mit sowas um die Ecke kommt, wundert mich gar nicht. Aber es wundert mich halt, dass alle Welt das immer wieder übernimmt. So, als wäre das halt so der Weisheit letzter Schluss. Das ist wirklich zum Haare raufen, wenn ich noch welche hätte. Ja. Und die alle Frauen, vor allen Dingen auch Transfrauen und geflüchtete Frauen vor Gewalt schützen will. Denn wer eine von uns angreift, der greift uns alle an. So. Es sei denn, es ist ein Flüchtling, der die Frauen angreift. Na, dann war es wieder keiner, ne? Dann wollen wir es lieber irgendwie subsumieren unter irgendwelche anderen Sachen, Femizid oder so. Und leugnen, dass es ein gesondertes Problem ist, was man vielleicht irgendwie beheben könnte, indem man, keine Ahnung, das Recht anwendet und Leute, die hier sowieso kein Aufenthaltsrecht haben, keine Bleibeperspektive haben, dann einfach wieder los wird, sie wieder zurückkehren in ihre Heimat oder so. Nee, das geht ja nicht. Das wäre ja menschenfeindlich und so. Der Jörn schreibt, in der DDR brauchte man Kinder, um eine Wohnung zu bekommen. Hm. Also wurde das mit den Kindern dann so gefördert auf die Art. Naja. Ja, DDR und Wohnungen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt stimmt, aber dieses Ding, also die Sachen waren ja auch in einem furchtbaren Zustand. Also wenn sie hier davon redet, die Leute brauchen das, was sie zum Leben brauchen. Und ja. Wir sind diejenigen, die dafür irgendwie gerade stehen oder so. Ey, das ist euch doch im Endeffekt scheißegal, wer da irgendwie in seinen verrotteten Buden da irgendwie sitzt hinterher. Das ist euch doch egal. Da kriegt ihr auch nichts von mit. Ja, qualitative Verbesserungen, das haben die nicht so am Schirm. Es geht mehr so um die Versorgung von einfach allen. So, hier, nimm und friss. Und es braucht schlussendlich auch eine Partei, die kompromisslos sagt, die Wirtschaft ist für die Menschen da und nicht andersrum. Unsere Wirtschaft... Die Menschen sind für die Wirtschaft da. Ja, das sagen sich alle Leute. Ne? Die Menschen sind für die Wirtschaft da. Und dass die Menschen für irgendwas da sind, um irgendwas zu erfüllen und so, und irgendwelche utopischen Ziele zu erreichen, das ist euch ja völlig fremd, dieser Gedanke, ne? Dass die Menschen da einfach zermahlen gehören auf dem Weg zum Schicksal. Und dass sie ja sowieso unvollkommen sind, aber durch euch dann vollkommen gemacht werden, ne? Mit Zwang und Qual und Entbehrung. Einfach nur, dass denen das was bringt, dass sie sich damit weiterentwickeln. Mit Leiden. Na. Das ist die Position von Leuten, die irgendwie ein Geschäft aufmachen, ne? Das ist nicht eure Position. Alter Schwede, ey. Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen darf nicht auf Kosten der ArbeiterInnen oder auf Kosten der Umwelt erfolgen. Niedriglöhne, Sozialabbau und Ignoranz gegenüber der Klimakrise, nur damit einige wenige immer reicher werden, das wird es mit uns niemals geben. Und was? Wirtschaft ist kein Selbstzweck? Also mit eurer Klimakrise, da werden erst recht einige wenige immer reicher und die Gesellschaft immer ärmer. Das ist ja wirklich das beste Beispiel dafür, wie man massenweise Geld einfach verbrennen kann, was man den Leuten vorher weggenommen hat, um irgendwas Sinnvolles damit zu machen. Einfach für irgendwelche... Aber da werden doch die Regenwälder gerettet. Utopische Ziele, einfach kann man es aus dem Fenster rausschmeißen und sagen, hurra, können wir ja mehr von drucken, macht ja nichts. Und liebe Genossinnen, zum letzten Punkt, und der ist wirklich das allerletzte. Wir erleben eine Zeit, in der der Rechtsextremismus immer stärker wird. In manchen Umfragen führt die AfD bereits. Und seit Jahren leiden Menschen in diesem Land unter den Faschos. Sie werden beleidigt, bedroht, verfolgt und angegriffen. Und nun hat selbst der Verfassungsschutz erkannt, die AfD ist gesichert rechtsextrem. Na, guten Morgen. Aber immerhin, besser als nichts. Und trotzdem stehen noch viel zu viele Menschen, viel zu viele Politiker in Schulterzuckend daneben und sagen, man müsse und sagen, wir müssen doch jetzt unseren Kulturkampf hier weitertreiben. Warum wird denn das noch nicht gemacht? Wir müssen mit der AfD umgehen, wie mit jeder anderen Partei. Nein, verdammt nochmal, die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Sie ist eine Gefahr für die Demokratie und für Leib und Leben von uns allen. Und jeder, der... Ja, setz Linke ein. Dann geht's genauso. Da ist ein Schluss. Noch mehr. Da ist ein ganz schneller Schluss mit Menschlichkeit, ne? Also, solchen Leuten. Ja, wir haben ja gerade gehört, nicht spalten und so, ne? Aber es sind die Bösen. Genau. Warum hacken wir jetzt noch nicht alle drauf auf die Bösen? Da das herunterspielt, eben diesen Faschos den Weg, und das müssen sie endlich mal begreifen. Den Faschos den Weg bereiten, da seid ihr die Allergrößten da drin. Wir alle wissen, das AfD-Verbotsverfahren ist längst überfällig, doch jetzt gibt es für niemand mehr eine Ausrede. Gerade die linken Influencer hier. Das ist ja auch ein Bild für die Götter. Wir halten unser iPhone hoch und filmen die Heidi. Ja, Champagner-Sozialisten. Ja, die haben ja bestimmt alle Make-up drauf und so, ne? Also. Ja, die müssten eigentlich ein uraltes Nokia oder sowas haben. Markenklamotten, ne? Hier. Ist das ein Gucci-Label, was die Dame da hat? Adidas. Ja. Aber es geht doch bestimmt nach der Revolution auch noch, oder? Das AfD-Verbotsverfahren ist längst überfällig, doch jetzt gibt es für niemand mehr eine Ausrede. AfD-Verbot jetzt! Die hätten euch verbieten sollen, nach der Wende. Die euch verbieten sollen. Uns einiges erspart geblieben. Ja. Das ist für mich auf jeden Fall eindeutiger als das, was jeder meint. Und wenn ich ein Wort nicht mehr hören kann, ja, das merkt ihr gerade, dann ist es Entzauberung. Man will die AfD mit der gleichen Politik entzaubern, die sie stark gemacht hat. Das ist ziemlich absurd. Was wir brauchen, ist eine gute Sozialpolitik, die den Menschen Sicherheit gibt. Und es braucht Investitionen, gerade für die Kommunen, damit das Krankenhaus nicht schließen muss, damit der Bus weiterfährt, damit der Jugendtreff geöffnet bleibt. Ja, das würden AfD da auch nie sagen. Ne? Gute Lösung brauchen wir. Das würden die ja auch nie sagen. Das Finanzproblem der Kommunen, wo kommt denn das her? Das war mir gefallen. Wo kommt denn das her, das Finanzproblem der Kommunen? Könnte es durch die ganzen Sozialprogramme sein, die ich jetzt nicht generell für sinnlos erklären würde, aber dass halt die Kommunen das stemmen müssen von der Finanzierung her? Das ist ja, das liegt natürlich daran, dass die ganzen Gewerbesteuerbezahlenden, die ja die Kommunen zum größten Teil finanzieren, dass die alle raffgierig sind und nicht mehr Gewerbesteuer bezahlen wollen. Das ist doch bestimmt der Grund, oder? Tja, antikapitalistische Fiskalpolitik ist das, ja. Aber genau das macht diese neue Koalition ja eben nicht. Denn die Union, die organisiert Milliardengeschenke für die Superreichen. Die SPD organisiert sich vor allen Dingen ihre eigene Regierungsbeteiligung, um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Die Grünen nennt sie die als nächste? Milliardengeschenke für die Superreichen. Habt ihr alle von mitbekommen, ne? Von den Milliardengeschenken. Die Superreichen Grünen, ne? Superreichen. Das doch, oder? 100 Milliarden für die superreichen Grünen. Wie war das irgendwie? Man hat gesagt, eventuell, wenn wir am Ende noch ein bisschen Geld überhaben, dann gibt es eine Steuererleichterung oder wie? Das hat man doch irgendwie, da hat man sich doch irgendwie drauf geeinigt. Mit anderen Worten, es wird nicht passieren. Ganz am Ende, wenn alle Preise schon gestiegen sind, während man den Leuten halt immer sagt, es wird alles teurer. Also während sich Merz ja wirklich hinstellt und sagt, ja, es wird jetzt bald alles teurer. Ja, erfrischend, ne? Milliardengeschenke. Und die AfD, sie organisiert den Hass. Aber wir als Linke, so, wir organisieren die Hoffnung. Ja. Yeah. Ganz bestimmt. Die Hoffnung auf noch mehr Hass von links dann, den guten Hass. Organized Hope. Okay, also, okay, die Anzahl der Finger stimmt auf jeden Fall bei Heidi, sie ist keine KI-Generierung. Ist doch schon mal vorteilhaft. Und zum Abschluss möchte ich nicht nur mit euch hier im Raum reden, sondern mit allen, die vielleicht zufällig zuschauen. Weil, hey, du bist vielleicht Malocherin, alleinerziehend, Akademiker, Rentnerin, queer, Migra oder vielleicht einfach so ein hysterisches Weib, das nie die Klappe halten kann. Also ich glaube, die Malocher, die hören euch höchstens zu und drehen mit den Augen. Das ist ja gerade euer Problem. Das nehmt ihr den Leuten ja auch übel. Das werdet ihr den Leuten ja auch nie vergeben. Dass halt eben die Malocher ja eurer tollen Revolution schon lange den Kampf angesagt haben und gesagt haben, nee, ich brauche die Scheiße nicht. Ich bin zufrieden hier mit meinem Auto und meinem Garten und meiner Rente und so weiter und so fort. Da hofft ihr jetzt vielleicht mal wieder drauf, dass ihr die da doch nochmal irgendwie von überzeugen könnt, dass man nur euch Macht geben muss, um alle Probleme irgendwie zu lösen, die jetzt natürlich auftreten durch eure ganzen Politiken, die ihr jahrelang durchgezogen habt. Und ja, nicht ihr jetzt direkt, weil ihr ja nicht selber regiert, aber eure tollen Ideen, die sich ja über reingepflanscht haben, die natürlich schon. Ja, die Kritik zielt auch immer so ein bisschen auf, wie soll man sagen, auf Geschichten von früher ab. Ich meine, so wie sie das so darstellt, gibt es scheinbar für Unternehmen nur die Möglichkeit, ihre Leute auszubeuten. Und so holen sie dann am meisten aus den Leuten raus. Aber das ist ja neueren Erkenntnissen zufolge gar nicht mehr der Fall. Das war ja schon den Gramsci. Deswegen hat er ja... Das ist so eine komische Verschwörungstheorie, die sie da aufgestürzt hat. Deswegen hat der Gramsci ja sich mit auf seinen, wir müssen alle Bereiche der Gesellschaft irgendwie angehen, ja, das überhaupt überlegt, weil der ja schon wusste, dass das mit der Arbeiterschaft nichts wird. Ja. Warum auch? Warum soll die das auch machen, ne? Sich alle für gleich erklären, obwohl sie auch nicht gleich sind. Ja, weil die das halt auch nicht brauchen, diese Utopie. Ja. Das halt eben reicht, sich sein Leben mit seiner eigenen Hände Arbeit zu verdienen. Das ist halt nicht so furchtbar, wie die ja immer meinen. Das ist ja nicht so eine Zumutung, wie die immer meinen. So eine Ausbeutung. Genau. Sklavenarbeit förmlich. Dann gehörst du zu uns. Ja, genau. Du, der du gerade zuhörst, die du gerade zuhörst, du hast uns gerade noch gefehlt. Schau dich hier um. Das sind deine Leute. Deswegen, komm zu uns. Denn wir sind mehr, aber wir werden auch immer mehr. Und deswegen, liebe Genossinnen, sage ich euch zum Abschluss noch einmal, die Linke, das sind wir und wir fangen jetzt erst richtig an. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin auf dem Kirchentag gelandet. War das die Abschlusspredigt jetzt hier? Die Hoffnung organisieren hätte auch stehen können beim Kirchentag. Mutig, beherzt und so, hätte ja auch stehen können, die Linke. Ja, kommt zu uns nämlich wirklich so ganz ernst. Mal gefeiert, obwohl der Parteitag gerade erst angefangen hat vor einer guten Dreiviertelstunde. Jetzt gibt es hier stehenden Applaus von den maximal 570 Delegierten der Linken beim Parteitag in Chemnitz. Und ja, das ist der Vorteil, wenn man in der Opposition ist. in diesem Wahlkampf über die belasteten Grenzen hinaus. Das ist euer Applaus. Und ich danke euch. Ich danke euch für all das, was ihr jeden Tag für uns macht. Und jetzt hat sie den Applaus quasi nochmal zurückgegeben, ist vielleicht ein bisschen untergegangen in dem Applaus. Und jetzt wird hier förmlich weitergefeiert, auch wieder mit Musik, mit rotem Licht von den Decken. Das müsste dann jetzt eigentlich zur Abwechslung dann auch mal die Musik sein für den anderen Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl, Jan van Aken. Ich bin mal gespannt, wenn das so weitergeht. Wird das hier eher eine große Party als das, was wir hier unter einem herkömmlichen Parteitag verstehen? Musik ist gefährlich. Also. Das war der schön, Van Aken hat sich bestimmt Death Metal gewünscht oder so. Das ist eher eine große Party als das, was wir unter einem Parteitag gewünscht. Ja, wieso? Diese Leute haben, die sind der Macht näher. Die können die Macht schon riechen. Wer brauchen die doch nicht? Das sind die Guten. Sie kriegen die Macht. Was willst du noch einen Parteitag machen? Sie hat doch gesagt, 218 und so, das reicht doch als inhaltliche Aussage, oder nicht? Wenn ihr Feministen seid wie ich, dann wählt doch diese Partei hier. Das reicht doch, oder nicht? Was willst du noch mehr? Hat sie das ganz alleine geschrieben, meinst du? Die Rede? Alter Schwede, ey. Organisieren. Naja, man muss zugestehen, sie bringt das Ganze schon gut rüber. Sie wäre ein guter MC, sie wäre auch eine sehr gute Animateurin irgendwie in irgendwelchen All-Inclusive-Urlaubssachen oder halt eine Rednerin, Motivationsrednerin, ne? Aber inhaltlich, ja, schwierig. Was ich interessant finde, ist, vor einem kurzen Hintergrund wollte ich nochmal einen kurzen Satz vorlesen vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Linksextremisten wollen die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung und damit die freiheitliche demokratische Grundordnung beseitigen. Themen wie Antifaschismus, Antikapitalismus, Antirepression oder Antigentrifizierung sind dabei anlassbezogen, relevante, letztlich aber austauschbare Aktionsfelder, die nur der Erreichung der eigenen ideologischen Zielsetzung dienen. Der Errichtung eines kommunistischen Systems bzw. einer herrschaftsfreien anarchistischen Gesellschaft. Ja, und die Linkspartei war ja auch unter Beobachtung vom Verfassungsschutz und das wurde im Endeffekt nur deswegen aufgelöst, weil es einen parteiübergreifenden Kompromiss gab 2014 und im März 2014 teilte der Bundesminister des Inneren Thomas de Maizière mit, dass Bundestagsabgeordnete der Linkspartei nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet werden und dass Bundestagsabgeordnete künftig generell von der Beobachtung durch den Inlandsgeheimdienst ausgenommen seien. Das war 2014. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser letzte Passus immer noch aktuell ist. Ja, der Herr Maaßen, einige AfD-Abgeordnete informieren. Der Herr Maaßen rühmt sich ja damit, das angestoßen zu haben in den Sicherheitsbehörden, dass er gemeint hat, das wäre Quatsch, irgendwie die irgendwelche politischen Parteien hier zu überwachen. Also ganz generell gesehen. Da beruft er sich ja immer wieder drauf, wenn es jetzt um die AfD-Geschichte geht. Ja, und ich fand hier den Kommentar von Ulf Poschert, das ist eigentlich so ein Video, aber vielleicht weiß ich nicht, ob wir da hinterher gestreikt werden oder so, deswegen spiele ich es lieber nicht ab. Und hier gibt es schon einen richtigen Ausschnitt, sondern er hat nämlich zu dieser Sache gesagt, hinter der heiteren Legoland-Gudrun-Enslin-Fassade verbirgt sich am Ende Endstation Gulag und Enteignung. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Legoland-Gudrun-Enslin-Fassade fand ich auf jeden Fall eine gute Einschätzung. Ja, und es wurde nicht nur das Lied, was wir eben gehört haben, da intoniert, sondern auch dieses. Na, auf zum letzten Gefecht. Ne? Das heißt so viel wie Demokratie, ne? Mitbestimmung. Niemanden. Ach ja. Die ganzen Schwachen, ne? Die schützen und so. Das bedeutet, dass bestimmt diese geballte Faust. Das letzte Gefecht, ganz bestimmt. Die Lebensgrundlagen schützen und so, ne? Heute schon an morgen denken und so. Das bedeutet das alles. Frieden schließen mit den Menschen. Ja, und ich habe jetzt hier vergangene Woche, ich glaube, der Holger von Massengeschmack hatte sich das irgendwie angeschaut, diese Dokumentation hier. Ich habe es dann aber auf den Link geklickt und mir die so angeguckt. Und, fand ich auch ganz interessant. Hier geht es um die RAF-Anwälte. Und diesen Ausschnitt, den ich hier mal mitgebracht habe, ist von der ARD, ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube von irgendwie 2012 oder so. Also jetzt hier nicht dieser Upload, aber die eigentliche Dokumentation. Und Herr Ströbele, ne, Herr Otto Schily und der Horst Mahler, den wir hier auch im Bild sehen, die waren da ja die Anwälte und die werden ja auch alle interviewt. Und hier gibt es jetzt einen Ausschnitt aus dem Interview mit dem Horst Mahler. Also der kommt ja immer wieder vor, aber jetzt geht es um seinen Weg vom Linksextremismus zum Rechtsextremismus und was er da so zu sagen hat, das fand ich sehr interessant. Eines der Verdienste von Otto Schily ist, dass er mir die Gesamtausgabe von Hegels Werken ins Gefängnis gebracht hat. Marx hat sich ja sehr viel auf Hegel berufen, hat also sowas zur hegelischen Rechtsphilosophie geschrieben. Und das, was ich da gelesen habe, hat mich nicht so sehr befriedigt. Marx ist ein Polemiker und da muss man sehr vorsichtig sein. Also wollte ich dann das Original. Da habe ich Schily gebeten, mir die zwei Bände der Hegelschen Logik, der hat ja so verschiedene Werke geschrieben, aber die Logik ist das Kernstück der Hegelschen Philosophie, und da wollte ich die zwei Bände haben. Und dann hat Schily mir gleich 20 Bände gebracht, die Gesamtausgabe. Das war hervorragend, weil das ist ein Erlebnis, Hegel in dieser Situation zu lesen. Bis Hegel galt der Satz, was auf einen Widerspruch führt, kann nicht wahr sein. Und Hegel sagt, nein, es ist genau umgekehrt. Das, was nicht auf einen Widerspruch führt, ist unwahr. Und der Widerspruch ist das Zeichen der Wahrheit. Ja, okay. Ja, das ist diese ganze dialektische Schwurbelei, die wir halt links und rechts ja irgendwie haben. Ne, wie man schön aus der Welt eine neue Welt baut durch irgendwelche Widersprüche, die man dann irgendwie gegeneinander bastelt. Hm. Und ja, damit dann der Utopie wieder ein Stückchen näher kommt. Ja, wird ja immer wieder davon geredet von irgendwelchen Leuten, aber das wirklich mal so zu hören von einem selber, so, ja, da habe ich den Hegel gelesen. Und da habe ich gemerkt, ja, das Widersprüche sind nicht falsch, sondern das ist wirklich die einzige richtige Wahrheit. Dum, dum, dum, da. Und da war ich ganz verzaubert und hin und her gerissen und jetzt rede ich nur Stuss. Und ja, der Marx hat sich auch schon drauf berufen. Ja, so ein Zufall. Der hat das auch schon gedacht, dass man diese Zauberei da irgendwie anwenden kann, um die Welt zu verändern. Also ich würde sagen, die Welt, die Wahrheit kann widersprüchlich und eindeutig sein. Ich weiß nicht, warum ist das überhaupt so ein Kriterium? Was zum Nachdenken. Ja, aber man will halt irgendwie, man meint dann halt hier, wie heißt der Typ hier von der AfD? Ja, Politik von Rechts-Typ. Ich weiß jetzt nicht, wie du meinst. Der dann irgendwie meint, die Marxisten sind nicht der Gegner und so, ne? Ja, ja. Also. Das rechte Vogue. Ja, genau. Ich hatte ja immer dieses Buchcover zumindest gezeigt von einem Jakob Schürmacher, Desinformiere dich. Und ich habe ja gedacht, dass das vielleicht irgendwie KI generiert ist oder so. Dass es das Buch gar nicht gibt, aber scheinbar, wie hier die Anna Schneider es in der Hand hält, gibt es das schon und ich habe es mir jetzt auch bestellt. Ich bin mal gespannt, was sich dahinter verbirgt. Klingt ja ziemlich vielversprechend. Ja, der geheime Shoyoka-Server. Wer hätte das gedacht? Es gibt ja eine eine Feministin, mit die von Medien hochgelobt wird, dass sie angeblich von bösen Rechten verfolgt wird, die sich angeblich organisieren und irgendwie auf alles immer irgendwelche Kampagnen gegen sie betreiben und so. Und dann wird dann auch irgendwie Gamergate ins Spiel gebracht und davon geredet, dass es Gamergate 2.0 ist und so weiter und so fort. Und dann stellt sich heraus, dass diese Sachen, die anderen Leuten vorgeworfen wird, irgendwas ist, was die Leute da in diesem Bereich alle selber betreiben, dass die da nämlich irgendwie organisiert irgendwelche Dinge zusammentragen und irgendwelche Leute einschüchtern, indem sie ihnen irgendwie zeigen, hier habe ich ein Foto gemacht irgendwie von der Stadt, in der du wohnst, oder von irgendwelchen Bowlingbahnen, wo du irgendwie schon mal bowlen warst oder irgendwie sowas, und nach dem Motto, ja, hier, ich bin dir auf den Fersen, ich treib mich darum, du dich auch umtreibst, du bist nicht sicher, so nach dem Motto, ja, ne? Und das hat es hier scheinbar gegeben auf so einem Discord-Server, den die besagte Person wohl nicht selber eingerichtet hat, aber sich da wohl rumgetrieben hat oder so. Auf jeden Fall Leute aus ihrem Umkreis. Und dieses Video spricht da halt so ein bisschen darüber, was es da so gegeben hat. Und dass da wohl auch verschiedene Sachen wären, die auch rechtlich bedenklich wären. Also jetzt irgendwelche persönlichen Informationen, die halt irgendwie verteilt worden sind oder so. Ja. Rechtswidrigerweise. Das sind so Kampagne, wie das Öffentlich-Rechtliche immer behauptet. Das ist ja, das kommt dem auf jeden Fall wesentlich näher als irgendwas, was von der anderen Seite passiert ist. Ne? Also. Ja, das wollte ich anmerken, im Prinzip, genau. Ja, und apropos. Der radikal rechte Influencer. Hetzt an ihm gegen Frauen, Politiker und Promis. Ja, weiß ich gerne, Hetzer gegen Frauen? Ich wüsste nicht, ne? Gegen Politiker vielleicht und Promis auch vielleicht ein bisschen, aber das ist schon alles irgendwie relativ flach von der Kritik her. Die brauchen sich gar nicht beschweren hier, finde ich jedenfalls. Ja. Und das, die Reaktion ist ja wohl auch ein bisschen anders als erwartet, ne? Also vor allem dieses Klingeln bei den Eltern, was die Reporter wohl gemacht haben. Und den dann verpetzen, so ungefähr. Und das Ausplaudern seiner persönlichen Informationen, ne? Stadt und Name sozusagen. Und darüber regen sich doch ziemlich viele Leute auf. Ja, da haben die Gutmenschen eine intensive, investigative Recherche gemacht und das dann hier hinter der Paywall versteckt. Aber im Archiv könnt ihr es natürlich lesen. Ne? Den Trick haben die da anscheinend noch nicht durchschaut. Und Böhmermann hat parallel halt auch eine Sendung dazu gemacht. Ne? Das, kann man das jetzt schon als Kampagne bezeichnen, wenn verschiedene Medienoutlets, ne, im Öffentlich-Rechtlichen und hier ein privates Outlet sowas machen? Könnte man? Die arbeiten doch, glaube ich, sowieso zusammen in so einer Kooperationsvereinbarung zufolge oder so. Schon ein paar Jahre her, dass wir das gemacht haben, meine ich. Ja, ich meine, das könnt ihr ja auch machen. Ich habe mir die Böhmermann-Sendung auch angeguckt. Da wurden ja auch andere YouTuber, ne, der Aktien mit Kopf und noch ein paar andere wurden da ja auch drin genannt. Aber bei ihm ist es halt so gewesen, dass man halt wirklich in Anführungszeichen investigative Recherche betrieben hat, um herauszubekommen, wer diese Person ist. Er selber hat auch, also Claudi hat auch ein Video darüber schon gemacht. Da sagt er, okay, wie es dargestellt wird, die hätten ihn anhand von einer Kette irgendwie gefunden, die er in irgendeinem Foto getragen hätte, und da hätte man ihn auf die Metalband zuordnen können. Er meinte, ja, das ist für ihn an den Haaren herbeigezogen. Er geht eher davon aus, dass jemand aus seinem persönlichen Umfeld das gemacht hat, weil es verschiedene Presseanfragen bei ihm gab. Und er da zwischen den Zeilen lesen konnte, aha, das kommt aus einem Gespräch, was ich mit dieser Person mal geführt habe. Das hat er dazu gesagt. Ich meine, ja, es ist einfach Overkill, das überhaupt zu machen. Ne? Da steckt einfach nur eine politische Kampagne dahinter, sehr viel böser Wille. Der Inhalt auf dem Kanal ist jetzt nicht, also es gibt andere Kanäle, die auf jeden Fall sehr viel härter vom Leder ziehen als der jetzt hier. Von der Kanalgröße her, ja, er ist groß, aber es gibt auch viel größere Kanäle auch noch, auch mit Klickzahlen und sowas. Warum gerade der sich jetzt hier rausgesucht wurde, das zu machen, ja, ne, der hat halt wahrscheinlich gut in diese Aufreihung gepasst, die da hatten. Da hatten ja verschiedene, da hatten ja einen, der eher christlich war, dann der Kolja, der so aus der Finanzecke kam, und dann so der Clown, vielleicht wollten die ein gewisses Repertoire darstellen, aber dass halt da wirklich mit investigativen Methoden Privatpersonen öffentlich gemacht werden, die es nicht wollen, ne, da wird sich dann berufen, ja, Mainstream und Impressumspflicht und sowas. Ja, ich meine, wenn man mit sowas Geld verdient, ist Anonymität auch nur bis zum gewissen Punkt möglich, aber die haben ja nicht anhand von der Monetarisierung ihn zurückverfolgen können, sondern haben das halt, wie gesagt, mit diesen Recherchemethoden da gemacht, die halt schon, ja, an sehr, ne, wenn es der Staat machen würde, wäre es ganz schlimm, sage ich mal. Ne? Und es ist ja nur Kakao, wenn es der Staat macht. Ne? Und deswegen schade, dass sowas überhaupt gesellschaftsfähig ist, weil der Böhmermann... Also dieses Doxen von Namen und so weiter, von Adresse. Kritik, aber von seinem Zielpublikum, glaube ich, wird da nicht so großer negativer Widerhall kommen. Ja. Nee, das sowieso nicht. Ja. Ja, es ist mal wieder so ein bisschen Zersetzungsmethode, ne? Also, genau. Ich meine, so vom Prinzip her ist das natürlich schon richtig, dass es ein bisschen komisch ist, irgendwas journalistisch zu machen unter einem Künstlernamen, ist schon ein bisschen komisch. Aber ja, das zum einen. Ja. Wir nehmen ja kein Geld, das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, das ist auch ein wichtiger Unterschied, aber zum anderen, und ich glaube halt auch, also das würde die aber jetzt auch nicht interessieren, selbst wenn hier bei uns keine Monetarisierung an ist, wenn wir groß wären, was wir nicht sind, dann würden sie sich über uns auch schon aufregen und haben sie in der Vergangenheit ja auch schon. Also wir hatten ja schon mal einen hier links unten in die Media-Artikel hatten wir ja vor Jahren schon mal, weil wir sind einfach zu klein und unbedeutend als und unsere Streams sind zu lang. Ja, das auch noch, von denen. Ja, das auch. Aber da könnte man sich ja was rauspicken. Da findet man schon was. Ne? Ein paar Einzelvideos gibt es ja auch. Da gibt es sicherlich auch eine Passage drin, die man irgendwie auslegen kann und so, ja. Aber ja, ich kann das aber natürlich verstehen, dass ich habe mir das Video ja auch angeguckt, was ich gerade schon eingeblendet hatte. Und wenn er natürlich sagt, dass man da jetzt Repressalien irgendwie aus seinem Umfeld zu erwarten hat, als AfD-Mitglied irgendwie. Das ist sicherlich, ja, das ist sicherlich so. Ne? Also ich meine, klar, man muss jetzt nicht mit seiner Parteimitgliedschaft irgendwie hausieren gehen. Bei mir wissen das auch nicht viele Leute irgendwie. Und ich habe das ja auch damals bei der Kemmerich-Geschichte schon so ein bisschen miterlebt. Das hat das ja auch gereicht als FDP-Mensch oder so. Und das war ja auch schon irgendwie halb Nazi oder so. Da haben sich ja auch schon diverse Leute irgendwie tierisch drüber aufgeregt und mich bei Facebook irgendwie Leute, die ich ja kenne aus meinem Leben, da ich sehe, das ist hier gerade schon wieder umgeswitcht. Warte mal. Diesmal ist es zweimal passiert. Komisch, komisch. Sag nochmal, jetzt. Sag nochmal was. Einer von euch? Hallo? Mammon oder Price? Okay, jetzt höre ich euch auch nicht mehr. Jetzt geht's wieder. Oh, es ist nervig. Komisch. Ja. Also ich kann das halt schon verstehen und ansonsten Content von dem habe ich mich noch nicht näher mit beschäftigt. Jetzt in dem einen Video, was ich mir jetzt halt angeguckt hatte, das, was ich hier eben schon eingeblendet hatte, diese Geschichte da, da ging es dann auch irgendwie darum, dass sie ihm vorgeworfen haben, irgendwas mit die Frauen würden irgendwie Unterwerfung wählen oder so und das sei irgendwie in deren Anlage irgendwie angelegt oder so. Und er beschwert sich, also ist mir halt klar, dass die natürlich da drauf gehen, weil für das Neo-Magazin-Publikum ist das natürlich, oder hat die Majestätinnenbeleidigung, die hat irgendwie gesagt, die Frauen sind nicht die tollsten, besten Menschen aller Zeiten, die ja irgendwie unser ganzes Leben alles besser machen würden oder so. Aber so richtig gut finde ich das Argument im Endeffekt auch nicht, weil wenn man sich mal halt anguckt, also gut, A, wählen natürlich viele Frauen auch die konservativen Parteien, bei denen stimmt das sicherlich, dass sie sich da nicht groß rütteln und schütteln wollen oder so. Auf der anderen Seite wählen halt auch genug Frauen diese linken Parteien, die ja nun wiederum wie Heidi Reichenick, die wir gerade eben gesehen haben, die ist ja jetzt nicht auf irgendwie ich will meine Ruhe haben oder so beschränkt. Also dieses Ding so von wegen, gib uns Macht und dann machen wir hier Rambazamba irgendwie mit dem Staat. Ja, das Dumme ist ja nur, dass das so blöde Ausschnitte sind, wo man gar nicht genau weiß, was er denn eigentlich meinte oder sagen wollte oder so. Das wäre ja auch völlig anders. Ja, aber er hätte das ja darstellen können, wie er will. Und er hat es jetzt im Endeffekt halt so gesagt, so von wegen, ja, ich hatte doch aber recht damit irgendwie. Und da muss ich halt sagen, nee, finde ich jetzt irgendwie nicht. Aber wenn er dann wiederum sagt, dass sie auf seine Argumente da nicht eingehen, ja, das tun sie scheinbar nicht. Und wenn man darauf eingehen würde... Das ist keine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung. Und das ist natürlich auch ein großes Argument neben den Methoden, die da angewandt werden. Was ich damit halt im Endeffekt sagen will, so dieses Format von wegen irgendwie, ja, jedes Ding, was da gerade irgendwie los ist, ist ja immer was los. Wir haben ja auch immer genug, um am Samstag hier 4 Stunden zu füllen oder so. Aber das halt immer irgendwie direkt zu machen und dann auch noch mit diesem AfD-Vorfeld-Geschichte da irgendwie, das finde ich schon kritikwürdig, aber halt nicht in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie sagt, diese Person hier gehört irgendwie weggesperrt oder also darf halt diesen Kanal nicht betreiben und den so gestalten, wie sie es halt für richtig hält oder irgendwie. Ja, ja, YouTube anschreiben und mal fragen, warum sie den überhaupt monetarisieren und so. Das sind so Nummern, ne? Das ist Cancel Culture, ne? Ja, das war Lieferando oder ja, so. Ja, da wird halt wieder die Welt gerettet, weil wir jetzt schon wissen, dass die AfD ja, genau, rechtsextrem ist. Da geht es auch gleich noch drum, mich nicht zu viel vorwegnehmen. Und zu dem Autor hier, dem Christian Fuchs, ich weiß nicht, ob ihr gerade schon was zu dem gesagt habt, weil ich musste gerade kurz weg. Das ist jemand, den ich schon mal getroffen habe. Jetzt kommt wieder das, Chris kennt sie alle, Chris hat sie alle schon mal getroffen. Ich war nämlich bei der Lesung von ihm in Hannover, hatte ich auch damals bei den Weltraumaffen darüber berichtet. Der hat ja auch so ein Buch geschrieben, wo es halt um, ja, im Endeffekt Rechte, Neurechte geht und wie die alle zusammenhängen. Natürlich wieder mit viel Kaffeesatzleserei und Steve Bannon und tralala. Und jemand hat den Dugin auch erwähnt, ist ja schon mal was wert. Der bleibt ja bei vielen auch außen vor. Und das war alles so nichts Halbes und nichts Ganzes, hatte ich das Gefühl. Und das ist halt bei dem auch wieder so. Er hat ja auch irgendwie gemeint, ja, und dann lesen die Rechten den Gramsci. Warum lesen die den denn? Das ist doch ein Marxist. So, ne? Er wusste das gar nicht. Warum? Ne? Und dann dachte ich mir auch schon so, ja, die lesen natürlich, weil er bei euch merkt, prima, es funktioniert, diese Scheiße. Und weil die ja eben nicht das Gegenteil von euch sind, jetzt so wirklich, sondern nur eure Taktiken gerne übernehmen wollen, um ihren Blödsinn dann damit zu machen. Deswegen lesen die den halt, weil sie merken, wie schön das mit eurem Blödsinn funktioniert. Ja, und es war halt alles so. Und wahrscheinlich wird er auch wissen, wer ich gewesen bin da an dem Tag zumindest, weil ich immer nicht der Einzige da war, der nichts applaudiert hat. Das war nur so eine kleine Gruppe irgendwie von Leuten, die da saß. Und die haben immer allerartig geklatscht, wenn er irgendwas gesagt hat und ich halt eben nicht. Ja, ich das alles so nicht so richtig überzeugend fand, was der dann wie von sich gibt. Also wenn das irgendwie jetzt das Kriterium ist, dass die Leute irgendwelchen einseitigen Stuss von sich geben und sich als Vorfeld von irgendwem sehen, also das kannst du also diesen Journalisten da beim Öffentlich-Rechtlichen und so. Und da haben wir ja auch diese Sachen, dass die Leute ja wortwörtlich aufhören beim Spiegel und anfangen bei der SPD und so, ne? Oder aufhören irgendwie bei der Süddeutschen und anfangen als Regierungssprecher. Ja, stimmt. Oder lauter so Dinge. Ne? Also wenn das jetzt wirklich der Vorwurf ist, den ich ja durchaus, also ich würde den ja machen, ne? Aber es ist halt dünnes Eis, wenn ich irgendwie so ein ZDF-Clown bin, der Leuten vorwirft, dass sie sich als Clown irgendwie und irgendwie sagen, dass die, dass die Linken irgendwie rumklauen und die Welt falsch darstellen. Und dann irgendwie mit dem ZDF-Clown um die Ecke kommen und den damit einspannen. Das ist schon wild. Also ist ja, schon, also er darf spekulieren wild sozusagen, aber Clowny darf das nicht. Ne? Ganz schönes Gaslighting rechts, auf jeden, ne? Fall, ganz schönes Projektion. Natürlich. Aber ja, am Ende bleibt dann halt wieder übrig. Ja, die AfD ist ja böse und will den Leuten Böses und so weiter und alle anderen ja nicht. Und deswegen können wir hier draufhauen und deswegen ist es ja gerecht, da drauf zu hauen. Und ansonsten wäre es natürlich total ungerecht und total böse und total diskriminierend und total bla bla bla. Ja, ich fand auf jeden Fall ganz interessant, dass sie sich da so auf diesen Begriff Vorfeld so eingeschossen hatten. Obwohl das vielleicht nicht so... Ja, das so ist aber auch für den Arsch. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es... also wie leicht denen das alles schon von den Lippen geht. So, ja, es gibt hier diese Partei und wir sind hier im Vorfeld. Also da kann man sich dann halt auch nicht mehr beschweren. Und das ist ja wahrscheinlich auch das Argument, was dahinter steht. So nach dem Motto, ja, die anderen machen das ja auch. Also ist es ja auch okay, wenn wir das jetzt machen. Wenn wir einfach alles ignorieren, irgendwie was uns da nicht ins Weltbild passt oder so. Der Winkel sagt schon, Chris hat alle getroffen, Eva hat alle Bücher gelesen. Das passt wahrscheinlich ganz gut zusammen. Aber ich habe ja auch nicht alle getroffen, das wirkt ja nur immer so, weil halt diese Leute, das ist ja auch ein überschaubarer Haufen. Ne? Und ich nehme halt die mit, die ich kann. Und wenn da mal einer so ein Buch halt geschrieben hat und sich in diesen Kram da irgendwie so verrannt hat, dann kann das natürlich gut sein, dass der mir schon mal über den Weg gelaufen ist. Ja, Chris ist undercover, überall dabei. Ja. Ja, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass zumindest bei Böhmi und in der Redaktion auch eine Rolle gespielt hat, dass Clowny und auch die anderen ja doch ziemlich viel vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen verwursten, ne? Und denen die Argumente umdrehen und so weiter. Zu Recht ja im Prinzip auch. Und das sind ja auch die Sachen, die gut sind im Prinzip an den Videos. Ja, das ist schon klar. Na, also, er sagt auch gerade Daniel im Chat, der hat immer wieder den Klarnamen wiederholt. Ja, ich erinnere mich auch noch an diese Geschichte hier mit diesem Nikolai Alexander hier Typen. Da hat er es auch immer wieder gesagt, wie der heißt halt, ne? Also, das war ja dieser. Erzählt mir halt auch nur sein Klarnamen. Volkslehrer nicht? Nee, ich glaube nicht. Das war doch dieser Reconquista Germanica-Typ war doch das, oder? Und auch bei dem wieder, ne? Also diesen war ein beschissener Discord-Server, der ja auch nur diesen Leuten da das halt gebracht hat, dass sie dann wieder von GamerGate anfangen konnten und irgendwie sagen konnten, jetzt haben wir es ja eh erwiesen, dass die Leute sich irgendwie zusammengetan haben und sich irgendwelche Leute da eingeschossen haben und so. Und dieser Typ ist ja wirklich ein Rechtsextremist gewesen, also bei diesem Clownsfeld-Typen hier, da weiß ich jetzt nicht so Bescheid, aber dieser Reconquista Germanica-Typ, wenn man sich mal irgendwelche Videos von dem angeguckt hat, der hat halt nur drüber geredet, über irgendwelche dritter Weg und diese ganzen Parteien da und die ganzen Leute und hat sich drüber aufgeregt, dass die AfD viel zu bescheuert ist, viel zu wenig radikal und so. Also der war halt echt nicht ganz, ganz knusper. Und und da braucht der Böhmermann das aber trotzdem nicht irgendwie machen, diese Geschichte da irgendwie mit dem Abziehen. Das ist halt so Abstufung von der ganzen Sache. Und bei der, also es ist halt klar, dass der auf jeden Fall will, dass dem Typen hier sein Leben verhagelt wird und da das geht auf jeden Fall nicht in Ordnung. Also bei aller Kritik geht das natürlich gar nicht. Stell dir vor, da passiert jetzt irgendwas. Also, was Fieses so. Ja, da können auch Sachen passieren. Ne? Wir haben ja Hammerbanden und alles Mögliche. Wir haben alle möglichen Leute, die sich drauf berufen fühlen hier jetzt. Jo. Irgendwie. Na, also, was man den anderen ja vorwirft, dass sie ja das Unrechtsregime hier erstellen wollen und Willkürherrschaft und so. Und den Rechtsstaat abschaffen wollen. Na, und was ich auch mal gut finde, ist Kritik hier irgendwie an der hier. Sich aufregen über das Grundgesetz, ne, die Verfassung, was die anderen ja auch von früh bis spät machen. Schuldenbremsen sind falsch, ne, und Eigentum ist falsch und alles muss man ändern, weil da steht ja noch nicht drin, dass man rassistische Zuschreibungen irgendwie, also die wollen ja allen möglichen Krempel daran ändern. Aber bei denen ist es ja alles gut und richtig, wenn die was dran ändern wollen und wenn die anderen was dran ändern wollen, zum Beispiel Asyl rausstreichen oder so, dann ist es natürlich böse und gehört alles verboten und so, ja, und verbietet sich alles. Also, das ist natürlich auch massive Doppelmoral. Und das ist alles nur so, wie man sich es gerade hindreht, ja. Was ich ja hier auch wieder, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesagt habt, dass sie ja im Endeffekt auch so hinfremen wollen, jetzt als wäre der Typ halt so eine arme Wurst, der irgendwie von allen verlassen wurde und deswegen sich da jetzt irgendwie radikalisiert hat oder so. Dieses komische Framing hier in dem Artikel. Das war halt auch wieder so richtig so, was uns ins Weltbild passt halt, ne? Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du halt irgendwelche Antifas oder so hast, die dann da in der Gruppe rumrennen oder so, das ist alles wieder prima und gut, ne? Und da redet ihr nicht irgendwie darum, dass das irgendwie die ausgeschlossen aus der Gesellschaft sind oder so, eure marginalisierten Gruppen und irgendwelches Zeug. Da ist das plötzlich komplett unverfänglich, ne? Die sind in keinster Art und Weise, oder nee, das ist ja, bei denen ist ja auch gut und richtig, dass die sich radikalisieren. Da haben wir auch gerade von Heidi Reicheneck ja auch gehört. Man muss sich ja radikalisieren, weil alles so ungerecht ist, aber wenn diese Leute halt, bei denen ist es natürlich alles falsch. Und auch da wieder, ich weiß halt nicht jetzt, inwieweit der jetzt irgendwie radikal unterwegs ist oder so. Also, kann ich jetzt so gar nicht genau sagen. Aber ja. Ach, gar nicht. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Ja, gar nicht. Weiß ich nicht, wenn ich AfD-Vorfeld bin und irgendwie meine, dass der Björn Höcke ja. Ich habe mich gefragt, warum sie denn Vorfeld beackern? Können sie nicht das Hauptfeld beackern? Ja, da ist vielleicht nicht mehr so richtig viel, ne? Die AfD reißt sich ja da auch einigermaßen zusammen. Ich finde das durchaus verkehrt, wenn die Leute da irgendwie meinen, sie, ja. Nee, also die sagen ihre Meinung. Ich glaube, das ist seine Meinung. Der arbeitet nicht fürs Vorfeld. Das ist irgendwie. Ja, das sagen die doch selber. Das ist doch nicht deren. Das ist doch jetzt mal nicht das Framing. Ja, das wird, yes. Das wird halb ernsthaft, halb ironisch teilweise gesagt, aber ich den Eindruck teilweise, ne, weil man halt so das Framing übernimmt. Eindruck. Aber ich meine, es gibt schon eine klares Bekenntnis für eine Parteipräferenz, das wird nicht irgendwie hinterm Berg gehalten oder sowas, das wird schon offen kommuniziert. Und das ist ja, kann man ja machen, wenn man es offen und ehrlich macht. Die Leute reden ja die ganze Zeit davon, wen sie sich da irgendwie alles, mit wem sie da irgendwie in Verbindung stehen und so. Ja, und eine Sache. Also guck nochmal durch, beim Clowny sind die meisten Videos sind wirklich irgendwie gegen ZDF oder so und sowas. Also, ich sehe das nicht so. Eine Sache, die ich noch bemerkenswert fand, das ist in der Länge des Textes wahrscheinlich untergegangen, auch der Verfassungsschutz Niedersachs beobachtet die Szene. Eine Sprecherin teilte auf Anfrage von Zeit Online mit, dass es sich bei Clownswelt um eine rechtspopulistische Plattform mit Ansätzen neurechten Denkens handele. Ja, wesentlich mehr ist jedoch nicht zu erfahren. Da sind die üblichen Leute bei. Die beziehen sich ja hier auch auf dieses Zentrum Dingsbums Jena, das Amadeo-Antonio-Stiftung nahe. Das ist doch immer wieder nur die gleiche kleine Gruppe von Gleichgesinnten, wo man weiß, wenn ich die anrufe, dann kriege ich auch mein Soundbite, was ich verwursten kann in meinem Interesse. Ja, aber wie gesagt, das fand ich halt doch interessant. Ne? Ich habe in anderen Nachrichtenartikeln dann mich auch gelesen, auch der der ist zum Beispiel, es handelt sich um einen 29-jährigen Metal-Gitarristen aus Ostwestfalen, der bereits vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ne, wird dann auch sowas gemacht. Ne, also das wollte ich nur als kleinen Seitenhieb nochmal am Ende bemerken. Ja. Seltsame Zeit. Ja, und hier haben wir jemanden vom WDR, ein Herr Oppermann. Und der sagt, Thema Böhmermann, aber auch Doxing in Anführungsstrichen. Im Internet allgemein. Wer nicht will, dass Leute wissen, wer er ist, kann das ganz einfach haben. Einfach nicht öffentlich äußern. Lalalalalalalala. Ja, das waren aber so Ratschläge, die man den Frauen nicht geben durfte, wenn sie sich irgendwie schlecht behandelt fühlten. Gutes oder so. Beispiel. Das hättest du nicht sagen dürfen, nein. Oder der Anita. Ja, eben, die Doppelmoral ist halt echt nicht zum Aushalten. Aber es ist halt bei denen wirklich so. Bei der einen ist es verkehrt, bei der anderen ist es nicht verkehrt. Steht ja an der Scheune und ist ja in unser Gerechtigkeitskampf. Macht schon Sinn. Und Widersprüche, wie wir ja gelernt haben, sind ja sowieso die einzig wirkliche Wahrheit. Und von daher. Ich habe das noch nicht so verinnerlicht, muss ich ehrlich sagen. Dass das stimmt. Denke ich noch nicht mit. Wie Journalisten Interviews mit der AfD führen sollten. Okay. Ja. Der deutsche Kultur weiß Bescheid. Der Stil und alles, was irgendwie fair ist oder sowas, spielt einfach keine Rolle mehr. Ne? Und das wird natürlich im Gegner zugeschrieben: Abstreiten, ablenken, Lügen oder Halbwahrheiten verbreiten. Politiker der AfD verfolgen bei Interviews oft bestimmte Muster. Darauf müssen sich Journalisten noch besser vorbereiten und hartnäckig sein. Und im Endeffekt geht es nur darum, dass die Journalisten halt wieder ein bisschen härter die AfD anfassen sollen, weil die fassen sie ja mit Samthandschuhen an und sind so fair zu denen. Kriegen wir alles mit. Schlagseite ist da klar da. Doch wie nun mit der AfD umgehen? Diese Frage beschäftigt nicht nur Politiker und Politikerinnen von links bis rechts, sondern auch Medienmacher in vielen Redaktionen. Und nach wie vor sind die Antworten wenig befriedigend. Ne? Die AfD schrieb in einem aktuellen Statement dieser Tage, dass man weiterhin von Fall zu Fall entscheiden wolle, wenn es etwa um Einladungen in Talkshows geht. Und dass es keine offizielle Verfügung von oben herab gebe. Mhm. Ja, und dann wird ein Beispiel gegeben. Früher gab es eine etwas bessere Umgangsart zwischen den Journalisten und den Befragten beispielsweise. Die AfD stellt halt quasi die Interviewenden in Frage, das in Frage stellende Interview selber. Sie betreiben doch Aktivismus, hielt Alice Weidel im letzten Jahr etwa einem ZDF-Moderator vor. Also wie können die armen Journalisten mit solchen infamen Sachen umgehen? Man sollte sich den ORF-Journalist Armin Wolf als Vorbild nehmen. ein Journalist aus Österreich. Er führt Interviews, die gefürchtet sind. 2016 fragte er einmal eine FPÖ-Abgeordnete, was sie eigentlich im Parlament verloren habe, angesichts ihrer antisemitischen und verschwörungstheoretischen Standpunkte. Bam, was für ein Argument. Ja, das könnte man die linken Politiker auch alle fragen. Also. Ja, und aber ihr merkt, was ist da das Argument? Was haben sie eigentlich im Parlament zu suchen? Ja, Pöbel, ne? So. Das wird hier als gute, objektive Journalistenfrage angepriesen und nur so sollte man noch mit der AfD umgehen. Also nicht für Erkenntnisgewinn, sondern maximale Polarisierung, meiner Meinung nach. Ein besserer und kompetenterer medialer Umgang mit der AfD allein wird ihre Zustimmungswerte nicht schrumpfen lassen. Ne? Und dagegen hilft keine noch so gute Interviewtechnik, sondern nur, dass die Politik die beklagten Probleme und Missstände im Lande sichtbar angeht. Also, ja, ein bisschen wenig Inhalt, aber einfach nur zynisch hier vom Deutschlandfunk Kultur. Ne? Ich meine, wie staatlicher geht's noch, ne? Deutschlandfunk Kultur? Wie sollen Journalisten jetzt, also einfach das über Bord werfen jeglicher journalistischer Kultur wird hier gefordert. Ne? Einfach nur noch Rabulistik. Was haben sie hier zu suchen? Und in jedem dann braucht man Journalismus eigentlich nicht mehr. Dann ist es ja auch kein Journalismus mehr. Dann ist es schon fast wie ein Werbespot. Oder? Tja. Ja, also mit diesem Bericht, da waren schon einige ziemlich glücklich, dass sie das jetzt immer sagen durften. Und finde ich gut, dass das erstmal wieder zurückgerudert wurde. Zurückgepfiffen wurde. Weil sie das jetzt eben nicht mehr so freimütig tun. Ne? Also andauernd dieselbe Scheiße einfach runterlabern. Ne? Ja. Lassen Sie sich doch nicht jetzt nehmen. Also. Ja. Das Kind ist eben drin gefallen und das war ja auch schon mal irgendwie so, dass es rausgeleakt wurde oder so irgendwas. Das reicht denen ja schon. Haben sie ja, einen Talking Point, da können sie wieder sagen, ja, und wir haben ja hier Heidi eben gehört. Also. Naja. Aber es ist von der Faeser schon ganz schön Rohrkrepierer und auch nicht ihr erster gewesen halt. Ne? Das ist denen doch vollkommen egal. Das Ding ist jetzt in der Welt und das erfüllt seinen Zweck und diese ganzen Feinheiten, die werden dann einfach ignoriert und fertig. Genau, so ist es. Ja, und was hat sich geändert letzte Woche? Ich hatte ja schon gesagt, wie das technisch umgesetzt wurde mit dieser Hochstufung, war etwas verfrüht und komischer Zeitpunkt. Und aber das hat jetzt auch nichts damit zu tun, was jetzt passiert ist. Im Endeffekt hat die AfD, im Eilverfahren forderte die AfD eine Stillhaltezusage des Verfassungsschutzes zu der Entscheidung. Das Gericht sollte das Bundesamt für Verfassungsschutz zur Abgabe einer solchen Stillhaltezusage auffordern. Für den Fall der Verweigerung der Zusage beantragte die Partei einen sogenannten Hängebeschluss. Das ist der Knackpunkt bei der ganzen Sache. Im Endeffekt hat das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt freiwillig das zurückgenommen, weil ansonsten hätte es einen Gerichtsbeschluss gegeben, der wahrscheinlich für die AfD ausgegangen wäre. Und das wäre ein sogenannter Hängebeschluss gewesen. Der Sinn eines solchen Beschlusses liegt darin, irreversible Schäden für die betroffene Partei zu vermeiden, bevor die Rechtmäßigkeit der behördlichen Einstufung geklärt ist. Es ist gewisserweise eine rechtliche Pause. Und da geht es nicht um die Meriten, also worum geht es im Kern des Subjekts, sondern es gibt nur eine reine Folgeabschätzung oder eine Abwägung. Wem würde durch diese Entscheidung ein Nachteil gerieren? Ne? Also, für wen sind die Nachteile gravierender, wenn die AfD bis zur Entscheidung im Eilverfahren als gesichert rechtsextrem eingestuft würde? Für den Verfassungsschutz oder für die AfD? Die Nachteile wären für die AfD gravierender und deswegen hätte das Gericht höchster Wahrscheinlichkeit nach diesen Hängebeschluss zugestimmt. Das konnte nicht akzeptiert werden, weil das wäre dann ja quasi ein pressetechnischer Sieg gewesen, auch wenn ein solcher Hängebeschluss keinerlei Aussage zur Rechtmäßigkeit der Einstufung gemacht hätte, wäre die öffentliche Wirkung eines gerichtlichen Beschlusses für den Verfassungsschutz ungünstig gewesen. Doch eine solche verhinderte er nun, der Verfassungsschutz selbst erklärte mit der Stillhaltezusage. So, ja, und ja, das fand ich einfach nur ein interessanter rechtlicher Winkelzug und irgendwie ein Zugeständnis auch des Verfassungsschutzes, dass irgendwas nicht so ganz richtig gelaufen ist und dass es vielleicht hätte besser machen können. Weil, ja, das ganz kurzfristig raushauen und dann freiwillig wieder zurücknehmen, wirklich freiwillig, um halt, wie gesagt, diesen Hängebeschluss zu verhindern, der überhaupt nichts aussagt, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ja, und das Hauptklageverfahren, das kommt dann ja auch noch dagegen. Das ist ja jetzt nur ein Eilverfahren. Und das Klageverfahren gegen die Einstufung als Verdachtsfall von vor einigen Jahren ist ja auch noch nicht rechtsgültig abgeschlossen. Also da gibt es ein großes Hin und Her, aber es ist in der Welt, besonders relevante Aussagen des AfD-Bundesverbands hat hier Frag den Staat sich besorgt. Ne? Bild und Spiegel haben das Ganze auch. Viele einzelne Zitate sind auch schon hervorgestellt worden und ich meine, man kann das Ganze jetzt durchgehen, aber man muss wirklich sagen, wesentlich viel mehr Fleisch hat das Ganze nicht. Also Aussagen, die man vielleicht als unappetitlich oder sonst was empfinden kann, aber halt schon, ja, so schlimm sind sie auch wieder nicht. Ne? Wir müssen auch wieder entscheiden, dürfen wir überhaupt zu diesem Volk gehören und wer nicht. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben. Und solche Aussagen, ja, kann man bemängeln, aber es gibt einfach nicht das her, was sich viele vielleicht wünschen würden. Und ja, ich weiß gar nicht, was man jetzt noch dazu sagen soll. Es ist seltsam, dass halt noch nicht alles komplett im Text geleakt wurde, weil es haben ja anscheinend viele, viele Leute dieses Dokument. Ist es vielleicht wirklich so, dass da sehr große Passagen drin sind, die mit V-Leuten und anderen Leuten zu tun haben, die geschützt werden müssen, vielleicht auch Informantenschutz und so, weil das wundert mich, dass jetzt schon so viel quasi veröffentlicht wurde. Wie gesagt, halt Frag den Staat, Bild, Spiegel, aber diese Teile nicht. Also es wird interessant werden. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann veröffentlicht werden muss. Spätestens, wenn die AfD es über im Rahmen des Gerichtsverfahrens zu sehen bekommt, dann wird es auf jeden Fall irgendwie den Gang. Aber ich rechne jetzt nicht damit wirklich, dass da fundamental irgendwie nachgewiesen werden kann. Irgendwas. Es steht halt nichts im Programm dementsprechend. Ne? Die haben das nicht als Partei auf dem Schirm sozusagen, zumindest nicht offen. Und das ist, glaube ich, erforderlich auch, wenn man das verurteilen oder verbieten will oder so. Also das ist ja, ja das heißt, mögen ja einzelne Programm, Leute sein. Wir wissen doch, was sie jetzt meinen. Sie meinen doch irgendwelchen Unfug von wegen, ja, sie lieben unsere Islamisten nicht genug und sind der Meinung, dass die vielleicht eventuell ein Problem werden oder so. Das reicht ihnen ja schon. Ja, es reicht auf jeden Fall nicht für das, was halt geplant ist, ist das Verbotsverfahren. Genau, das dürfte ziemlich sein. Die Hürde hatte ich ja schon beschrieben, ne? Aktives, kämpferisches Vorgehen, ne? Das wird ja nicht mal in diesem Gutachten behauptet, dass das der Fall sei. Deswegen, ja das geheime AfD-Gutachten, Bild hat es gelesen, ne? Auch wieder einen schönen hinter der Paywall, aber im Archiv, ne? Knickknack. Und ja, sollen wir da jetzt noch ein paar Zitate draus vorlesen? Wie gesagt, ich finde es langsam ein bisschen müßig und es ist mir auch ein bisschen unangenehm. Es sind ja auch teilweise Aussagen, die ich für mich nicht so vereinnahmen würde. Ich will ja auch nicht immer verteidigen das Ganze. Ich sehe das ja auch mit einem kritisch, aber halt nicht so kritisch, wie das hier mit staatlichen Repressionen. Das sind alles Einzelfälle sozusagen, die man nicht immer in eine Richtung, in eine Reihe stellen muss, um da irgendwas rein zu interpretieren. Ne? Wie bei anderen Themen ja auch. Ne? Das sind alles Einzelfälle eben. Klar. Ja, und ich meine, manche Zitate, ne? Wer ethnische Afrikaner und Afghanen in die Regierung nimmt, macht die Regierung auch kulturell afrikanischer und afghanischer. Was erwarten die Linken denn? Dass Wurzeln, Prägungen, Eigenheiten keine Rollen spielen? Der Mensch formt seine Umgebung nach der eigenen Veranlagung. Also Anti-Blank Slate irgendwie. Ja. Ich hatte mir auch mal so ein Verfassungsschutz-Dings angeguckt über die AfD und da ging es eben hauptsächlich um Vorwürfe, was die Benutzung des Wortes Umvolkung oder so oder ne, großer Austausch und sowas anging. Und alles, was da geäußert wurde, haben sie notiert und aufgeschrieben und gesagt, hier ist böse. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert, ja. Mich hat das ein bisschen gewundert, aber dieses Argument mit dem Passdeutschen und so, das klappt ja auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ne? Da wundern sich ja auch viele Leute darüber. Dass es da nichts anderes geben soll, außer dem Pass oder so. Was ja eben auch Quatsch ist. Zu den Schlagzeilen. Das ist der Wolfsgruß, naja. Der Wolfsgruß ist doch dieser Schweigefuchs von den von den Grauen Wölfen. Ja. Von dieser türkischen rechtsextremistischen Vereinigung. Mhm. Tja, Zitate von Facebook, alles öffentliche Quellen. Ja, eben. Mhm. Ne? Normalerweise gibt es dann auch kein Informantenproblem, wenn ihr alles öffentliche Quellen hat. Ich meine, alle kritischen Aussagen, die getätigt wurden, werden sowieso medial so propagiert, dass die kennen wir alle schon. Ne, die Zusammentragung von diesen ganzen Zitaten hat halt, ja, man kann sagen, okay, wir haben einfach eine schiere Masse und damit begründen wir das. Das scheint ja die Strategie zu sein. Aber im öffentlichen Diskurs sind doch die schlimmsten Aussagen schon diskutiert. Da ist doch wirklich für niemanden wirklich was Neues dabei. Na, also wenn ich ein paar richtig krasse Klopper lesen würde, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte, das ist aber nicht unbedingt der Fall. Und die würden ja wirklich als erste Beispiele genannt werden, würde ich mal behaupten. Alles andere würde ja keinen Sinn ergeben. Ja. Ja, was die AfD auch macht, ist Lachen. Wie wir hier in der dieses wunderschöne Bild. Das glaube ich aus in der FAZ ist das, glaube ich, hier veröffentlicht worden. Und das ist nur ein neurologischer Trick. Redakteur sagt dazu noch, sie haben zugegeben, dass ihr Humor dazu dient, moralische Bedenken beim Publikum abzubauen. Das Lachen ist also kein abseitiges Detail, sondern eine politische Waffe, ein Werkzeug zur Radikalisierung. Oh ja. Ich habe die Seite 3 der morgigen FAZ, also Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dann wahrscheinlich, mit dem Thema gefüllt. Ja, und so sieht das dann aus. Und da haben sie hier so eine Erhebung. Heiterkeit pro Abgeordneten und Lacher pro Abgeordneten. Da geht es wahrscheinlich um Bundestag und das Protokoll. Da wird dann immer so vermerkt Heiterkeit bei den Abgeordneten aus der und der Fraktion. Geile so. Statistik ist richtig wichtig. Ja, und wie wir hier sehen, die Lacher pro Abgeordneten haben ja einen ganz großen Balken bei der AfD. Und das bedeutet natürlich etwas. Wacht auf, Schlafschafe. Dieses Lachen hat systemische Lachrebilität. Worüber jemand lacht, zeigt, wer er wirklich ist. Keine Fraktion lacht so viel wie die AfD. Da habt ihr es. Aber guck mal, Heiterkeit ist ja gar nicht so viel. Aber Lachen schon. Also das Lachen macht den Unterschied. Die sind gar nicht so heiter. Die lachen nur viel. Tja. Lachen, muss das ja ein Trick heiter, sein? Clownswelt? Muss das ja ein Trick sein? Die mehr lachen, als Vorfeld. Heiter sind? Vorfeld? Genau. No. Quatsch. Ja, in Brandenburg hat man kurz nachdem das Dings veröffentlicht war, diese Einstufung, den Verfassungsschutz, den Landesverfassungsschutzchef entlassen. Ich glaube, muss man mal gucken. Ich glaube, es sind persönliche Verfehlungen, hatten sie mir vorgeworfen. Ja, gestörtes Vertrauensverhältnis ist ja immer dieser Spruch, oder? Einstweiliger Ruhestand werden die auch versetzt und nicht entlassen. Redmann, also der Fraktionsvorsitzende der CDU in Brandenburg, zeigte sich irritiert von der Entlassung. Das war eigentlich gar nicht so uninteressant. Der Leiter des Brandenburger Verfassungsschutzes, Jörg Müller, ist mit sofortiger Wirkung entbunden worden. Die Entscheidung traf Innenministerin Katrin Lange von der SPD, wie ihr Ministerium am Dienstag in Potsdam mitteilte. Zur Begründung hieß es unter Berufung auf Lange, das notwendige Vertrauen für eine gemeinsame weitere Zusammenarbeit sei nicht mehr gegeben. Ja, letztendlich haben sie dem Schönbohm ja auch gesagt, ne? Nee, ja, was war jetzt wohl, was vermuten Sie denn hier? Wurden zunächst nicht gemacht. Müller soll in den einzelnen Ruhestand versetzt werden. Die Führung des Verfassungsschutzes übernimmt zunächst kommissarisch sein Stellvertreter. Zur Begründung hieß es notwendiges Vertrauen, ja. Nähere Angaben zu den Hintergrund wurden zunächst nicht gemacht. Ja, es gibt da schon eine längere Diskussion, das hatte ich auch mal in einem Artikel am Rand, ist das nur durchgedrungen, und zwar hatte die SPD-Innenministerin halt sehr scharf kritisiert den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Gutachtens. Sie hat halt auch gesagt, der Zeitpunkt ist unseriös und weiter und so fort. Und es gab in der Vergangenheit in Brandenburg halt Uneinigkeit zwischen dem Verfassungsschutzchef und dem Innenministerin. Die sind zwar weisungsgebunden, aber das ist halt auch immer so ein Machtverhältnis. Ne? Beim Vorgehen gegen Rechtsextreme verfolgten die Innenministerin und der Leiter des Verfassungsschutzes möglicherweise unterschiedliche Ansätze. Lange forderte eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD. Daran mangelt es weiterhin. Notwendig bleibe eine Verstärkung der streitbaren inhaltlichen Auseinandersetzung mit der AfD. Ein Verbotsverfahren lehnt sie ab. Müller hingegen hatte sich beispielsweise im April für ein Verbot rechtsextremer Chatgruppen ausgesprochen und so weiter und so fort. Also die haben einfach darüber sich gestritten, mit welchen Handschuhen die Leute angefasst werden sollen. Mit den diplomatischen oder mit den anderen. Ja. Ja, Redmann sagt jedenfalls, dass er parteiübergreifend ein sehr hohes Ansehen genossen hätte und lobte die Arbeit des 52-jährigen. Müller sei von dem ehemaligen CDU-Innenminister zum Verfassungsschutzchef gemacht worden aufgrund seiner außer Frage stehenden Fähigkeiten und seiner persönlichen Integrität. Also schon komisch, denn dann so zu schassen, so einen offensichtlich integren Typen. Insofern überrascht und ich muss auch ehrlich sagen, verwundert mich dieser Schritt der Innenministerin außerordentlich. Wir haben bisher von der Arbeit des Leiters des Landesamtes für Verfassungsschutz einen ausgesprochen guten und seriösen Eindruck. Ja, das finde ich dann schon wieder ein bisschen komisch. Dann hat sich irgendwie was geweigert, was für die SPD-Tralle da zu machen oder was. Die Innenministerin werde ihren Schritt begründen und sich dafür auch rechtfertigen müssen. Warten wir mal ab. Ne? Was haben wir hier Schönes? Alle reden drüber, wir wollen das wissen. Gutachten. Ja, und hier haben wir wieder was. Alle reden drüber, wir wollen es wissen. Gutachten zu einer möglichen Verfassungswidrigkeit. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, alles, was da kommt, erfüllt einfach nicht die rechtliche Höhe für ein Verbotsverfahren. Vielleicht sogar nicht mal für den Antrag, dass er nicht durchkommen könnte. Wie gesagt, die Bundesregierung, der Bundestag und der Bundesrat können diesen Prozess beantragen, jederzeit. So. Und hier gibt es halt die Gesellschaft für Freiheitsrechte, ne, für unsere Demokratie, für unsere Freiheit. Ihr wisst, was ich meine, ja. Die wollen halt mit vielen anderen Akteuren der Zivilgesellschaft, wo wieder die üblichen Verdächtigen bei sind, eine Sache schaffen. In den vergangenen Monaten gab es bereits zahlreiche Expertisen zu dieser Frage. Gutachten, Stellungnahmen, publizistische Texte und Fachaufsätze. Hinzu kamen zahlreiche Einschätzungen der Verfassungsschutzämter sowie eine wachsende Anzahl an Gerichtsentscheidungen. Allerdings hat noch keine Stelle alle Informationen zusammengeführt und mit der gebotenen Tiefe untersucht, ob die komplexen rechtlichen Vorgaben für die Verfassungswidrigkeit und damit für ein Verbot vorliegen. Und da haben die jetzt im Endeffekt eine Plattform gegründet, wo ne, die Leute sich sammeln können und dieses Gutachten erstellen können. Für dieses ernsthafte und ergebnisoffene Gutachten brauchen wir Zeit und Ressourcen. Dafür wollen wir ein mehrköpfiges Team aus JuristInnen und RechtsextremismusexpertInnen zusammenstellen, das sich über Monate ausschließlich dieser Fragestellung widmet. Ja, give me the money. Das Ergebnis der Prüfung wird die GFF von unabhängigen ExpertInnen begutachten lassen. Ja, und die GFF hat umfangreiche Erfahrungen mit strategischen Verfahren zum Schutz von Grundrechten, die sie insbesondere auch vor dem Bundesverfassungsgericht führt. Mit unseren Vorhaben sind wir nicht allein. Die Organisation Campact, Volksverpetzer, INIT, Republikanische Anwältinnen und Anwälteverein, Postmigrantischer JuristInnenbund, fragt den Staat und bleibt stabil, unterstützen unser Anliegen. Ja, und Spenden haben sie gesammelt und Gutachten, ne, mit, ja. Was wird jetzt dabei rumkommen? Ne, es wird immer weiter gedreht, wie du es vorhin schon gesagt hattest, Chris. Ne, die brauchen einfach irgendwas, was sie in die Hand gedrückt bekommen, was sie dann wie eine Monstranz vor sich hertragen können, um damit Politik zu machen. Wenn der Verfassungsschutz mit den ganzen Möglichkeiten, die er hat, nicht zu dem Schluss kommt, dass halt, wie gesagt, eine ungenau formuliert, ne, kämpferische Einstellung gegen den Staat, ne, dass das nicht vorliegt, weil das geht aus dem Gutachten nicht hervor. Die beziehen sich nur auf andere Sachen und das erfüllt einfach nicht die rechtliche Hürde. Und soll man, ja, was man jetzt machen kann, ist, man kann halt Sachen nehmen, die interpretieren, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn das gesagt wird, ist ja eigentlich das damit gemeint oder irgendwelche Methoden, ja, diese Methoden, die kennen wir ja von irgendwoher, so nach dem Motto, und daraus ein riesiges Gutachten stricken. Ich glaube, wir werden in eine Situation kommen, wo es irgendwann einen Antrag für das Verbotsverfahren gibt und der kommt dann an irgendeiner Stelle nicht durch. Also diese ganze Aktion wird nach hinten losgehen. Vielleicht haben viele Leute, die Kampagnen gegen die AfD fahren, vielleicht auch gar kein Interesse, dass es tatsächlich deswegen zu einem Verbotsverfahren kommt, weil man, wenn man da eine Niederlage erwarten könnte, vielleicht einfach die Forderung nach dem Verbotsverfahren eine bessere politische Keule sein könnte. Gut, das ist jetzt meine Spekulation. Ich glaube auch, es reicht vollkommen aus, dass man halt die Keule jetzt schon hat, um halt die Leute, um halt Zersetzungen damit zu treiben. Ne, gegen die genau, da stimme ich absolut zu. Und das ist auch aus meiner Sicht halt nicht nur auf AfD beschränkt überhaupt. Ne? Es ist halt mit allen diesen Sachen, die sie da irgendwie ranziehen, können sie das halt machen. Die Intersektion des politischen Feindes. Genau, und hier haben wir wohl einen Auszug aus einem Weltartikel von einem neuen Weltkolumnisten namens Leon de Winter. Und er fragt, das hat uns der Mars mitgebracht, deswegen lese ich das mal vor. Bin ich jetzt gesichert rechtsextrem? Ein neuer Reichstagsbrand. Ich übe also in meiner ersten Kolumne Kritik. Ich las, dass die schreckliche Partei Alternative für Deutschland verdächtig wird, an den Wurzeln der Demokratie zu nagen. Also wartete ich auf Berichte über geplante Deportationen, modernere Methoden des Massenmordes als Giftgas und Kugeln, einen neuen Reichstagsbrand, die Eroberung von Lebensraum in der Ukraine und in Russland. Aber was ich fand, war dies. Verfehlte Migrationspolitik und Asylmissbrauch haben zu 100.000-fachen Import von Menschen aus zutiefst rückständigen und frauenfeindlichen Kulturen geführt. So lautete nach Verfassungsschutzangaben ein Tweet eines AfD-Mitarbeiters im Deutschen Bundestag. Er hat den Tweet mittlerweile gelöscht. Ist diese Aussage wirklich so schockierend, dass das ganze deutsche politische Establishment jetzt über ein Verbot diskutiert? Ja, und das ist nämlich genau das, was ich eben meinte. Diese Aussage könnte ja auch von anderen Leuten kommen, die nicht zur AfD dazugehören, aber ist natürlich dann genauso zu behandeln. Und deswegen meine ich halt, dass sich das dann auch nicht nur auf die beschränkt. Der Winter schreibt weiter, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss etwas gestehen. Auch ich bin überzeugt, dass die Migrationspolitik gescheitert ist. Auch ich sehe, dass zu viele Migranten in Europa aus rückständigen Kulturen kommen, in denen Frauen, Männern untergeordnet sind und Juden gehasst werden. Bin ich jetzt gesichert rechtsextrem? Ja, die Antwort lautet ja, würde ich sagen, nach dieser Logik halt. Und er schreibt weiter, als Angela Merkel es als ihre Lebensaufgabe betrachtete, junge Männer aus Nordafrika und dem Nahen Osten nach Deutschland zu holen, sah ich erstaunt all die Deutschen, die willkommen, schöne liebe Jungs, sangen. Ich dachte, willkommen, Antisemiten. Ich fühlte mich allein, als mir Wellen des Hasses entgegenschlugen. Ich war ein Rassist, ein Islamophober und ich beging das ultimative Verbrechen, unsere westliche Kultur für überlegen zu halten. Ja, ganz böse. Man sollte versuchen, das Zitat umzudrehen. Gelungene Migrationspolitik und perfekt angewandte Asylverfahren haben zum 100.000-fachen Import von Menschen aus hochentwickelten und frauenfreundlichen Kulturen geführt. Warum bist du so unsicher, Deutschland? Warum kannst du 80 Jahre nach dem Ende der Zeit deiner schrecklichsten Verbrechen, für die du gebüßt hast, über die du Rechenschaft abgelegt hast, nicht den Platz einnehmen, der deinem Sinn für Ästhetik, deiner wissenschaftlichen und industriellen Kreativität zusteht? Fragt er sich. Vielleicht haben deutsche Sicherheitsdienste entdeckt, dass AfD-Mitglieder zu Hause SS-Uniformen tragen und Horst Wessel-Lied singen. Das würde natürlich alles verändern. Aber die Aussage von AfD-Spitzenleuten, die ich online finden konnte, waren nach meinem niederländischen Maßstäben eher ziemlich harmlos. Die Hysterie über jede Aussage von AfD-Mitgliedern schießt weit über das Ziel hinaus. Ich denke, dass viele Deutsche und ich auch vielen Aussagen zustimmen. Was ist daran falsch? Warum darf man nicht stolz sein auf die deutsche Kultur? Warum darf man nicht sagen, dass das Dazugehören zur deutschen Nation mehr als nur ein Pass ist? Warum darf man nicht sagen, dass viele Migranten rückständige, überholte Ansichten über Religion, Frauen, Freiheit und Demokratie haben? Ja, weil das den nicht in den Karten spielt. Gegen die linken Schnappatmungen, dann dachte ich auch. Und das ist ja dann nicht unsere Demokratie. Also Deutschland, wenn du so weitermachst mit der Herabwürdigung deiner eigenen Kultur, mit dem Ausweichen von der dringenden Frage, wie du mehr Kinder hervorbringst, das weiß ich. Die mit Liebe deutsch sein wollen und die deutsche Kultur weitertragen möchten, dann wird in 100 Jahren niemand mehr Kafka oder Grass oder Goethe lesen. Ja. Das ist, glaube ich, das geringste Problem, aber ja. Genau, die Pauline Voss hat ja auch nochmal einen längeren Text geschrieben, aber im Endeffekt geht es auch hier um die Verbindung von der Clowns-Geschichte, der Clownswelt und dass sie da ja sich auch auf gesichert Rechtsextremheit beziehen. Ne? Also der ist halt Vorfeld von der AfD und die sind ja gesichert rechtsextrem, ist eingeschützt. Und also eins und eins zusammengezählt. Von daher geht das schon. Und sie sagt dann hier abschließend, natürlich muss über YouTuber genauso kritisch berichtet werden können wie über Printjournalisten und TV-Moderatoren, aber kein ernstzunehmender Journalist würde bei Eltern von Bert Ulrich klingeln, um über dessen Klimatexte zu sprechen oder Marc Schieritz wegen seiner linken Ansichten zur Wirtschaftspolitik bei seinem früheren Prof anschwärzen. Es geht der Zeit und Böhmermann eben nicht um kritischen Journalismus, sondern um die gezielte Vernichtung eines Andersdenkenden und um die Signalwirkung an alle, die im Netz anonym ihre Meinung kundtun. Ihr seid niemals sicher. Genau, so ist das. Und diese Einstufung, ne, also das interessiert die ja jetzt auch nicht, dass das da irgendwie jetzt erstmal wieder zurückgezogen ist oder so, oder wissen wir noch nicht, oder weiß ich nicht was. Also, das jetzt in der Welt ist, kann man nutzen, man kann das so herstellen, man kann das dann sich darauf berufen und dann läuft das schon. Ja, kommen wir zu einem Blast from the Past, eine Sache, über die wir in der Vergangenheit schon mal berichtet hatten und natürlich jetzt wieder unter Trump und Donald Trump und Harvard vor antisemitisch zu sein, jetzt muss er die Elite-Universität einräumen. Er hat recht, es ging um die Claudine Gay. Das war, ne, 2023 musste sich die Harvard-Präsidentin Claudine Gay vor einem Ausschuss des amerikanischen Kongresses erklären. Auf die Frage, ob Aufrufe zum Genozid an Juden mit den Regeln der Harvard University vereinbar seien, sagte sie, das komme auf den Kontext an. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ja, absolut. Das hatte für die Dame persönliche Konsequenzen. Die musste quasi ihr Amt dann, sie wurde zurückgetreten. Und der Nachfolger hat umgehend zwei Taskforces ins Leben gerufen. Eine sollte den Vorwurf prüfen, die Universitätsleitung gehe zu wenig gegen antisemitische Hetze vor. Die andere sollte untersuchen, ob auch pro-palästinensische und arabische Studierende unter Repression zu leiden hätten. So, und ja, die Überschrift nimmt ja zumindest die Ergebnisse der einen Studie schon weg. Ich gehe einfach mal ein paar Sachen durch kurz. Es ist klar, dass entscheidende Entwicklungen in der Universität im Widerspruch stehen zu den Werten, die die Institution nach außen vertritt. Die Universität hat es nicht vermocht, die Studierenden zu mäßigen, sondern habe im Gegenteil dazu beigetragen, sie zu radikalisieren. Und mehr als 30 Studentengruppen bezeichneten in öffentlichen Statements einhellig Israel als verantwortlich für das Massaker. Das war ein Ausgangspunkt der ganz Kontroverse. Jüdische Studierende schildern, dass sie den Eindruck hatten, allein ihre Anwesenheit auf dem Campus werde von den pro-palästinensischen Aktivisten als Provokation gewertet. Das war der Anfang. So, die Lehrpläne wurden teilweise geändert. In Privileged Trainings wurde Studenten von Professoren erklärt, dass weiße Juden einer besonders privilegierten Gruppe angehörten und dass alle Juden verantwortlich seien für das, was in Gaza und im Westjordanland geschehe. Das wurde den jüdischen Studierenden nicht nur vorgehalten, man ließ sie es auch fühlen. In einem pro-palästinensischen Studenten, der sich weigerte, zusammen mit einem Israeli eine Kursarbeit zu schreiben, wurde ein anderer Kommilitone zugeteilt, obwohl der Kurs weder mit Israel noch mit Gaza zu tun hatte. Als Begründung führte ein Dozent an, für einen Studenten, der eine unterdrückte Gruppe unterstütze, sei es nicht zumutbar, mit dem Vertreter der Unterdrückergruppe zusammenzuarbeiten. Also in den Lehrplänen gab es solche Sachen und in den Arbeitsabläufen später haben die Dozenten auch solche Unterscheidungen gemacht. Auch Studenten untereinander, Kommilitonen weigerten sich mit jüdischen Studenten zu sprechen, wenn sie beispielsweise eine Kippa trügen. Viele Studierende sagten, die Einschüchterung habe dazu geführt, dass sie Seminare oder Kurse abgebrochen hätten. Viele verließen Harvard ganz. Ne? Also alles jetzt aus dem Bericht, ausschnittsweise natürlich. Und noch ein paar andere Beispiele, aber ja, man hat ja auch teilweise gesehen, wie das da gelaufen ist mit den Sachen. Und der andere Bericht, auch muslimische, arabische und pro-palästinensische Studenten gaben an, sie würden daran gehindert, auf dem Campus ihre Meinung offen auszudrücken. Allerdings, also wie gesagt, der Bericht, allerdings steht das im Kontrast, wenn man zu dem, was passiert ist, wenn man sich daran erinnert, dass der Harvard Campus nach dem 7. Oktober wochenlang zum pro-palästinensischen Protestcamp geworden ist, de facto. Palästina-Solidaritätskomitees, die 30 Stück, hatten wir vorhin schon, hatten Installationen errichtet, in denen sie an die Opfer der israelischen Verteidigungsoffensive in Gaza erinnerten. Überall wehten palästinensische Fahnen auf Transparenten, würde ein Ende der israelischen Besetzung gefordert. Israel wurde als Apartheidsstaat bezeichnet und das Vorgehen der israelischen Armee als Genozid angeprangert. Alles öffentlich auf dem Campus. Passt irgendwie nicht zur Aussage, sie würden daran gehindert, auf dem Campus ihre Meinung offen auszudrücken. Ne? Darum geht es im Endeffekt nur. Es gab auch disziplinarische Maßnahmen gegen 13 Studierenden, wurde ein Studienabschluss verwehrt, weil sie an anti-israelischen Protesten teilgenommen hatten, die nicht vorher genehmigt waren, was zu einer Solidarisierungswelle unter gleichgesinnten Studierenden führte. Ein generell antimuslimisches Klima scheint sich daraus allerdings nicht ergeben zu haben. Antisemitismus scheint dagegen in Harvard fast systemisch. Ja, also das war das, ja, Harvard. Jetzt Harvard, alles gut. Ne? Null Bock auf Diversität. Genau, ja, ein wunderbarer Artikel von der Süddeutschen Zeitung. Emanzipation ist das die Kategorie. Die neue Regierung in Deutschland sendet das Signal: Schluss mit der Wokeness-Spuk. Wieso nur sind wir am wichtigsten Ziel einer inklusiven Gesellschaft die Unterstützer verloren gegangen? Beim wichtigen Ziel, ja. Ja, wir wollen ja nur eine inklusive Gesellschaft, ne? Und das ist auch das Tenor von dem ganzen Kram, ja. Das wird alles wieder so hingedreht. Und dann, oh, Kulturkürzungen durch Wolfram, Weimar, dem neuen Kulturstaatsminister. Das ist natürlich ganz böse. Und Emanzipationsbewegung, wovon emanzipieren die sich eigentlich? Vom gesunden Menschenverstand. Ja. Als gäbe es nichts Gefährlicheres als Aktivistinnen, die sich für eine inklusive Gesellschaft engagieren. Inklusive Gesellschaft. Darum geht's nicht. Das ist immer die Frage, wo kommt das Geld her und wäre das nicht irgendwo anders besser angelegt? Sie stilisieren alle Minderheitsbewegungen zu einem monolithischen Feindbild. Ja, stimmt. Dabei ist doch die Mehrheit das monolithische Feindbild, dem sie für alles die Schuld geben. Zum Beispiel für den Aufstieg der AfD. Das ist ja ganz schlimm. Wie kommen die nur darauf? Ja, und das haben natürlich diese bösen Konservativen und Liberalen wieder gemacht. Genau, die Sozialdemokraten sind schuldlos. Ja, wir wollen, dass in Deutschland jeder und jede, unabhängig von Klasse, Geschlecht, Herkunft, Glauben und sexueller Orientierung aktiv teilhaben kann an den demokratischen, sozialen und wirtschaftlichen Prozessen. Aber nicht unabhängig von seiner Meinung, ne? In der Freiheit überhaupt nicht gegeben ist, weil er dann wieder dahin guckt und sagt, uns gefallen aber die Zahlen nicht und es gefällt uns nicht, was hinten rauskommt. Und deswegen müssen wir jetzt alles ändern und Kommunismus einführen. Nun könnte ich über deren Dummheit, Kurzsichtigkeit, Egoismus schimpfen, aber das hieße, dass ich mich für schlauer, weitsichtiger und selbstlos halte. Das tue ich aber nicht. Ja, glatt gelogen. Ja, hallo. Also denke ich darüber nach, wieso wir es nicht geschafft haben, mehr Unterstützer zu gewinnen. Und stattdessen sogar einzige Unterstützer auf dem Weg verloren. Ja, weil immer mehr Leute merken, was da wirklich passiert. Dass euer Befreien halt eben Befreien ist und nicht Freiheit. Und das Gegenteil von Freiheit. Und dass euer Antirassismus rassistischer ist oder genauso rassistisch wie die rassistischen Rassismen. Dass man da auch nur irgendwie sagt, ja, aber die müssen schon alle für sich bleiben hier. Also die Dunklen, die brauchen schon einen Safer Space oder irgendwelche Weißen. Na, Kirchentag und so. Einige Erklärungsansätze existieren bereits. Menschen geben ungern ab. Der Kampf um Diversität schien schnell ein Kampf um Posten und Ressourcen zu sein. Ja, sowas aber auch. Ja, und dann kommen wir natürlich wieder über die Leute, die damit nicht klarkommen. Das, was ich vorhin schon meinte, die nicht am Tisch sitzen und kein Stück vom Kuchen haben und so. Und die meint dann irgendwie so, können wir nicht das Rezept vom Kuchen ändern? Ja, aber nicht den Kuchen größer machen, ne? Weil das geht ja nicht. Ist ja nur ein Nullsummenspiel. Wenn man den Kuchen auch größer machen könnte, dann habt ihr ja wieder Unrecht. Und wenn die Leute dann satt sind oder sagen, ich vertrage vielleicht gar keinen Kuchen, ich will lieber was anderes essen, gefällt euch ja auch wieder nicht. Das ist ja wieder nicht kollektiv, sondern es wird der Kuchen gegessen, der auf den Tisch kommt. der Rezeptur, die wir uns ausdenken, der guten Rezeptur. Also, um beim Beispiel zu bleiben, die Hochsch- und Forschungspolitik. Uns fehlt der Entwurf für ein Kaffeekränzchen, an dem sich alle eingeladen fühlen. Ihr sollt Forschung machen und keine Kaffeekränzchen abhalten. Forschung, ja, okay. Ja, ihr sollt den Leuten aber helfen, die Welt besser zu verstehen und keine Kaffeekränzchen über eure Identität abhalten. Ja, wenn man alles mit Kuchen vergleicht, ne? Ist der Kaffeekränzchen natürlich nah. Von wir zu sprechen, ist bei der Vielzahl und Heterogenität der Emanzipationsbewegung unmöglich. Ja, ja. Aber die sollen das unter sich schön immer alle so machen, ne? Dennoch versuche ich in der Rolle der Beobachterin ein paar Tendenzen auszumachen. Ja, Beobachterin, die überhaupt nichts damit zu tun hat, ne? Wofür soll das denn gut sein, da irgendwas auszumachen? Das hilft ein bisschen. Deutschland ist deutlich offener geworden. So offen, dass das Gehirn rausfällt. In den vergangenen 10 Jahren. Aber das ist längst nicht genug. Genug ist nie, das kennt man ja was schon. Was ich sehe mit dem Fernglas aus Österreich, ja. Genau, jemand hat mal den Niederländer, jetzt kommt den Österreicher. Wir haben einiges erreicht. Menschen mit Migrationsbiografie, Ostdeutsche, Schwarze, Queere, Beeinträchtigte sind alle sichtbarer geworden. Zum Mosaik, das die deutsche Vergangenheit und Gegenwart abbildet, sind viele neue Sternchen oder Steinchen hinzugekommen. Das ist der sogenannten Gastarbeitergeneration zum Beispiel. Oder das sind Non-Binärer, die sich nicht länger in eine Geschlechterrolle pressen lassen wollen. Ja, und deswegen brauchen wir Politkommissare, die das alles durchsetzen. Und dann zeig doch mal, wo das da was gebracht hat, deine Scheiße. Weil ich sehe nämlich immer nur, genau, wie nämlich in 90er Jahren und so und frühen Nullerjahren sich das alles ziemlich gewandelt hat. Also gerade was so Anerkennung von homosexuellen, schwulen Männern übrigens angeht. Weil mit den letzten Mal sowieso keiner ein Problem gehabt. Das ist eh eine verschwindend kleine Gruppe. Und dass ihr das alles mit dem Arsch wieder einreißt mit eurer queeren Scheiße und eurer Beliebigkeit. Und eurem, wir sind aber was Besonderes und eigentlich sind wir auch was Besseres. Das sehe ich, wenn ich mir euren Scheißdreck angucke. Wir haben einiges erreicht, aber längst nicht genug. Der war Jahrhunderte erlernte Rassismus, den wir einfach mal voraussetzen. Das ist wieder so dieses Ding, ja. Aber es ist doch gut, wenn unterschiedliche Leute unterschiedlich sind. Und es haben sich Ansichten von Leuten geändert, ja. Und dann, ne, ich sage irgendwie 3 Dinge, die objektiv wahr sind, und dann kleister ich wieder meine Scheiße da rein, so als wäre das auch die reine Wahrheit. Das kennen wir ja auch, dieses Mittel. Das ist ja schon die Anita Sarkeesian-Taktik. Videospiele sind wichtig und viele Leute spielen gerne Videospiele. Und das ist sexistisch und bla bla bla und tralala. Ne? Genau diese Scheiße. Ja, Videospiele willkommen im Mainstream, ha? Ach man. Anstuhl und Klassenzimmer, Personalbüros. Dennoch, wir haben das Bild des Landes verändert und das Bewusstsein geschaffen für strukturelle Diskriminierung. Dass niemand mehr so leicht abschütteln kann. Das verdanken wir lauten, fordernden und hartnäckigen Aktivistinnen und Multiplikatoren, aber nicht der Realität oder Abbilden der Realität. Oder dem Besinnen auf Gemeinsamkeiten oder so. Nee, nee, nee. Das haben wir natürlich alles dem Kulturkampf, dem Guten zu verdanken. Den man doch jetzt nicht einstellen kann. Ifui. Doch während einige von uns vom Boden zum Tisch aufgestiegen sind, hat eine wachsende Zahl an Menschen das Gefühl, am Boden zurückzubleiben. Die Ursachen dafür liegen nicht originär bei uns, zumindest nicht nur. Dass sich etwa die Bevölkerung ostdeutscher Landstriche abgehängt fühlt, weil sie schlecht an die Ballungszentren angebunden ist. Kaum Zugang zu Ärzten und Jobs. Ja, deswegen brauchen die DEI-Bullshit, ja, ganz bestimmt. Das wird die Ärzte dahin locken. Das ist das Versäumnis regierender Parteien, ja, weil wir ja nur ein Machtproblem haben in Deutschland. Sonst weiter gar nichts. Es gibt ja nur Machtprobleme, man muss ja nur entscheiden. Mehr müssen wir ja gar nicht. Alles andere ist ja prima. Ist einfach nur entscheiden. Rechte Kulturkämpfer, ne, das sind die Kulturkämpfer, das sind die Bösen. Das bitte nicht machen, bitte keine rechten Kulturkämpfe, ja. Habt ihr verstanden? hatten es jedoch zu leicht, endlich am Tisch sitzend und mitspielend den schwarzen Peter dafür unterzujubeln. Ja, also mit anderen Worten, wir haben was zu sagen. Bei uns kommt nur Stuss bei raus und jetzt weist ihr darauf hin, dass wir nur Stuss verzapfen und das ist ja auch wieder falsch, weil wir haben es doch jetzt endlich geschafft, mal am Tisch zu sitzen. Also fahrt doch bitte fort mit unserem Stuss. Hinzu kommt eine psychologische Note, die wir euch unterstellen. Die Angst, als privilegiert markierte Menschen etwas falsch zu machen. Auch ich sorge mich, etwas zu sagen, das andere diskriminiert, ohne dass ich mir dessen bewusst bin. Etwas, das offenbart, dass ich mich nicht genug mit Dominanzstrukturen beschäftigt habe. Diese Sorge, schätze ich, rührt nicht ausschließlich daher, dass wir fürchten, andere könnten uns verurteilen. Ja, das fürchten wir, ne? Und das sollten wir auch tun. Verurteilen, verurteilen, verurteilen. Manchmal verurteilen wir uns selbst für die Täterin, die wir uns vermuten, fürchten uns in Wahrheit vor der Richterin in uns selbst. Aber oft, zu oft haben wir uns in öffentlichen Debatten moralisch über andere erhoben und die Dynamik der sozialen Medien hat übrigens, ja, das klingt ja fast nach Selbsterkenntnis, aber ja nur insofern, dass es dann heißt, ja, wir haben vielleicht verstanden, wir haben eventuell über die Stränge, aber bitte schon weiter wie bisher und am besten noch mehr davon, weil es führt ja seinen Zweck. Wir haben einiges erreicht und vieles davon lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Für die Zukunft allerdings brauchen wir eine Fehlerkultur, mehr Wohlwollen untereinander und Zusammenhalt, eine neue Vision von Offenheit und Zugehörigkeit. Ja, und das schaffen wir dann wahrscheinlich wieder, indem wir das Gegenteil davon machen, weil die Widersprüche sind ja die wirkliche Wahrheit. Ne? Das ja, immer Angst, mal was Rassistisches zu sagen oder so ein Eiertanz, ne? Im Alltag, das braucht doch kein Mensch. Und das ist ja, eine Stunde und 19 Minuten. Jordan B. Peterson spricht über Akademia, also über die akademischen Zirkel, in denen er ja selber auch drin war. Er liest hier aus einem New York Times Artikel vor, wo es natürlich auch um Harvard und die Trump-Geschichte geht. Und Jordan Peterson war ja selber schon Professor in Harvard und auch an dieser McGill-Universität in Kanada, die wohl auch ziemlich renommiert sein soll, von der ihr auch redet. Und also, das ist hier also wirklich eine Ansicht von innen, die das in den letzten Jahrzehnten, als dieser ganze Bullshit da immer weiter vorangeschritten ist, halt mitbekommen hat und in dieser Institution halt selber drin war. Und das ist eigentlich hier wirklich relevant, wenn man mal davon redet, dass irgendwelche Experten sich äußern zu einem Thema, müsste man eigentlich hier einen O-Ton rausnehmen. Und kann ich nur empfehlen, ist natürlich auf Englisch. Und hier in diesem Ausschnitt, den ich euch nochmal kurz zeigen will, geht es um die mehreren DEI-Beauftragten, die sie hatten. What, in the top 5% if you're a great university? Then you don't take them. Because if you do, they hire people who are even worse, and then you're screwed. Really, then your institution collapses. And that happens very quickly. How many places are there in the world with great university and professional institutions? Okay? How many do you think? There are 24 free Western democracies in the world out of 200 countries. So that's how rare it is. And it took hundreds of years to build those institutions, and they can be destroyed at a moment's notice, and that's what's happened. So McGill, in an interview with CBC, remember this is from 2017, Dean of Medicine said, David Eidelman said, a number of measures have been put in place to try to recruit more minorities. The university has hired a director specifically charged with improving diversity. There's a new Indigenous health program targeting students from Indigenous communities. McGill, moreover, is trying to improve rural recruitment with its Gatineau campus. Ja, also diese McGill-Universität, ne, hat halt eben ist über ihre eigenen Füße gestolpert, die Leute da reinzuholen, inklusive Indigenous Health Program, was auch immer das bedeutet. Und die hatten halt das Problem, also hier ist ja jetzt schon nicht mehr bei dem New York Times Artikel, sondern hier bei so einem Ding vom Canadian Broadcasting, also quasi der BBC von Kanada. Und die haben halt darauf hingewiesen, dass diese Universität, McGill-Universität, dass die quasi Gefahr gelaufen sind, ihre Zulassung überhaupt zu verlieren, dass sie Leute ausbilden dürfen, die dann hinterher wirklich, also dass wir wirklich überhaupt den Leuten einen Abschluss geben dürfen, mit dem die dann hinterher losgehen und hier in dem Fall geht es um Ärzte, ne? Also Medical School. Da stehen die schon seit mehreren Jahren wohl auf so einer Achtung-Achtung-Liste, wo sie nicht alle Bedingungen eigentlich erfüllen und wo es ihnen also droht, dass sie das verlieren. Und die Antwort von den Leuten darauf war, ja, wir können doch mal mehr Diversität machen mit Indigenous Health Program. Das wird doch bestimmt was bringen. Eidelman said all medical programs struggle with recruiting minorities. It's hard. Why? Because in order to get into medical school, you need to have very high marks. And then he does this. Then he does this. Also die Leute brauchen gute Noten, um Medizin studieren zu dürfen. Ja, wunder, wunder. Und wir haben nicht genug Minderheiten. Ja, sowas aber auch. Das liegt natürlich an der Unterdrückung. Ne? Wir brauchen mehr Diversität. General, it's easier to get really high marks when you come from a privileged background. Yeah, well, you know what? Ja, die Leute kriegen natürlich bessere Noten, wenn sie von aus privilegierten Kreisen stammen. Deswegen sind die Asiaten auch immer die privilegiertesten, nicht wahr? Ja, stimmt. It's not that goddamn easy, you know? And the marks either mean something or they don't. And if marks don't mean anything, then why the hell do we have universities? So this statement from Eidelman, it sums up the pathology of the universities and their craven administrators in a nutshell. It's hard because in order to get into medical school, you need to have very high marks. Well, maybe that's because we want smart doctors, eh? Might, you know, it's a possibility. And in general, it's easier to get really high marks when you come from a privileged background. Yeah, you know, I don't think it's that easy, you son of a bitch. The University Medical School, the oldest in Canada, was put on probation in 2015, a major blow to McGill's reputation. It risked losing its accreditation after an inspection found the undergraduate medical education failed to meet 24 of 132 required standards. Ja, das war, was ich eben schon meinte, also na, seit 10 Jahren stehen die da schon quasi auf der Abschussliste für diese Zulassung. Well, there you go. So that was 2015. So let's go to 2025, shall we? April 25th. For the second time in a row, McGill University's flagship program in medicine, the best medical school in Canada, has been put on probation by Canadian accreditation authorities for another 24 glaring deficiencies. Same as in 2015. Also 10 Jahre weiter immer auf dieselbe Scheiße. You can bet McGill bent itself backwards, hiring all the right lefties to run their bloody diversity programs and didn't make a bit of progress. Why? How about because it's impossible? How about that? Yeah, well, it's not impossible if you're an idiot accreditor and you think you can make things happen in complex institutions by waving your magic fairy wand. And this is the Gazette. Ja, das fand ich sehr schön. Ja, sagst du, ja, die haben nur Linke eingestellt und dann wird der Zauberstab geschwungen und dann wird alles besser. Even as McGill moves to address these shortcomings, it is closing its Social Accountability and Community Engagement Office, which was set up after McGill's medical program was first placed on probation in 2015 to address DEI, diversity, equity, and inclusion. The Gazette has learned. This shows you the state of newspaper journalists as well. Ja, also das war die Antwort. Wir brauchen mehr Diversität. Wir sind hier irgendwie... Wir sind hier die Top-Schule eigentlich, Medizinhochschule in Kanada und wir laufen Gefahr, dass wir es verlieren und dass wir gar nicht mehr Ärzte ausbilden dürfen und dass wir mehr DEI machen. The three individuals who ran that DEI office in the medical faculty, all of whom are members of racialized minorities, are being replaced by a single person who does not come from such a minority background and who will be... Jetzt haben sie das Ding also geschlossen und einen, statt mehreren, noch einen Typen eingestellt, einen weißen Typen. Overseeing diversity initiatives as Vice Dean of Education and Community Engagement. If you don't think that's funny, you've got no sense of humor. It's damn black humor, though. McGill's decision to close its dedicated DEI office occurred right after accreditors wrapped up their interviews and visits to the university in January. Just think about that. McGill was put on notice that unless they advanced their DEI programs, they were going to lose their bloody accreditation. That meant they wouldn't have a medical school. And the consequence of that 10 years later was that they hadn't made a bit of progress, and everything they did failed so utterly cataclysmically on the DEI front that they actually closed their office. You think about what kind of failure that indicates, right, in the face of this absolute impossibility. Ja, jetzt habe ich es auch richtig verstanden. Also das war sogar der Grund, warum sie auf diese Liste gesetzt wurden, weil sie nicht divers genug sind. Ja, mehr spiele ich jetzt auch davon nicht vor, aber ich fand es einfach nur so lustig, wie er das auch darstellt, weil es ist ja auch wirklich so, es ist halt totaler Humbug. Also, dass diese Superschlauen da, wie es geht um Medizin und man lebt da halt in der Traumwelt und will halt die Leute so haben, wie man die halt haben will, und es ist vollkommen egal, ob das dann gute Mediziner sind oder sonst irgendwie was. Und er sagt halt auch, in dem ganzen Ding ist quasi so die Kernthese, dass halt Meritokratie nichts mehr zählt. Und früher halt diese Universitäten auch dafür gut waren, dass man halt wusste, so, wenn ich mir einen hole von der Universität, von der Anständigen, dann weiß ich halt, die haben den auf Herz und Nieren geprüft. Und heutzutage weißt du halt bei solchen Leuten nur noch, dass sie denen irgendwelche hier Gerechtigkeitsnarrative in den Kopf eingeimpft haben und eventuell dann halt gesagt haben, je nachdem, wo die halt herkommen, so, ja, komm hier, du brauchst das ja mehr als andere Leute und deswegen winkt man dich mal durch oder so. Und deswegen ist halt auch der ganze Grund im Endeffekt, warum es diese Universitäten überhaupt gibt, halt damit halt total ad absurdum geführt. Ne? Man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass er ja nicht ganz, also er betreibt ja selber sowas, was er eine Universität nennt, wo natürlich jetzt keine Medizin da unterrichtet wird, sondern nur hier so, ja, irgendwelche Geisteswissenschaften hier, soweit ich es verstanden habe. Also ganz, also er hat ja selber natürlich auch was davon, das halt natürlich auch wie ein Irrenhaus da darzustellen, die Geschichte, aber das ist jetzt mit dem Medical School Beispiel hier. Nun, die Universität ist schon breit aufgestellt, die hat Musikwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Medizin, ist Geisteswissenschaften, so, ja. BWL, aber Fokus auf Medizin, Zahnmedizin, Erziehungswissenschaften und Religionswissenschaften. Ja. Das ist eigentlich der Fokus von denen. Von wem jetzt? Ja. Peterson oder wie? Nee, die McGill. Ja, ich wollte gerade sagen, ich rede ja von seiner eigenen Geschichte. Achso, sorry, ja, habe ich falsch verstanden. Ja, bei ihm geht es ja nur um irgendwelche westlichen Sachen, die man da irgendwie lernt, die man anders nicht mehr lernt. Ja, er kennt sich ja mit dem Psychologie-Department aus, ne? Ja, war der nicht auch selber in der McGill? Ja, eben. Ja. Deswegen sage ich ja, das ist halt die Sachen, die er halt sagt, die haben auf jeden Fall Hand und Fuß. Ja, und auch das hier ist so ein bisschen, na, unsere neue Regierung hier, der Zentralrat der Muslime, beschwert sich und sagt, kritisiert die islamfeindliche Personalentscheidung, wie er hier schreibt, als integrationspolitischen Rückschritt. Köln, mit der Vorstellung des künftigen Kabinetts unter CDU-Führung, setzt die designierte Bundesregierung ein deutliches Zeichen, leider in die falsche Richtung, sagt der Zentralrat der Muslime. Statt Brücken zu bauen, werden Gräben vertieft. Zerfallen einzelne Berufungen durch fachliche Eignung und sachpolitische Erfahrung positiv aus. Oh Gott. Doch andere lassen klar erkennen, dass gesellschaftliche Zusammenhalt und gleichberechtigte Teilhabe, naja, haben wir wieder die Teilhabe, für Teile dieser Regierung keine politische Priorität haben. Besonders irritierend ist die Ernennung des CDU-Abgeordneten Christoph de Vries zum parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Die Vries ist nicht für integrative Politik bekannt, sondern für öffentlich dokumentierte Aussagen, die Ausdruck antimuslimischem Rassismus sind und bereits vom unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit als unabhängig, hallo, als problematisch eingestuft wurden. Naja, also ich meine, wenn das vom unabhängigen Expertenkreis und dann noch mit dem wissenschaftlichen Begriff problematisch versehen, dann weiß ich auch nicht. Also ich bin überzeugt. Wer Menschen in Anführungsstrichen Integrationsskalen nach Herkunfts- und Hautfarbe einsortiert, sollte keinen Einfluss auf die Migrations- und Sicherheitspolitik des Landes erhalten. Zitat: Ein Politiker mit diesem Profil im Bundesinnenministerium zu holen, ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich für eine offene und demokratische Gesellschaft einsetzen, unabhängig von Herkunft und Religion. da seid ihr, ne, also da macht ihr keinen Unterschied, ne, mit Herkunft und Religion, Zentralrat der Muslime. Da sollte man definitiv keinen Unterschied machen, wenn es nur euch geht, ne? Ja, mindestens ebenso schwer wiegt die Tatsache, dass führende Unionspolitiker wie Alexander Dobrindt weiterhin unwidersprochen Aussagen wie der Islam gehört nicht in welcher Form, der Islam gehört egal in welcher Form nicht zu Deutschland. Solche Formulierungen sind mehr als bloße Meinungen. Sie haben Wirkung. Die Worte führen zu Taten. Sie schüren Misstrauen, befeuern Vorurteile und verschieben die gesellschaftliche Mitte nach rechts. Das ist keine Personalie, die ein politisches Bekenntnis gegen Pluralität, gegen Teilhabe, gegen Verfassungspatriotismus, sagte der Vorsitzende. Wir erleben es nicht unbeabsichtigt. Es ist Ausdruck einer bewussten politischen Linie. Das ZMD fordert die Parteiführung von CDU und CSU auf, sich unmissverständlich von antimuslimischem Rassismus und anderen ausgrenzenden politischen Haltungen zu distanzieren. Eine demokratische Regierung kann nur glaubwürdig sein, wenn sie für alle Menschen im Land Verantwortung übernimmt. Eine Verantwortung übernehmen, wissen wir ja alle, was damit gemeint ist. Nicht nur für Menschen oder für Politiker, nicht nur für die Mehrheit oder für parteipolitisch passende Zielgruppen. Naja, das würdet ihr nie tun. Euch nur auf passende Zielgruppen beschränken. Zentralrat der Muslime. Muslimen und Muslime in Deutschland gestalten dieses Land mit in Wirtschaft. Das ist das Erste, was euch einfällt, ja. Im Ehrenamt. In der Bildung. In der Wirtschaft. Ganz bestimmt. Wer sie systematisch übergeht oder ausgrenzen will, handelt weder pragmatisch noch zukunftsorientiert. Die kann man gar nicht ausgrenzen aus der aus der Wirtschaft kann man die gar nicht ausgrenzen, wenn die Leute selber wenn du ein Geschäft gründen willst, dann sagt keiner, welche Religion haben sie denn? Sagt da niemand. Du musst nicht mal ein deutscher Staatsbürger sein. Du kannst aus Holland rüberkommen und kannst auch hier eine Firma gründen. Du musst halt nur eine ladungsfähige Adresse hier haben. Also rechtlich gesehen wird das nicht gemacht. Aber ich meine, hier wurde ja, der Islam würde nicht zu Deutschland gehören und von einer Integrationsskala geredet. Das fand ich ganz interessant. Das war mir jetzt gar nicht so geläufig, was mit dieser Integrationsskala gemeint war. Da habe ich mal geguckt und da habe ich was bei Korrektiv gefunden. Ja. Er hat ein Video in sozialen Netzwerken gepostet, von einer Podiumsdiskussion, wo er Menschen mit Migrationsgeschichte entlang einer Integrationsskala hierarchisiert. Ganz oben seien die Deutschen aus Russland, sie kämen den Bio-Deutschen am nächsten. Folgen würden asiatische Gruppen, diese seien fleißig und bildungsaffin. Ganz unten auf der Integrationsskala seien türkische und arabische Migranten. Das seien Zitate, die an eine rechtsvölkische Ideologie von Rechtsextremisten wie Selna, Kubitschek und so erinnern. Ja, wenn man sich anschaut. Das kannte ich vorher nicht. Ist ja Integrationsskala. Was okay. Man da vorfindet, ne? Weil das sind ja im Endeffekt sind das ja die Realitäten. Also, sorry. Und vielleicht hilft ja, das ist auch. Schon, ist schon ein bisschen, man muss es jetzt nicht so an so einer Skala machen. Das finde ich jetzt so ein bisschen zu technisch betrachtet. So würde ich ja, jetzt das sagen so die machen, ja jetzt hier, dass es eine Skala ist. Oder haben ist, die das ist, jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht irgendwie Blut- und Boden-Ideologie, würde ich mal behaupten, oder? Ja, und ich habe da eine gute Idee, was da vielleicht helfen könnte. Nämlich eventuell, dass man, also mir wäre jetzt kein Zentralrat der Asiaten in Deutschland bekannt, der sich ständig irgendwie, also es gibt ein paar einzelne Aktivisten, die darum nerven, das ist auf jeden Fall, ja. Aber mir ist da nichts bekannt. Und auch alle asiatischstämmigen Menschen, die mir so begegnet sind, und das waren jetzt auch nicht wenige, mir ist da jetzt auch nicht bekannt, dass die irgendwie von früh bis spät darauf hinweisen würden, dass sie ja was anderes sind und hier irgendwelche Sonderrechte irgendwie einfordern oder irgendwas. Wäre mir nicht bekannt. Vielleicht ist, also ich vielleicht find, ist wenn das ja hilfreich, Zentralrat der Muslime. Denk mal drüber wenn nach. Wenn ich das finde, so finde ich nur den Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment und Diversity e.V. Also einen Zentralrat der Asiaten gibt es anscheinend nicht. Ja. Ja, hier gibt es nochmal einen Artikel von der Welt über Kindergärten, Kitas, die komischerweise... Das ist gerade etwas leise, glaube ich. Sorry. Die Kitas, die komischerweise da ein bisschen... Ich habe die Rauschunterdrückung angemacht, vielleicht lasse ich das raus. Die Kitas, die komischerweise da besonders gefragt sind, wo also besonders rar sind, wo viele Kinder sind. Und da wird jetzt befürchtet, dass sich muslimische Verbände und so weiter drauf stürzen könnten. Und die wenig integrierend oder integrativ bauen und eben auch eher religiös dann das Ganze einnehmen. Das ist was so eine Befürchtung. Und ja, dass der Staat möchte dann dagegen arbeiten, sollte er vielleicht tun. Mal raussuchen, ob es da eine Conclusion gab. Aber das ist erstmal die Befürchtung. Ja, und könnte ich mir vorstellen, ne, dass das passiert, wenn sie das irgendwie privatisieren sozusagen. Ja, also im Endeffekt sagt man ja hier, es ist im Endeffekt eine Vollkatastrophe sozusagen. Also das. Ja, ob die Kita-Träger die Versorgungslücken beheben können, ist bislang zweifelhaft. Genau, deswegen können die auch da reinstoßen sozusagen eventuell. Mhm. Ja, also eigentlich ist es ja nur die einfache Rechnung, diese Leute sind dann halt irgendwann in der Mehrheit. Auch das, da ja. Findet dann nichts mehr statt, nichts anderes. Weil unsere, ach ja, Zusammenhalt, Zusammenleben, Teilen, bla bla bla, tralala, alle sollen Teilhabe und so. Da kommt dann der dicke, fette Mittelfinger kommt dann raus. Wenn diese Leute in der Position sind, sich das erlauben zu können. Da wird nichts mehr sein mit irgendwelchem jeder wie er will oder so. Das ist ja einfach nur eine Masche. Mehr ist es ja nicht. Wer baut Kitas in Migrantenvierteln? Forscher regen an den Brennpunktvierteln, dort bald heikle Moscheeverbände ihre Chance wittern. Ja, genau. Captain Obvious. So ist es natürlich. Das kann man alles komplett vergessen. Also, das wird ein schöner Spaß. Ja, die sind ja jetzt schon von Kirchen häufig getragen, diese Kitas und so, diese Einrichtungen. Ja. Ja, genau, was ich auch immer meine. Diese ganzen Sonderrechte, die werden für die anderen auch alle gelten, wenn die genug Leute zusammen haben. Ja. Da kann er was sagen können, weil wird man sich einfach auf Gleichbehandlung berufen und das auch zurecht. Und dann viel Spaß. Ja, da sind die Behörden ja sogar verpflichtet, auf die mitgliedsstärksten Verbände zuzugehen. Ja. Können sich die ja dann nicht mehr aussuchen. So, das hatten wir ja auch schon öfters als Thema. Ja, ist natürlich widersprüchlich und können die gar nicht. Kann man in seiner Kita gar nicht vermitteln, beide Religionen gleichzeitig. Ist irgendwie Quatsch, ne? Mhm. Wäre schon schöner, wenn die Kinder davon unbehelligt blieben, aber es ist ja nicht zu erwarten, scheinbar. Ja, absolut nicht. Aber das ist ja auch wieder so ein Ding. Unser Staat, der schickt sich ja gerade dazu an, halt stellvertretend den Kindern eine religiöse Ausbildung da ja den zu bringen. Der fördert das ja aktiv. Weil das ist ja gerade dieser Spaß, den wir haben, dass man irgendwie meint, das wäre so eine super tolle Idee, dass wir diese ganze Religiosität an den Ecken und Enden fördern und uns da nicht raushalten vom Staat her. Vereinzelt ist bereits dem vom türkischen Staat geprägten Moscheeverband DİTİB gelungen, lokale Kita-Träger zu fördern, die offiziell unabhängig sind, aber von der DİTİB finanziert werden. Ja. Ja, Unabhängigkeit ist ja immer gut. Tja. Ja, hier haben wir Innuendo Studios. Ich weiß nicht, ob das vielen wird es wahrscheinlich nicht sagen. Das ist ein englischer YouTuber, der vor allen Dingen zur GEMA-Gates halt ganz schreckliche Videos gemacht hat. Also von diesem SJW-Standpunkten, alles, was da an Kritik irgendwie war, weil jeder Kritik einfach als Besitzstandswahrung und so abgetan hat. Also es hätte hier eigentlich auch nach diesem süddeutschen Ding kommen können. Weil das war jetzt quasi auch so die Argumentation von dem Typen halt. Und was ja auch wichtig und witzig war, dass ständig irgendwie auch in Deutschland halt irgendwelche Superschlauen, die an der Uni irgendwie hocken, dann so Videos von dem irgendwie rausgetwittert haben und irgendwie meinten, sie sitzen gerade an irgendwelchen Arbeiten für die Schule und informieren sich da bei diesem Kanal, ne, wo man dann wieder so merkt, was für Bullshit da halt reingerieben wird in unsere akademischen Institutionen dann halt, wo die dann Wissenschaft mit betreiben, mit so Strohmann-Argumenten von so einem Willi hier, der hier irgendwie in seiner Butze hockt und irgendwelche Videos produziert. Und dieses Video hier, da geht es jetzt darum, dass er halt irgendwie Schulden hat, 100.000 Euro oder 80.000 Euro Schulden oder so. Oder Dollar wahrscheinlich dann eher. Ach jo. Und jetzt mit dem Video machen erstmal aufhören muss. Und ja, Wunder, oh Wunder. Und das wäre in Deutschland, wenn der das in Deutschland machen würde, wäre er wahrscheinlich schon lange bei Funk oder so. Unter Vertrag mit der Scheiße. Oder hätte irgendwelche Bildungsaufträge von der BPB oder so. Also von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ja, das kann schon sein, ja. Wir lassen ja keinen fallen. Und hier der Damien Karl Liesel, der hat hier nochmal in so einem Thread so ein bisschen zusammengetragen, halt die Argumente aus den Nivenio Studios Videos und warum die halt Quatsch sind. Also das ist ein ganzer Thread hier, das ist natürlich nur wieder ein Ding. Also wenn das jemand nochmal interessiert, der das nicht mitbekommen hat oder so, das nochmal mehr ausgeführt haben will, der wird hier auf jeden Fall fündig. Und scheinbar hat er auch sein Geld da, sein 80.000 schon irgendwie zusammengebettelt bei Leuten. Da gibt es ja genug, die das irgendwie gut und richtig finden. Aber naja, wenn sie es ihm freiwillig geben, wie gesagt, in Deutschland, da wäre er wahrscheinlich schon lange irgendwo unter Vertrag. Und hier haben wir nochmal einen Böhmermann. Er sagt, der peinliche Faschobückling Marco Rubio, das ist doch hier, das ist doch ganz klar Latino-Feindlichkeit, oder? Ja. Wenn man den nicht gut findet, den Marco Rubio. Soll man bitte aufhören, so jämmerlich rumzuwinseln und sich zum Beispiel lieber um Ordnung in seiner Signalgruppe oder ähnliches kümmern, als sich in funktionierende demokratische Rechtsstaaten einzumischen? Damit ist scheinbar Deutschland gemeint. Das soll wahrscheinlich ein Ditz sein oder so. Kann ich aber nicht drüber lachen, weil ich in Deutschland wohne. Aber war wahrscheinlich auch nicht als Witz gemeint. Naja, ja. Ja, Ordnung der Signalgruppe. Ne? Das ist so Leuten wie dir natürlich ganz besonders wichtig, weil in irgendwelchen Gruppen rumhängen und gegen irgendwelche Leute agitieren, das machst du ja garantiert auch mit. Also von daher, nur du darfst nicht den jeden bombardieren. Das ist der Unterschied, aber auch der einzige. Alter Schwede. Also irgendwie ist das komisch sprachlich. Ja, von ihm finde ich jetzt irgendwie, er sagt jämmerlich rumwinseln, also lieber um Ordnung kümmern und dann also sich in funktionierende Demokratie, als sich in funktionierende, das ist doch irgendwie dreifach gemixt, so ein Blödsinn, ey. Was für ein Opfer, der Böhmermann. Ja, da ging es natürlich darum, dass der Rubio sich zur AfD geäußert hatte. Ja, das war ja, glaube ich, dieses Ding, war ja so ein bisschen Verwirrung irgendwie. Also das Zitat, was eigentlich vom Rubio war, war in diesem einen Artikel, den Mammon eingereicht hatte, wurde das dem Vance zugeschrieben, weswegen ich das nicht gefunden hatte, sondern nur ein anderes, wo das aber zitiert wurde und irgendwie ja, schräg und kreuz und quer. Die hatten sich ja beide irgendwie dazu geäußert und ja, vom Rubio war das mit dem Verweis auf Demokratie ist kaputt und so. Und dann sagt natürlich der Jan Böhmermann, selber doof. Ja, genau, so ist das Niveau. Der Böhmermann wird immer mehr wie Stay. Comedy. Alles Comedy, ja, alles Comedy. Und hier, keine Ahnung, ob das jetzt Comedy war, aber ja, der Kanye West hat ja ein neues Album rausgebracht, wo verschiedene edgy Lieder drauf sind. Es hat da vor ein paar Tagen ein Musikvideo veröffentlicht zu einem von den Liedern, dessen Titel ich jetzt hier nicht sage, aber das könnt ihr ja hier lesen, was da steht. Und ja, es ist halt wirklich so edgy, dass man nicht mehr weiß, ist es jetzt wirklich geniale Kunst oder ist es einfach nur noch total daneben? Ne, man sieht halt afrikanische aussehende Leute. Das konnte die Claudia Roth ja auch nicht unterscheiden. Anhaben, ne? Und die singen dann halt sagen das N-Wort und dann sagen sie eine Nazi-Parole so und das so im Refrain und es geht eigentlich darum, dass er sich missverstanden fühlt und alle ihn als Nazi bezeichnen im Text, aber es ist nicht so ganz klar, ob er es jetzt trotzdem irgendwie als Satire und als kritisch ansieht oder ob er das jetzt selber propagiert, also es ist ein ganz schönes Durcheinander, aber auf jeden Fall, ja, das ist mal puh. Also da muss ich auch zweimal hingucken, ja, ob das echt ist oder nicht. Doppeldenk und in dem Widerspruch steckt die Wahrheit. Wahrscheinlich, ja. Ja, ohne Witz. Das war wahrscheinlich das wirklich. Aber gut, der Typ ist wahrscheinlich einfach geisteskrank, ja. Wer weiß. Ja. Er untersucht die Beziehung zwischen moralischem Outrage und Social Media. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal für Number of Beast. So, nochmal Cooldown. So. Eine kleine Studie, Moral Outrage und Social Media Activism. Ja, online wird ja für verschiedene politische und auch persönliche Sachen wird ja geworben und es mit Schaum vor Mund wird halt quasi die Moral in einer Monstranz vor sich hergetragen und dabei wird natürlich auch für gewisse Ziele Geld gesammelt. Und hier gab es halt einen Zusammenhang. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da sieht man auch in der Grafik, da ist das meiste drin. Je nachdem, mit welchem Tonfall man gewisse aktivistische Messages rübergebracht hat, also nur diese vier Dinger, die man oben sieht, dementsprechend gibt es einen Unterschied. Und wenn man wirklich mit Schaum vor dem Mund Moral Outrage mäßig sich einfach nur über den Gegner ereifert, dann nimmt man tatsächlich weniger Geld ein für Spenden und sowas, als wenn man mit anderen Strategien rangeht. Und Moment, jetzt muss ich natürlich mal wieder gucken, wo ich es habe. Naja, auf jeden Fall, man hat Moral Outrage und da sieht man, da werden am wenigsten Spenden gesammelt, dann Agency, also dass man die Leute empowern will und sie auf ihre Rechte hinweist. Mit Group Identity kommt man auch ein bisschen weiter und mit Pro-Socially, also mit Höflichkeit, Freundlichkeit, Happiness, positiven Messages schafft man es am meisten, die Leute zu mobilisieren. Gemessen wurde das anhand von verschiedenen Social-Media-Online-Auftritten und Fundraisern, die halt da dran angeschlossen worden sind. Und da wurde halt relativ eindeutige Korrelation gesehen, wie man sieht. Zwar die Moral Outrage, die hat eine höhere Reichweite, also mehr Leute sehen die Message. Ne? Also wenn es nur darum geht, eine Message zu propagieren, dann ist sich aufregen mit dem Schaum vom Mund sehr gut. Aber wenn man wirklich Geld einsammeln will für gute Zwecke, dann ist es unterdurchschnittlich. Ja, und wie man sieht, die freundlichen und höflichen Sachen haben vielleicht weniger Reichweite, aber unterm Strich ziehen sie mehr Geld an. Ja, eine interessante Sache. Und wie gesagt, wenn man nur Aufmerksamkeit will, aufregen. Klappt. Ne? Drugs, Sex und Rock'n'Roll und Schaum vor Mund. Ja, hier geht es nochmal um diese Monitor-Sache. Wie war das? Irgendwie Land in Angst oder so? Nochmal irgendwie der Titel davon. Und verschiedene... Volk in Angst, glaube ich, was. Volk in Angst kann auch sein, ja. Staatsvolk. Ich denke, kein Volk eigentlich, ne? Völker wahrscheinlich in Angst dann. Völkerverängstigung. Und hier sind also, wenn diverse Politiker von CDU und FDP kommen hier zu Wort, die also dem Ding auch linke Propaganda vorwerfen und einseitige Sache. Und dann haben sie hier nochmal angefragt beim Monitor und... die reden sich dann irgendwie raus mit, dass man wohl von irgendeiner Polizeistelle gerne was wissen wollte, aber die sich nicht rechtzeitig gemeldet haben und deswegen konnte man leider andere Ansichten da nicht mit unterbringen in der Sache. Und deswegen war das wohl leider also keine Realität sozusagen, keine Sachen, was die selber sagen, sondern halt nur dann die Einordnung von wegen, es wäre alles irgendwie Panik und andere Dinge sind ja auch irgendwie falsch und so. Übertrieben und genau. Es gibt ganz zusammen. Ja, man hätte da ja monatelang nachgefragt und die hätten sich halt nicht gemeldet. Und es ging auch, glaube ich, um den Dortmunder Bahnhof, glaube ich. Genau, den Dortmunder Bahnhof. Da wollten sie irgendwie gerne mit der Polizei auch irgendwie reden und mit denen irgendwie rumfahren oder so und schauen, was sie tun. Und ja, haben die leider sich nicht rechtzeitig gemeldet und deswegen konnte man das leider nicht mit aufnehmen in die Reportage. Der statistisch gefährlichste Bahnhof. So ein Schade, so schade, aber ich dachte, das wäre Hannover, aber gut. Vielleicht ist es auch dort noch. Ja, haha. Wir haben eine kleine Befragung von der ARD. Öffentlich-rechtliche Rundfunk in den Nachrichtenrepertoires der Bevölkerung. Nachrichtenrepertoires, was ist das denn? Da wurden im Endeffekt vier lustige Gruppen gebildet. Leute, die viele Nachrichtenquellen benutzen, Leute, die wenige Nachrichtenquellen benutzen und da nochmal die Untergruppierung benutzen, die öffentlich-rechtliche Quellen oder keine öffentlich-rechtliche Quellen. Und da hat es einfach interessant, ne, wenn man ab Seite 4 fangen die Schaubilder an, da sieht man einfach einen Trend. Generell gibt es weniger Leute, die viele unterschiedliche Nachrichtenquellen benutzen über die Zeit, als nur sich aus wenigen Quellen zu informieren. Und die Anzahl von Leuten, die Quellen ohne öffentlich-rechtliche benutzen, aber viele Quellen, steigt gegenüber, ne, die viele Quellen benutzen und öffentlich-rechtliche, die fällt. Ne? Also generell die Gruppe öffentlich-rechtlicher Medienkonsum sinkt. Und dann gab es noch die Erkenntnis, Leute, die öffentlich-rechtliche Medien konsumieren, haben ein höheres Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien, was natürlich irgendwie natürlich verblüffend ist. Ja, aber das sind nur die Erkenntnissen. Es gibt auch Korrelationen, wie hoch hat man überhaupt ein Interesse an Nachrichten, wie viele Nachrichtenquellen man benutzt, ist ja klar. Und generell ist halt der Trend, alle Trends sind rückläufig. Der einzige Trend, der steigt, ist, Leute benutzen mehrere Quellen ohne das Öffentlich-Rechtliche, um sich zu informieren. Und das war einfach nur ein Monitor, den ich ganz interessant mal fand als einen Zwischenruf. Ja. Nachrichtenrepertoire der Bevölkerung. Ja, ich kann dazu, je mehr Quellen, desto besser, würde ich sagen. Ne? Also wenn ich mir ein Thema angucke, dann gucke ich mir nicht eine Quelle an, sondern ich gucke mir verschiedene Quellen an. Je unterschiedlicher sie sind, desto besser, um für mich herauszufinden, okay, wie sieht denn der Kontext aus und so. Das ist wichtig. Und hier haben wir einen kleinen Kontext. EU ist vom letzten Jahr ein Artikel. EU droht ab 2025 einen Kaffeemangel. Hallo, wir sind in 2025. Ich weiß ja nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber ja, ihr wisst bestimmt, worauf ich anspiele. Kakao ist schon teurer geworden. Alle, die der guten braunen Flüssigkeit so zugeneigt sind wie ich, werden es wohl bemerkt haben, dass die Preise schon angestiegen sind. Jetzt zumindest die Großhandelspreise, die großen Handelsmarken auf jeden Fall. Aber das Ganze hat halt wirklich einen Hintergrund, ab 2025 hat das angefangen und im letzten Jahr hat man schon gewarnt, okay, es kann nicht so ganz funktionieren, weil ab Dezember 2024 muss eine Sorgfaltspflichtenerklärung im EU-Informationssystem hinterlegt sein, damit die kaffeeanbauenden Leute halt im Endeffekt das importieren dürfen in die Europäische Union. Allerdings gibt es die dafür notwendigen technischen Spezifikationen erst ab Mai, also ab jetzt. Ja, das heißt, wir hatten seit Anfang des Jahres das Problem, dass sehr viele Kaffeemengen, die nicht schon vorher genehmigt wurden, gar nicht importiert werden durften, weil halt die meisten Hersteller noch nicht zertifiziert werden konnten. Ne? Ab Anfang 2025 für Kaffee, Kakao, Palmöl, andere Rohstoffe, die brauchen im Endeffekt dieses Zertifikat und deswegen konnte sehr viel weniger Kaffee importiert werden und deswegen sind die Preise so hoch. Ne? Kaffee, Kakao, Soja, Palmöl, Rinder, Holz und Kautschuk, aber beim Kaffee schlägt es natürlich am stärksten rein, weil da bauen wir ja gar nicht selber an. Ähnlich wie bei Kakao. Kakao ist ja auch teurer geworden. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob wir das mit Merz auch drin hatten. Das war nur interessant, weil Friedrich Merz jetzt auf EU-Ebene angekündigt hat, für Deutschland werden wir die Lieferkettenrichtlinie, die wir in Deutschland ja schon haben, erstmal aussetzen. Und er will dafür lobbyieren, dass die Lieferkettenrichtlinie auf EU-Ebene auch ausgesetzt werden würde. Das hätte auch einen Einfluss auf die sogenannte Entwaldungsfreiverordnung, die davon ein Unterpunkt ist. Ja, also da ging es um den Kaffee gerade und das war das Wichtigste dazu eigentlich. Und hier EU-Ebene, the brief green win that farmers wished for. Ja, es gibt ja seit einigen Jahren sehr viele Richtlinien. Wenn man EU-Fördermittel im Agrarsektor haben will, dann muss man bestimmte Umweltauflagen und bestimmte erneuerbare Energie, also dieses ganze Themenfeld und Öko und freie Felder und was es nicht alles gibt, das waren die ganzen Kriterien, die da angelegt wurden, worüber sehr viele Bauern sich beklagt haben, um überhaupt Fördermittel zu bekommen. Und jetzt sieht es so aus, dass das entkoppelt wird. Es gibt wohl eine Grundstimmung und eine Mehrheit, dass diese seit 25 Jahren bestehende Agrarregulierung vereinfacht werden soll. Und es werden die sogenannten Money for Green Conditions rausgenommen. Und das bedeutet halt, dass, ja, dass halt von den Umweltauflagen entkoppelt halt die Agrarsubvention der Europäischen Union weiterlaufen soll. Ich denke mal, das ist eine sehr große bürokratische Erleichterung für die Farmer. Die Frage ist nur, warum macht die Europäische Union das? Weil es ist irgendwie uncharakteristisch, dass es eine tatsächliche Bürokratieerleichterung ist. Ich meine, dass die Situation teilweise sehr katastrophal ist für die Bauern, ist nichts Neues, aber nach den ganzen Bauernaufständen und sowas hätte ich nicht erwartet, dass da jetzt so leise und sang und klanglos tatsächlich so ein krasser Durchbruch da gemacht wird. Also es ist da jetzt noch nichts beschlossen worden, aber die Grundstimmung ist, dass das jetzt angegangen werden soll. Ihr seht mich verblüfft. Mal gucken, was da wirklich dabei rumkommt. Nicht, dass dann das abgekoppelt wird, aber ein ganz neues bürokratisches Monstrum parallel dazu gestartet wird. Da weiß ich jetzt noch nichts drüber. Das weiß man nie genau. Und so. Auch CO2-Sachen und sowas gehören auch mit dazu. Also wie gesagt, ich bin sehr überrascht. Sehr überrascht. Positiv überrascht. Ja, soll es auch mal geben. Und vielleicht sind ja auch die da an der Regierung sind momentan, wenn die ein bisschen Schiss haben, dass sie abgelöst werden, wenn sie solche Sachen nicht regeln, dann regeln sie es vielleicht mal irgendwann. Ne? Vielleicht ist es ja auch ein tatsächlich positives Detail mal. Ja, deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine sind wieder Geheimsache, heißt es hier bei Welt. Ob Leopard-Panzer, Raketenwerfer oder Flugabwehrsystem, die Ampelregierung hat alle an die Ukraine gelieferten Waffensysteme im Internet veröffentlicht. Damit ist jetzt Schluss, heißt es. Ja, die Begründung ist natürlich Sicherheitsbedenken und noch hier nach 3 Jahren Kommunikation. Damit wollte man vor allem dem Aggressor im Ukraine-Krieg militärische Vorteile verweigern. Ich weiß nicht, ob er den hatte dadurch, aber okay. Das gehöre zur Taktik in der Kriegsführung, öffentliche Debatten über Waffenlieferungen zu reduzieren. Genau, die Waffenliste existiert im Internet und ja, das ist jetzt aber wie gesagt alles geheim und auch die Taurus-Geschichte ist erstmal irgendwie geheim. So sieht's aus mit Informationsfreiheit in Deutschland. Ja, hier hat er, es gab schon einen Vorschlag zu einem Treffen mit Zelensky, Putin und noch einigen Verhandlern oder so. Und so wie sich das hier anliest, hat sich dann nochmal der Medvedev eingeschaltet, ehemaliger Präsident von Russland eben, und hat sich etwas derbe ausgedrückt, nämlich sie könnten sich ihren Friedensplan in den Hintern schieben, wenn sie nicht auch ein paar Bedingungen erfüllen. Und dazu gehörten unter anderem so Garantien, dass sie sich nicht wieder aufrüsten in der Zeit und ja, verschiedene Sicherheitsaspekte eben. Falsche Artikel. Ja, es wird wechselseitig irgendwie Waffenstillstand angeboten und dann wird die andere Seite gesagt, ja, das meint er ja alles nicht ernst. Ich meine, das haben wir jetzt schon mehrere Runden gehabt. Aber ja, die Sache geht weiter. Ja, auf jeden Fall sind sie bereit, offensichtlich sich miteinander an den Tisch zu setzen, wo ja angeblich der Putin nie bereit war und du sagst jetzt, ja sicher komme ich da runter, so ungefähr. Finde ich ja auch alles ein bisschen komisch. Ich hoffe, dass es da irgendwann mal wirklich was Substanzielles gibt, weil Friedensgespräche und sowas gab es schon viel. Ne? Passiert ja sehr viel in der Türkei, was sowas angeht. Oder in dem Fall hier im Oman, hier geht es um Jemen. Nur kurz, wirklich ganz kurz zusammengefasst, Jemen seit 15 Jahren Bürgerkrieg, Land ist gespalten und im Endeffekt war es ein Krieg über die Dominanz im Land Jemen, der von Saudi-Arabien auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite befeuert wurde. Und mittlerweile ist es mehr oder weniger zu einem Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und Saudi-Arabien und Iran auf der einen Seite und Saudi-Arabien und Israel auf der anderen Seite, Ausrufezeichen, seltsam, ne? Mutiert. Ne? Und das hatte letztens zur Folge, dass halt Schiffshandelswege gefährdet waren. Und das hat die Amerikaner halt auch gestört. Die haben sich da in ihrer Rolle gestört gefühlt als Supermacht der Seemeere und haben halt versucht, den Handelsweg freizuhalten. Haben jetzt 2 Monate gegen Jemen eine militärische Kampagne auch geführt, wie auch immer man die nennt. Und da haben sie jetzt eingestellt. Diese Kampagne haben sie eingestellt. Im Endeffekt unter der diplomatischen Ägide vom Oman, der sich so ein bisschen als Vermittler sieht, wurde jetzt zwischen Iran, Saudi-Arabien, Amerika, Jemen, den Houthis und der jemenitischen Zentralregierung, mir fällt der explizite Name nicht ein, wurde halt ausgehandelt, dass jetzt es zur Einstellung von Bombardements durch die Amerikaner für Sicherheitsgarantien für den Schiffsverkehr durch die Jemenitis gibt. Und die Israelis wurden anscheinend in diese diplomatischen Verhandlungen vielleicht nicht außen vor gelassen, aber ihnen wurde kein starker Gehör geschenkt. Ne? So, und deswegen, die Amerikaner bombardieren den Jemen jetzt nicht mehr, aber die Israelis weiter. Wenn ich es richtig verstanden habe. Könnte sich auch wieder ändern, vielleicht wird da auch noch was ausgehandelt und da kommt noch was Zeitverzögertes, aber die Sache ist da jetzt halt in den letzten Tagen gelaufen und wurde vom Trump zwischenzeitlich dann halt auch von den Kameras dann nochmal verkündet, bevor es offiziell durch die diplomatischen Kanäle verkündet wurde, in typischer Trump-Manier. Ja. Die Houthis sind doch auch in Ruanda unterwegs gewesen, ne? Und beim Bürgerkrieg damit gemacht und so. Ja, da ist viel und die Amerikaner hatten ja Befürchtungen, dass der Iran bzw. vielleicht sogar Russland über den Iran irgendwelche Raketentechnik an die jemenitische Ansar-Allah, also die Houthis, geben könnte, dann dass halt auch die Schiffe gefährdet sein können. Das hat sich jetzt nicht so bewahrheitet. Zuletzt sind ja eher so ein paar Flugzeuge einfach über Deck gefallen, was auch für internationale Belustigung sorgt hat. Aber gut, ne, weniger Kriegsführung ist generell zu befürworten, immer, finde ich. Ja, Nord Stream 2 ist jetzt doch nicht in die Konkursmasse gegangen. Die Gläubiger, was größtenteils zwar große und also im Endeffekt haben die großen Gläubiger, die großen Geldgeber jetzt die kleinen Gläubiger mehr oder weniger ausgezahlt, also viele mittelständische Betriebe oder kleine Zuliefererbetriebe, die halt auch noch auf offenen Rechnungen saßen, die sind jetzt, also kleine Betriebe sind jetzt im Rahmen von diesem Konkursverfahren, die haben ihr Geld bekommen und die großen bleiben jetzt noch auf den großen Schulden sitzen, aber der Weg ist frei geworden, dass es neue Investoren gibt. Ich hatte es ja schon gesagt, amerikanische Investoren interessieren sich dafür. Das Einzige, was fehlt, ist die diplomatische Perspektive. Ja, weil wenn man jetzt die Pipeline kauft, kann man kein Gas importieren de facto, weil die Genehmigung nicht da ist und weil es politisch auch nicht gewollt ist. Es kommt auch demnächst ein generelles Gasverbot, da kommen wir gleich zu. Aber das ist halt wirklich so ein Kuriosum, weil das ist einfach eine milliardenschwere Firma, die halt kapitalisiert auch ist, die ein sehr großes Potenzial hat, sehr großen Gewinn zu machen. Es gibt amerikanische Thinktanks, die ganz offen sagen, wir können, wenn wir mit den Russen den richtigen Deal abschließen, die komplette Energiehoheit über Europa haben. Ja, das sind halt die Hawks, die es da gibt. Gibt es natürlich immer welche, die so reden. Aber da gibt es halt auch einige Investoren, die viel Geld haben, die jetzt gucken, was da passiert. Also, ne, diese Nord Stream-Sache ist schon wirklich ein Kuriosum, kann man nicht anders sagen. Und die Story hört nicht auf. Und wir werden wahrscheinlich erleben, dass wieder Gas durchfließt. Die Frage ist nur, wie wird uns das dann verkauft werden? Ich bin schon gespannt. Und ja, die Europäische Union, die will bis 2027 komplett alles Gas aus Russland nicht mehr annehmen. So, was ein bisschen schwierig ist, weil, ja. Ja, wollte man nicht nochmal. 50% unseres Gases aus Russland. Ja, okay. Also die Europäische Union. Mehr als vor dem Ukraine-Krieg mittlerweile sogar. Warum? Weil es über die Türkei kommt. Über die Türkei, die Turkstream-Pipeline. Die Türkei hat auch massiv in LNG-Terminals investiert. So, und wenn das Gas aus der Türkei kommt, dann zählt das nicht als russisches Gas, obwohl es de facto russisches Gas ist. So, und jetzt ist es noch so, dass die Lieferverträge von Ungarn, Slowakei, Bulgarien und Rumänien, Serbien, ne, dass die halt auch noch direkt mit Russland sind. Das soll dann verboten werden, aber die haben dann einfach die Verträge mit Zwischenhändlern in der Türkei und kriegen das russische Gas. Es gibt überhaupt nichts, was man dagegen machen kann. Und es ist auch keine Regelung vorgesehen, das zu machen. Das Einzige, was vorgesehen ist, ist, ja, bis 2027 dürfen keine direkten Verträge mehr mit Russland über Gaskontrakte gemacht werden. Ja. Ne, es ist, passt alles irgendwie nicht so ganz zusammen, was da passiert. Aber wir haben ja eh kein Problem mehr mit Gas, weil wir setzen ja auf Wasserstoff. Und wir haben ja nicht nur das schöne Projekt mit Wasserstoffanbau in Peru und in verschiedenen anderen Ländern. Nein, Westaustralien könnte die Wasserstoffdrehscheibe für ja, Europa werden. Im Endeffekt, das Prinzip ist, die haben da ganz viel Solarenergie, die brauchen die ganze Solarenergie nicht und wir können den überschüssigen Strom benutzen, um Wasserstoff zu verflüssigen. Das können wir in extrem komplizierten Tankschiffen dann einmal um die halbe Welt schippern, weil das ist ja gar nicht teuer und gar nicht technisch aufwendig und das ist viel besser. Ne? Also wir haben quasi den Überfluss an der Solarenergie und da ist es ja nicht wichtig, dass da irgendwie 80% der Energiedichte verloren gehen bei der Umwandlung in den Wasserstoff und zurück. Wie das hier mit der Wasserstoffinfrastruktur ist, wissen wir ja. Ja, aber weiterhin, also das Ganze ist einfach eine Idee, es soll gemacht werden, es soll durchgedrückt werden und es gibt einen Sonderfonds, wo alleine 6 Milliarden Euro drin sind, wo es nur um dieses Projekt geht, hier Wasserstoff im Ausland produzieren und nach Europa schippern. Für dieses Projekt hier in Australien sind jetzt schon 400 Millionen Euro bewilligt für die Forschung und eventuelle Prototests, Alpha-Tests oder sowas. Ja, das ist nämlich irgendwie ein Desertec. Ne, geologisch wurde schon kartografiert, in welchen Bereichen die größte Ausbeute sein könnte. Ne? Finde ich auch lustig, so eine Karte, als ob da irgendwie Erdöl im Boden wäre. Nee, nee, nee, es geht halt darum, außerhalb von Städten und wo es viel Sonneneinstrahlung, was in Australien ja generell so der Fall ist. Und ja, diese Wasserstoffsache, also ne, es wird einfach durchgedrückt, es wird einfach versucht und es sieht irgendwie immer noch nicht so aus, als ob es technisch und wirtschaftlich funktionieren kann, meiner Meinung nach. Ja, ne, da sieht man, also dieses Gebiet, was da gelb ist, da soll es im Endeffekt gemacht werden. Ne, das, ja. Weil es von da natürlich auch der kürzeste Seeweg dann nach Europa wäre, weil da haben sie doch ein bisschen dran gedacht. Mann, Mann, Mann. Ja, und tatsächlich ist es viel effizienter, wenn man mit Harnstoff quasi Wasserstoff elektrolysiert. Ist das der richtige Begriff? Das ist eine interessante Idee, ja. Aber das haben sie im Endeffekt rausgefunden, eine Anmischung mit Harnstoff begünstigt die Elektrolyse und dann ist es viel effizienter. Also wäre doch mein Vorschlag, den Wasserstoff nicht von Australien zu importieren, sondern einfach hier in den ganzen Urinalen einfach große Auffangbecken zu machen und unser H2O biologisch selbst herzustellen. Die Recycling-Idee ist doch wunderbar. Ich freue mich ja schon auf das Danebenpinkelverbot. Ja, jeder Tropfen zählt. Ja. Hier für den Umweltschutz. Oder gar nicht mehr. Es gibt ja generell einen Harnstoffmangel auch weltweit. Ne? Deswegen kann man damit vielleicht tatsächlich Geld verdienen. Ne? Ich hatte schon mal so eine Geschäftsidee, aber ja, vielleicht eine doofe Idee. Ja, Heidi Reichenegg wird sich bestimmt bald hinstellen und mit den Armen fuchteln und sagen, die privilegierten Leute pinkeln immer noch in die Toilette, dabei müssen sie ins Auffangbecken machen, damit die dritte Welt den Harnstoff benutzen kann. Very efficient piss here in Australia. Das ist der globale Süden, ne? Also kann man nichts gegen sagen. Tja, das sind die heimischen Rohstoffe, die können wir heben. Ja, KI-Version eines Getöteten spricht vor Gericht. Ja, hier hat es eine Gerichtsverhandlung gegeben, da wurde eine Person, ist leider gestorben, wurde ermordet und in dem Gerichtsprozess hat halt die Familie des Verstorbenen ein Video gemacht, von was halt auch für Sympathie für den Verstorbenen zeugen sollte, sage ich jetzt mal. Das war so, der Anwalt hat das halt auch als so ein Beweismittel eingereicht. Das Charakteraussage über sich selber quasi. Und es war jetzt nicht wirklich ein vitales Element von dem Gerichtsprozess. Es wurde nur zugelassen und in diesem per KI produzierten Video gibt er sich halt sehr versöhnlich. Ich glaube an Vergebung und Gott, also ein Gott, der vergibt. Das habe ich immer getan, das tue ich noch. Und in einem anderen Leben hätten wir vielleicht Freunde sein können. Es ist einfach schlecht gelaufen. Ich vergebe dir und ja, So, wie gesagt, das hatte jetzt auf den Strafmaß keine große Auswirkung gehabt. Ja, ne, also die Familie hatte halt auch ein bisschen um Milde gebeten und denen war jetzt nicht so wichtig, dass der Verurteilte das höchstmögliche Strafmaß gibt. Ne, also, aber der Staat hat dann doch auf eine hohe Strafe hin plädiert und 10,5 Jahre hat der Richter dem Verurteilten dann gegeben. Und 9,5 Jahre waren tatsächlich nur gefordert. Ja, aber ja, also wie gesagt, es hatte für den Gerichtsprozess gar keine richtige Relevanz, aber es wurde quasi so als Gimmick mal zugelassen. Ja, ist es, ich weiß es nicht. Ne? Also die Familie wollte halt ne, Güte zeigen und sowas, aber ich weiß es nicht. Mir ist das immer noch ein bisschen creepy. Ne? Ja, aber besser als eine Zeugenaussage natürlich. Und dann akzeptiert das Gericht das auch noch. Das wäre natürlich bizarr. Aber ja, wer weiß. Ja. Oh Gott, die Linie. Ja, so heißt es, ne? The Line oder was? Linie? Ja, genau. Neue Bilder von The Line. 170 Kilometer soll das lang werden oder was? Ein Gebäude, ich frage mich, warum man sowas macht. Also, da kommen dann wahrscheinlich auch Wohnungen rein und so weiter und Mall, also Verkaufsdinger und so weiter, aber ich finde es trotzdem befremdlich. Ich weiß nicht. Könnte sein, dass es ein Touristenmagnet wird oder so. Ich weiß nicht genau, was das soll. Warum die das überhaupt machen. Es ist ja fraglich, ob das funktioniert aus statischer und wirtschaftlicher Sicht auf jeden Fall. Aber schauen wir mal. Ja, die ziehen es ja anscheinend durch. Ja, Platz haben sie ja schon mal für sowas auch genug. Ne? Ja, und wir haben in letzter Zeit schon einige fliegende Mopeds gesehen. Hier ist eigentlich ein Konzept, das so ein bisschen wie diese Jets, wie heißen die, Jetflieger ist, also mit einer Turbine unten drunter. Senkrechtstarter, man. Sieht aus wie aus GTA. Ja, sozusagen. Nee, ich meine Jetpack. So ähnlich wie so ein Jetpack funktioniert das wohl. Und Jetpacks sind ja nicht so effektiv. Ne? So, nicht so laut wie so ein Jetpack ist es wahrscheinlich auch, würde ich mal tippen. Ich glaube schon, ja. Ich hatte das Video angeguckt. Da war viel laute Musik drüber. Ja. Das ist immer so ein Ding. Es gibt auch diese Soldaten, die da irgendwie immer so durch die Gegend fliegen. Da ist auch immer der Ton aus, wo ich mir auch denke, ja, in Wahrheit ist es wahrscheinlich so unbetäubend, dass du da eh nicht irgendwie stealth-mäßig auf dem Boot landen kannst, weil sie dich sowieso schon hören. Schon lange kommen hören. Das ist auch so ein Gimmick, der sich nie durchsetzt. Aber wenn mir sowas über den Weg läuft, dann laufen mir auch andere Sachen über den Weg. In so ein Video mit den kleinsten Flugzeugen der Welt, die sie je gebaut haben. Also wo man dann auch mitfliegen konnte. Natürlich meistens nur alleine. Das war auch sehr witzig, aber die meisten so Ein-Personen-Dinger sind eher Gyrocopter, glaube ich. Ne? Da gab es so bei James Bond schon in den 60er, wo er sich aus dem Rucksack dann den Propeller rausgeholt hat und den Motor. Ja, und beides zusammengeschraubt, auf den Rücken geschnallt, mit einem Rucksack mäßig. Und dann konnte er damit losfliegen. Ne? Und ich denke, das ist nicht unrealistisch eben. Aber es ist nicht so richtig erlaubt in Deutschland, mit sowas rumzufliegen und so. Da muss man einen Führerschein haben. Und nicht werden, weil das unglaublich laut ist. Und zum Flugplatz. Ja, ich sage nicht mehr, der Motor wird offen sein, aber naja, Torengeräusche sind sehr gewohnt. Wenn das ein Jet ist, dann ist das unglaublich laut. Ein Jet, der ist laut, ja klar, die meinte ich jetzt aber auch nicht im Ende. Ja. Der ist sicher ziemlich laut, das stimmt. Also diese Drohnen und so sind ja auch schon laut genug. Ja, so abstürzende Raumsonden sind auch ein bisschen laut. Raumsonden. Überschallknall durch die Atmosphäre und so. Aber eins meiner Lieblingssteckenpferde, Weltraumschrott. Genau dieses Bild ist das Relevante. Wir sehen hier einen Satelliten aus, beziehungsweise eine Raumsonde aus dem Jahr 1972. Hat die Sowjetunion damals hochgeschossen. Die sollte eigentlich zur Venus fliegen. Hat auch eine Schwestersonde, die es auch bis zur Venus geschafft hat. Die Russen waren bei der Venusforschung sehr intensiv und führend. Bis heute ist da nicht so viel Neues gekommen, aber vielleicht bald wieder. Aber das Ding ist halt 1972 in der Erdumlaufbahn gab es eine Fehlfunktion und dann ist sie langsam immer mehr um die Erde getrieben, hat sich immer schneller um die Erde bewegt und ist halt jetzt 50 Jahre später abgestürzt. Nur nochmal, um diese Dimension zu wie viel da auch noch rumfliegt, was noch abstürzt, ist auch ein Thema. Und ihr seht hier die Karte mit den Linien, wo man bis ein paar Stunden vor Absturz, beziehungsweise vor Aufprall des Dingens, sagen könnte, okay, hier könnte es abstürzen. Wir sind immer noch nicht technisch in der Lage, von einem Objekt, von dem wir wissen, wo es ist, wie es sich, wie schnell bewegt, wann es in die Erdumlaufbahn eintritt und so weiter und so fort, wie es bei dieser Sonde ist, zu berechnen, wo es landen wird. Das ist erschreckend. Oder man glaubt nicht dran, aber ich glaube da schon dran. Aber es ist irgendwie erschreckend, dass man, ne? Und deswegen, wenn halt wirklich ein großer. Und das ist jetzt im Pazifik abgestürzt, glaube ich. Oder im Indischen Ozean. Habe ich jetzt gerade nicht mehr im Hinterkopf. Also ist nicht über Land abgestürzt, aber rein theoretisch hätte es überall abstürzen können. Und wie gesagt, erst kurz bevor es abgestürzt ist, konnte man überhaupt sagen, okay, da ungefähr. Ja, man könnte schon fast sagen, okay, man wartet einfach, bis es abgestürzt ist. Man braucht gar nicht zu versuchen, es zu berechnen, wo sie landet, weil es gar nicht klappt. Also wie gesagt, das ist einfach bei den meisten der Fall. So, wie gesagt, wo könnte es abstürzen? Überall. Außer nicht in der Antarktis, okay. Da ist man sicher vor Abstürzen. Ja. Da landen die nur, die Sonden, aber nicht unsere. Ja, Gold. Es gab zwei interessante Meldungen zu Gold. Einmal, wo kommt Gold überhaupt her? Aus sogenannten Magnetaren, also Magnetsternen. Die stärksten Magnete, die es gibt, die machen quasi Goldatome. Es kommt nicht aus Supernovas. Punkt eins. Aber es ist so ein Zentrifugeneffekt oder was hier? So ein bisschen ja, anreichern bei Atomen und so. Man hatte Spekulation, aber jetzt hat man feststellen können, Magnetare, die erzeugen das. Ne? Und, ja. Schön. Kann ich auch nicht genau erklären. Fand ich aber interessant. Zwei Goldmeldungen und Gold kommt nicht nur aus Magnetaren, sondern auch aus CERN, aus dem Large Hadron Collider. Da hat man im Endeffekt Experimente gemacht mit Blei, weil warum nicht? Ne? Blei zu Gold, das hat ja Tradition. Und es wurde im Endeffekt nicht wirklich drauf angelegt. Es ist mehr oder weniger ein Nebenprodukt von anderen Experimenten. Aber wenn halt Bleiatome so stark beschleunigt werden auf 0,99999993 irgendwas Prozent der Lichtgeschwindigkeit und dann kollidieren sie nicht frontal, aber fliegen so knapp aneinander, dass sie halt fast sich berühren, aber sie berühren sich doch nicht, dann üben die gegenseitig halt gewisse Kräfte aus und dann kommen drei Protonen, fliegen dann vom Blei weg und dann haben wir Gold. Also drei Protonen und ein Neutron fliegen dann vom Blei weg und dann haben wir Gold. Das Gold, das ist instabil, weil wegen den Betriebsbedingungen besteht das halt nur für ein paar Sekunden, bis es halt gegen die Seitenwand knallt, ja, und vom Magnetfeld desintegriert wird und was auch immer. Und aber rein theoretisch ist es halt interessant, dass das möglich ist, ja, weil wenn man das jetzt drauf anlegen würde, natürlich ist es ineffizient und viel zu teuer und energieintensiv und so weiter und so fort, aber man hat die theoretische Möglichkeit, den Alchemistentraum wahrzumachen. Eine weitere Verschwörungstheorie, die sich hinterher als wahr herausgestellt hat. Huh? Und die Alchemisten dachten damals nur, die haben halt gesagt, Blei und Gold ist halt so ähnlich, sieht nur anders aus, ist ähnlich schwer, hat eine ähnliche Dichte, aber so mit Protonen, Neutronen, Molekülen und diese ganzen Sachen, das wussten die ja damals auch gar nicht. Aber sie hatten trotzdem recht, ne, haben auf ihren Bauch gehört. Ja, wie gesagt, das mit dem Rausschleudern von einzelnen Protonen und so, das kennen wir ja aus Atomen. Physik und so. Das ist so ein Trick. Noch profaner war nur die Studie über unsere Eier, die wir angeblich alle falsch lagern. Das liegt daran, dass, ja. Tragen wir die falschen Schlüpper oder was? Nein. Hühnereier zum Essen. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ah, okay. Genau. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass die Hühnereier wohl im Äquator, wenn man sich das vorstellt, ja, im Äquator, also im Bauch praktisch, da sind die am stabilsten. Die Schalen nämlich die größte Dicke, weist sie da auf. Und auch die größte Stabilität. Deswegen sollte man eigentlich Eier lieber liegen lagern, sozusagen. Und nicht im Stehen. Aber es macht im Endeffekt auch keinen Unterschied. Sie haben festgestellt, dass sie, wie war das denn, dass die Schalen platzen bei einem Abstand von einem Tisch in der Höhe von 0,8 cm schon. Und wenn sie das aber seitlich machen, dann erst bei 1,2 cm. Also. Bei Gold waren es übrigens Pikogramm, ist mir noch. Ich habe den auch gelesen, den Artikel. Pikogramm Gold haben die da. Können sie damit bauen, angeblich. Aber gut. Ja, bei allen Experimenten sind irgendwie 23 Pico, Femto oder irgendwas. Wieso? Ja, nicht. Quite wenig. Aber egal. 23? Mhm. Ja. Böse 23. Zahl 23, die Zahl eigentlich. Ja. Und sonstiger Leute. Ja, vielleicht finden sie bald auch das Demokratieatom am CERN. Genau. Durch maximale Spaltung. Wenn die Zivilgesellschaft mit der Realität kollidiert. Aha. Spaltung bei Gramsci geteilt durch CERN, Tor der Hölle. Geteilt durch ja, den Hegel. Genau. Quadratwurzel ja, aus Feminismus. Hegel mal, Dialektik mal. Eiernagel. Intersektionale Mathematik. Ja, los hier. Jo. Wie geht? Geht nicht mehr. Meine Mundharmonika ist kaputt. Hast du volles Rabatt? Zahlen ohne Hierarchie. Es kann ja nicht sein, dass eine Zahl höher steht als die andere. Ja, fördert, was der Freiheit dient. Das ist mir dann was sehr schade. Genau, geht in den Wald und bei dem Wetter geht auch mal wieder schwimmen ein bisschen. Hm? Genau, lest Knicklicht, Miete pro Kopf. Safespaceprolet.net und natürlich abonniert Mammon Magazin, das ist sehr gut. Der braucht auch 300.000 Abonnenten, bitte. Ja, genau. Ich brauche keinen Auftritt beim Böhmermann. Das ist es nicht wert. Gehört aber dazu. Ja, ich meine, es war echt so 1:1 dieselbe Shitshow wie damals mit Imp und Dorian eigentlich, oder? Einfach so in diesen Topf geschmissen mit Rechtsradikal, tralala, da hast du Die haben den Prozess mittlerweile verfeinert, standardisiert. Können es jetzt direkt zack machen. Ja. Bei Imp und Dorian ging es ja auch irgendwie, dass sie angeblich vernetzt werden mit irgendwem. Hm. Aber das stimmt ja gar, stimmt ja bei denen ja gar nicht. Gut, bei Schlomo stimmt das natürlich zum Beispiel. Ne? Ja. Doch, ganz schön vernetzt, ja. Naja. Vorfeld halt, ne. Ja, die Eltern jetzt in Kenntnisstand zu setzen, ist schon gemein. Das hat, ich finde, er ist doch wahrscheinlich Mitte 20 oder so mindestens, der Kerl. Das geht dir doch einfach überhaupt nichts an. Das geht dir einfach absolut nichts an, wenn er das nicht denen selber sagt. Das haben die nicht dazu erzählen oder so. Das ist schon eine Frechheit. Ich fand es auch bemerkenswert. Das ist genau die Art zu buchsen, beziehungsweise die Art zu canceln. Ich fand es auch bemerkenswert, wieder diese Anfrage, die ja irgendwie so auf diesem Wortlaut war, so, ja, wir finden das ja interessant, was du auf YouTube machst. Mhm. Lass doch mal treffen und drüber reden, so, ne. Das ist halt wieder so genau diese Masche. Erinnert euch noch bei diesem Feminismus-Ding, da habe ich ja auch direkt vorausgesagt, dass sie ja die Maxaline, wie die hieß, dass sie die eingeschrieben haben mit, ja, das ist ja so toll, was du da machst und wir wollen nur den Feminismus hier mal mit ein bisschen besser darstellen und so, und das wäre doch bestimmt voll gut, wenn du da dran mitwirkst oder so. Und genauso ist es ja hinterher auch gekommen, wenn ihr euch erinnert. Ne? Das habe ich ja wirklich fast Wort für Wort vorhergesehen, wie da die Argumentation da irgendwie ist, wie sie da probieren, die Leute dazu Mitarbeit zu überreden. Und das war ja wohl wieder so eine falsche Angelegenheit. Ja. Die rufen natürlich die Leute nicht an und sagen, wir haben ja herausgefunden, sie sind rechtsextrem und wir wollen ja jetzt mal darüber reden, wie rechtsextrem sie sind, so wollen sie da nicht mitwirken. Das machen sie natürlich nicht. Ne? Also so eine falsche Angelegenheit ist wirklich widerwärtig. Nee, das ist wie bei den Simpsons, der süße, süße Kös, falls ihr das noch kennt. Ja, ich erinnere mich. Okay, das war's für heute. Tschüss. Bis nächste Woche. Wiedersehen. Habt euch wohl. Du magst das. Genau. Nächste Woche.